Habe ich. Jetzt nehmen wir auf. Jetzt Jawohl. Sind wir da. Schönen Grüß guten wieder. Abend. Willkommen zu unserer kleinen Show. Heute mal aus einer schwitzigen kleinen Yeti-Höhle. Immerhin sind wir beide da. Genau. Das ist ja auch schon mal. So, Chatbegrüßung bist du zuständig. Genau. Weißt du? Dann grüßen wir mal unsere noch recht zaghafte Anzahl an Zuhörern hier. Da ist der Ahoi 71, Dr. Ringding, Gleider 74, Graf Zahl 75, der Interceptor natürlich, Mark Nelix, die Schlemmercacher sind dabei, Stellinger, Südmeister und Team 1966. Ach, siehst du, Schlemmercacher auch mal wieder da. Ne? Ja, herzlich willkommen. Lange schön, dass ihr da seid. Und die Großkotze haben sich auch noch ein Elektroauto gekauft, ich sag dir. Ja, es muss mit dem Reviewer-Job zusammenhängen. Der schmeißt wohl so viel ab, da kann man sich auch Elektroautos lassen. Ja, das wird wahrscheinlich bezahlt nach Geocaches, die in die Welt geschmissen werden. Und wenn man die Koordinaten 155 Kilometer falsch hat, dann kriegt man natürlich relativ viel Geld. Ja, ich hörte heute über Twitter auch schon von sowas. Ach, geleased ist der. Ach, guck an, das ist nur wieder so ein Angeber. Das ist nur zum Tanken fahren. Ne? Aber er muss mal gar nicht mehr viel. Heute haben wir den Titel, habe ich frühzeitig festgelegt. Heute nennen wir das lohnend oder lohnt. Wird sich später rausstellen, warum. Ja. Nö, war billiger. Ich gucke mir das interessant an. Ich habe ja gesagt, ich will auch alles hören dazu. Man muss sich ja mal langsam informieren. Solange allerdings die Ladeinfrastruktur noch so ist, wie sie ist, ist für mich Elektroauto immer noch... irgendwie kann ich, weiß ich, ja, ich meine, die beiden kann ich verstehen, klar, in der Stadt und nur für den Stadtverkehr ist das optimal, aber hier bei uns, ich habe meinen ehemaligen Nachbar, den habe ich jetzt vor 14 Tagen mal gesprochen, der fährt jetzt schon 2 Jahre ein E-Auto, fährt von hier nach Hamburg zur Arbeit und er sagt, er lädt alle 2,5 Tage, ne? Also er könnte theoretisch jeden Tag und er sagt, es ist, also ist wirklich gut machbar, ne? Ja, aber was mache ich, wenn ich in Harz will? Da lege ich dann irgendwo eine 6-stündige Kaffeepause ein, Hoffnung, dass überhaupt was frei ist in der Säule. Theoretisch Harz würde ja noch gehen. Nee. Also er hat gesagt, 350 Kilometer gehen. Autobahn. Ja, fährst du ja nicht, du fährst ja Cashen, ne? Du fährst ja Landstraße. Ja, klar. Nee, oder ich fahre so wie diese Idioten mit 75 über die Autobahn. Ja, oder so wie heute Morgen. Ich fahre sonst den Diesel so mit 4,3 Liter oder so morgens. Ne? So nicht so ein bisschen habe ich ja Zeit, da fahre ich nicht so schnell oder so. Da sind noch nicht so viele Touris unterwegs. Ja, jetzt war aber nur die A7 gesperrt wegen dem Waldbrand. Die sind alle Walsrode die falsche Abfahrt abgefahren, also auf meinem Arbeitsweg gelandet. Und ich bin angekommen auf der Arbeit und ich hatte 3,7 Liter verbraucht, weil ich quasi die letzten 25 Kilometer im Schritttempo gefahren bin und auch statt einer Stunde, 1 Stunde 30 gebraucht habe. Ne? Ja, also ich überlege auch noch, aber jetzt kommt ja sowieso erstmal eigentlich soll in 2 Wochen unser neues Auto kommen. Das ist ein schöner Benziner wieder. Mal gucken. Also ich würde tatsächlich auch gerne das nächste Auto ein E-Auto haben und deswegen versuche ich unsere Benziner hier noch so lange zu fahren, wie es irgendwie geht, weil das irgendwie reizt mich ja schon, wenn ich dann höre, dass er sagt, ja Mensch, wir waren letztens mit beiden Autos zur Inspektion, der Benziner hat 368 Euro gekostet, meiner 58, das E-Auto. Ne? Sagt er, die können auch nichts machen, was gucken sie, die bremsen, einmal nach dem Filter für die Klimaanlage und dann war es das. Ne? Ja, aber... Also ich meine, jetzt sind wir sowieso schon wieder völlig ab von jedem Geocaching-Thema, aber kommt gerade im Chat, sogar im Harz sind wir. Ja, es gibt überall schon vereinzelte Ladesäulen, die etwa mit 47 Steckern ausgerüstet sind. Man muss 48 Karten dabei haben und dann noch hoffen, dass man überhaupt eine freie findet. Automotorsport oder wie die heißen auf Vox, die haben das auch mal getestet. Es war sehr spannend, sich das anzugucken und auch sehr abschreckend, ehrlich. Also alleine irgendwelche Kabel anrotzen, dann ging das Ding nicht, dann ging die Karte wieder nicht, dann kostete dieser Strom derart viel, dass einen Hammer für fahren können. Ich wollte sagen, das ist die Schweinerei da dran, da wird der Preis so hoch genagelt, ne? Das ist, du nimmst halt dieses Premium-Paket bei Tesla, dann hast du, glaube ich, Tanken inklusive irgendwie, ne? Ja, na klar, wenn ich für 80.000 Euro, ich kann mir auch für 200.000 Euro ein Auto kaufen, habe ich sogar noch einen, der fährt das für mich tanken. Also, nee, also das ist alles so absurd. wird, in 2 Jahren wird das vielleicht mal so langsam was, wo ich mir Gedanken mache. Im Moment, no go way. Das ist so weit weg noch von der Realität. Ja, ich denke auch 2024, 2025, das ist auch so realistisch, wo ich sage, da wird es funktionieren. Ne? So ich hätte sofort, also Heikes Auto, den gibt es ja jetzt mittlerweile auch als Stromer, den kleinen CityGo. Dann hätte ich das gemacht. Und Heike hat mir gleich, hör auf mit dem Scheiß, ich will sowas nicht haben. Ich will nicht jeden zweiten Tag laden. Nee. So muss ich einmal im Monat tanken, wenn es hochkommt. Das ist einfach. Ja, gut. Ja. Ja. Und da muss man sich wahrscheinlich von lösen. Man muss einfach jeden Abend das Ding reinstecken. So wie man es eigentlich auch als Mann immer macht. Ne? Der war jetzt gut. Das kann ich eher sagen, dass ich jeden Abend das Ding reinstecke. Aber nee, im Ernst, aber das will sie nicht. Und warum sollte sie auch? Also es hat überhaupt keinen Vorteil. Dieses scheiß Elektroauto hat im Moment für uns null Vorteil, nur Nachteile. Ja, also das ist, ich denke, die Zeit wird kommen. Ne? Ja, dann berichten wir auch wieder drüber. Genau, und wer dann unterwegs liegen bleibt, der kann dann uns eine Postkarte schreiben, ne? Weil er beim Laden ja sehr viel Zeit hat. Ne? Kommen ja noch weniger, aber es kamen welche. Wer war denn der erste? Himberger. Genau. Himberger hat extra geschrieben, auch noch, dass es auch an Holger ist. Also vielleicht mal so zum Ablauf, das ist den meisten vielleicht gar nicht klar. Jede Karte, die reinkommt, scanne ich, also kommt bei mir in den Keller, aber ansonsten scanne ich die ein und verteile die natürlich auch an meine beiden Kollegen. Genau, wir kriegen immer die ganze Ausführung und wenn es an Holger eine Karte ist, wird die persönlich von Jörg vorbeigebracht. Genau, also das kriegen immer alle mit. Seine Karte kam aus Kärnten. Ah ja, genau, da war ja auch im Urlaub neulich. Genau, die Grenze direkt aus Australien, ich habe es gesagt, Österreich, Slowenien, da habe ich mir extra wieder angeguckt. Ich gucke mir jetzt so gerne auch die Koordinaten an, muss ich aber sagen, die Mark Nilix ja vergessen hat aus Seligenstadt. Ah, gut, dass er hier dabei ist, ne? Ja, muss ich das mal so einstreuen. Genau. Also das ist tatsächlich interessant, ich auf den gescannten Varianten sehe ich dann ja auch immer, es wird Vorder- und Rückseite gescannt, auch die Koordinaten und ich bin da nicht ganz so intensiv hinterher wie Jörg, aber ich gucke mir auch tatsächlich das öfters mal an und denke, Mensch, wo ist das gewesen? Oder sagst, es geht ja schnell, schmeiß mal kurz in Google rein und dann kriegst du es direkt auf Google Maps angezeigt. Das klappt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So, dann haben wir Kommentare gehabt. Genau. Also ganze Menge, ne? Die stöhnen normalerweise keine Kommentare kriegen. Nee, wir können uns nicht beschweren, ne? Ich kann mich wirklich, also muss ich auch sagen, ich habe staune, was da teilweise rankommt. Ich hoffe, ich habe diesmal an alle gedacht. Genau, Ritter Ramon hatte gesagt, er hätte gerne einen Download-Link. Die Idee ist wirklich gut, da habe ich auch dann gedacht, als ich das gelesen habe. Ja. Das ist eine klasse Idee, werden wir mal irgendwie mit reinbauen, wenn es geht. Die ist schon drin. Also, ach, hast schon? Ja, die letzten beiden Folgen habe ich da schon eingebaut. Es gibt jetzt immer ganz unten einen Link für Stereo und auch für Mono, dass man draufklicken kann und das dann speichern. Ja, okay. Ist also sofort umgesetzt worden. Wir sind also hörerkompatibel. Ne? Ja. Die war auch wirklich eine gute Idee, weil ich hätte, das ist auch, jeder macht's anders. Ich hole halt alles über so einen Podcatcher und dann habe ich die, ne? Ja, so mache ich es eigentlich auch, bei denen, die ich höre. Auf die Idee, die downzuladen, war ich noch gar nicht gekommen. Naja, wenn ein Radio hat, das mit, ja klar, USB-Stick, ne, kann ich verstehen, ja. Ja, dann der Hipfo, ne? Das ist der Einzige, der uns auf Spotify hört. Jetzt wissen wir, wer das ist. Wissen wir endlich, wer auf Spotify hört. Ich war auch, also ich finde, diese Kommentare sind immer geil, weil du echt so Sachen liest, wo ich dachte, ja, Spotify, wer nützen das für Podcasts? Aber man sieht, es gibt einen. Ja, ich glaube, das ist eine Plattform, die halt immer mehr sich auch in den Bereich reindrängt, ne? So, das wird anbietet. Zumindest, weil, ja, auf jeden Podcasts Fall. Laufen halt, ne? Dann haben wir Louis Seifer. Der hatte er meinte, er würde für die PodWG-Beschreibung keinen Fame bekommen. Ja, das ist mir völlig egal, ob er das wichtig findet oder nicht. Den hat er sich trotzdem verdient. Fertig. Der hat nämlich eine tolle Beschreibung gemacht. Die haben wir ja auch verlinkt, wo man jetzt mal nachlesen kann, wie das mit der PodWG funktioniert. Also wer das mal live hier miterleben will, da kann man das wunderbar. Er hat wirklich mit Bildern und roten Pfeilchen und allem das drum und dran. Also er hat uns ja angeboten, das für uns in unseren Farben auch zu machen, aber ich habe gedacht, nö, das finde ich ja albern, wenn ein anderer für mich die Arbeit macht und unsere Farben sind da drauf. Nee, das denke ich auch. Ich finde, er hat ja auch gesagt, Fame wäre nicht wichtig, aber ich finde, er hat es verdient, weil es ist wirklich gut geworden. Nee. Ne? An der Stelle auf jeden Fall. So, an dieser Stelle wollen wir mal kurz Hoja Haha begrüßen, ne, der gerade reingehüpft ist. Irgendwer kam noch dazu, glaube ich, Team 1966 irgendwer? Nee, die waren vorher schon da. Ah, okay. Ja. Das heißt, Hoja haben wir auch eingelassen. Ja, und Angelita ist auch da. Haben wir gar keine Eingangskontrolle? Ich muss mal meinen Teppich hier gerade ein bisschen verrücken. So. Ja, Marc ist ja auch da, Marc Nilix. Genau, was hat er gehabt? Ich hatte das Problem, dass ich die Adventure Labs irgendwie, ich konnte meine Ergebnisse nicht sehen. Ja. Oder ich habe es nicht gefunden. Kann ich aber nach seiner Anleitung immer noch nicht. Also ich habe dieses Journal zwar gefunden, muss ich jetzt dazu sagen, ich habe jetzt auch zwei Adventure Labs mal gemacht, damit ich überhaupt mal mitreden kann. Ja, ich hab's beobachtet, können wir nachher mal drüber sprechen. Ja, genau. Ich habe da auch so meine Einstellung zu. Antworten finde ich auch im Journal nicht. Also das im Journal steht eigentlich auch irgendwie nur Scheiß. Nee, bei dem, den ich jetzt neulich gemacht habe, da konnte ich tatsächlich dann die Antworten nochmal sehen. Da stand, also bei mir stand es drin. Also ich weiß, vielleicht muss das der Owner irgendwie einstellen. Also jetzt gucke ich nochmal nach. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich gehe jetzt mal auf Adventure Lab. So. Guck mal, Glider sagt auch wieder, kann man nicht anzeigen lassen. Gefällt dir Adventures? Da gibt es dann immer später oder weiter. Nee, ich will keins von beiden. Ihr könnt euch das in den Hintern stecken. Ich will das nicht bewerten. Flachfixer. Oder haben sie auch schon wieder ein Update gemacht? Das sieht schon wieder anders aus bei mir jetzt optisch. Ja, das, oh, jetzt, das ist jetzt der neue Scheiß. Jetzt habe ich ja diesen Adventure Lab. Jetzt kann ich da raufgehen und steht da unten irgendwo, zeige 5 Tagebucheinträge. So, und das ist das Journal. Ach, jetzt sieht es ja wirklich anders aus hier. Hey. So, und wenn ich jetzt auf Journal gehe, kriege ich jetzt zum Beispiel der Tubermann, ne? Da habe ich eine Antwort eingegeben. Was kriege ich da? Ein YouTube-Video, das das Tuba-Quartett spielt. Aber nicht meine Antworten. Nicht eine einzige. Also ich kriege im Journal kriege ich ein Bild zu jeder Station mit irgendwelchen Texten, aber nicht mit Antworten. Definitiv nicht. Also ich komme an die Antworten nicht ran. Nein. Im Journal werden eher Hinweise für Bonus zum Beispiel angezeigt. Nö, hier auch nicht in diesem. Also das scheint sehr unabhängig zu sein. Ich gucke gerade mal in Nähe, bei dem hatte auch hier tatsächlich keine Antwort drin. Ich gucke jetzt hier auch nochmal eins. Also ich habe jetzt hier gemacht, der Harburger Kunstpfad. Der ist von Bonshons Lefons. Der heißt tatsächlich so, kein Witz. Oh, Heike kommt jetzt auch bei. Doch, Moment. Ich habe jetzt den angeklickt, bei dem ich die Probleme hatte. Ja. So, und da kann ich in dieser Beschreibung von dem ganzen Adventure, ja, kann ich sagen, zeige 5 Tagebucheinträge. Ja, genau, das habe ich auch. Zeige 5 Tagebuch. Und da steht bei mir tatsächlich die Antwort. Nee, bei mir nicht. Bei mir sind da nur Bilder mit kurzen Texten, die nicht mal annähernd was mit so richtig wie was aussagen. Ja, die meisten Owner-Glider haben ja Bonus-Mystery erstellt. Also hier ist tatsächlich, ich habe eben geguckt, bei dem einen, den ich jetzt angefangen habe, da war die Antwort auch nicht drin. Bei dem, den ich abgeschlossen hatte, bei dem ich die Probleme vor 4 Wochen hatte, da steht es tatsächlich drin. Also da hatte der Magnilix recht. Scheint ja, hier wieder nicht. Also den Harburg hat auch einen Bonus-Cache. Da steht exakt gar nichts im Journal. Nicht eine einzige Antwort. Und zum Bonus-Cache steht da erst recht nichts drin. Den habe ich dann einzeln rausgesucht. Der steht in der Beschreibung drin, dass es da einen Bonus-Cache gibt. Und dann kann ich das auch alles machen. Aber ich komme nicht an meine Infos ran. Und wie üblich hatte ich nämlich die Hälfte schon wieder was vergessen. Ja, genau. Und ich habe nämlich bei dem zweiten, den ich jetzt neulich gemacht habe, da habe ich parallel mitgeschrieben. Und da gehe ich jetzt auch auf Tagebucheinträge. Ja. Das war nämlich in Fallingbostel, der Cache Kräutergarten Kurpark Fallingbostel. Und da steht auch bei Tagebucheinträge für den Bonus A gleich Nummer. Ja. Also ja. Greifzahl schreibt auch gerade im Chat, im Journal steht das, was der Owner selber dort hinterlegt hat. Textbilder oder YouTube-Videos. Die antworten nur, wenn der Owner sie nochmals dort reinschreibt. Also liegt es tatsächlich am Owner. Ja, genau. Hängt von der Programmierung ab. Genau, Magnilix schreibt gerade, ich mache auch immer Screenshots. Ja, mache ich eigentlich auch, aber ich vergesse auch spätestens beim zweiten das zu machen. Genau wie ich bei Runden grundsätzlich den Bonus fast nicht machen kann, weil ich immer vergesse, mir das aufzuschreiben. Also wir kommen auch gleich nochmal zur Adventure. Wir sind ja, eigentlich sind wir noch bei den Kommentaren. Genau. Aber das war das Problem. Also Magnilix hat mir da sehr geholfen. Genau, also ja, zumindest wissen wir jetzt mal ansatzweise, wenn man was finden wird, wo. In dem Journal. Genau. Er schrieb aber auch noch, wer Go findet er besser. Geht mir nämlich auch so. Und bei GC Wizard kann man auch über die Homepage spenden. Ach so, genau, das war ja, was wir letztes Mal hatten, dass wir 10 Euro ein bisschen teuer fanden für den GC Wizard. Auch wenn es als Spende ja gemacht ist, nur der ist ja normalerweise kostenlos. Ach so, da kann man quasi individuell. Genau, einen eigenen Betrag über die Homepage spenden. Das finde ich auch die bessere Variante. Also das finde ich tatsächlich gut zu wissen, weil so ein bisschen, was ich gesagt habe, die 10 sind zu hoch. Eine kleinere Summe wäre ich bereit. Ne? Ja. Das merke ich immer, wenn ich wirklich Tools, so auch Keepers zum Beispiel, ne? Wenn ich das immer merke, okay, das benutze ich schon wieder ein Jahr oder so, dann spende ich da auch gerne mal was. Nur das möchte ich bestimmen, wie viel. Das ist das Wichtige daran. Es kommt ja nicht darauf an, wie viel, sondern dass es von Herzen kommt. Ne? Oh, ja. Der Weg ist das Ziel, auf die Länge kommt es nicht an. Ja, also genau. Boah, ja. Ich finde aber nicht mehr meinen gefundenen Labs, nur direkt über die Karte, schreibt Dr. Ringding. Gibt es keine Foundliste? Doch, und zwar auf der, wenn du auf die Seite gehst, also wenn man wissen will, welche man gefunden hat, das ist auch völlig versteckt, da habe ich echt mal suchen müssen. Da gibt es nämlich dann labs.geocaching.com/logs. Und da sehe ich alle, die ich gefunden habe. Aber das kann ich bei mir auf dem Profil, wenn ich sage, meine Geocaches, die ich gefunden habe, gehe ich unten auf Labcache und dann tauchen sie alle auf. Ja, aber kommst du von dahin auch zu den Labcaches selber rüber? Dann, ja, ja. Ja, weil das ist immer, ja, wenn du zum Beispiel die Statistik anguckst, da scheinen die wieder gar nicht so richtig drin. Also, das schüttelt mich. Also die Einbindung der Labcaches. Lass uns das noch ein bisschen. Wir machen jetzt erstmal Kommentare weiter. Wir versuchen jetzt mal die Kommentare unter einer Stunde zu Ende. Obwohl wir müssen heute lange machen, habe ich gemerkt. Die Ossis scheinen uns ja jetzt hier ne Konkurrenz machen zu wollen. Die haben über 3 Stunden in der letzten Folge gemacht und die auch noch live. Haben die, ja, und dann haben die zwischendurch 1,5 Stunden einen Salzstangentest gemacht, oder was? Nee, ich glaube Oliven mit Cola, also boah. Ach, hey, ja. Also es war schon... Wenn du mit der Spreewaldgurke schon durch bist, dann musst du halt noch perverser durchstehen. Ich kann auch nur abraten davon. Also wenn ihr nicht wisst, wir reden vom Geo-Gedöns. Genau. Schöne Grüße. Die wollen da mit uns mitteilen, also, lächerlich. Die haben, ja, der hat leider recht, die haben auch gefühlt 6 Monate nicht gesendet, das stimmt. Ja. Ach so, und jetzt hatten die so viel Rededrang, deswegen. Ja, das kann natürlich sein. Ich habe auch ehrlich gesagt nur die ersten 20 Minuten zugehört. Also nicht, weil die schlecht wären oder so. Ich habe auch bei der Cash-Frequenz mal versucht, live mitzu. Ich bin nicht der Live-Hörer. Ach, ich wollte live. Kann man sich den Scheiß erinnern, live. Das also war nicht, letzten Dienstag war das, ne? Genau, ja, ich wollte live, aber ich habe geschlafen, weil ich ja die Nacht davor durchgemacht habe. Ja, ah, ja. Okay. Genau. Ja, ich konnte nicht so richtig schlafen, weil meine Zähne mir immer noch viel Freude machen. Von daher habe ich gedacht, hörst du da mal rein, aber das ist nicht thematisch oder so, sondern dieses Live-Zuhören ist nicht meins. Also ich glaube, das könnte noch so spannend sein. Ich höre lieber Konserve, wenn ich im Motorrad fahre oder auf dem Roller unterwegs bin oder was auch immer. Ja, Kleider, genau. Wir schlafen auch noch. Ja, aber es schlägt immer im Kopf auf die Tastatur offensichtlich auf, weil der Chat bewegt sich bei uns immer. Das muss ich echt sagen. Da war ich, bei der Cache-Frequenz habe ich auch mal geguckt. Erstmal waren da viel weniger im Chat und die haben auch weniger rotiert da. Ich meine, wir haben heute ja auch nur 3, 6, 9, 12. Aber immerhin. Ja, für das Wetter, ne? Ja, also ich bin auch da sehr zufrieden. So, jetzt kommen wir immer noch nicht weiter. So, Magnilik hat nochmal kommentiert, ach so, dass er mein Ur-Vigo-Filmchen als Einstieg genutzt hat. Der scheint echt vielen geholfen zu haben. Da haben sich ganz viele so im Laufe der Zeit immer mal gemeldet und sich bedankt. Ja, ich will ja auch mal irgendwie einlegen. Vielleicht muss ich tatsächlich den mal nutzen. Ja, weil der, also der ist, das ist auch wirklich für Idioten gemacht. Also von Idioten für Idioten. Ja, weil wirklich, das ist so richtig rudimentär, klick so, klick hier, klick da und dann hast du so 0815 zusammen. Und mehr ist wollte ich auch gar nicht erreichen. Nee, sondern die meisten sind mir viel zu aufgeblasen. Weißt du, wenn ich denn schon sehe, 20 Seiten Anleitung, dann habe ich selber schon keinen Bock, die zu lesen. Da müssen wir aber beim Adventure Lab auch nochmal dran denken. Ich hatte auch Anleitung gefunden, wie man das im GSAK bekommt. Ich habe nach der dritten Anleitung gedacht, die wollen mich doch alle verarschen. Und das wollen sie scheinbar auch, weil das war viel einfacher, als alles beschrieben war. Naja, kommen wir nachher noch zu. Interceptor und Dr. Ringding fragten, wie man betritt den Raumsturm bekommt. Das ist für die jetzt nicht wissen, wovon wir gerade reden. Das ist, wenn man hier live mitmacht, dann ist man ja in einer Pott-WG und wie heißt das Ding? Dieser TeamSpeak 3 Client, der sagt einem dann immer, oh, Raum, sowieso hat den Raum betreten und macht dazu Ping und sowas. Das ist schlimm. Am einfachsten kann man das machen, wenn man das nicht will, über Extras, Optionen, Meldungen. Und da kann man, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe, einfach mal sagen, halt die Fresse bei allem. Oh, er sagt gerade, Interceptor schreibt gerade, habe jetzt alles gemutet und trotzdem klingelt es sich kaputt. Nee, also ich habe bei mir, also ich gucke jetzt nochmal rein. Ich auch. Extras, Optionen, weil ich kriege nicht einen einzigen Sound mehr. Extras, Optionen, und da gibt's überhaupt keine Meldung. Ach doch, da oben. Ich dachte, jetzt habe ich Scheiße geschrieben. Habe ich aber nicht. Meldung. Nachrichten heißen sie, ne? Nee, wo sind Meldungen? Ganz unten sind Meldungen. Ach, ganz unten, genau. Und da gibt es oben die Fall Sound Pack und rechts, wenn Ausgabe stumm, nur wichtige Sound spielen. Und irgendwas. Da kann man auch Sounds deactivated sagen. Keine das, Sounds. Dann sollte eigentlich alles ruhig sein. Und das Interceptor sagt, dort hat er keine Sounds und trotzdem noch, das ist ja erstaunlich. Ja, dann tut's mir leid für dich. Also bei mir klappt das, kann ich nicht anders sagen. Ja, vielleicht klingelt er sich nur wegen Chat kaputt und der Rest. Na gut, weiß ich nicht. Ja. Komisch, ne? Hey. Naja. Müssen wir mal dranbleiben. Kleiner schreibt gerade, Shownote-Angriff der Mitbewerber, das ist das Geo-Gedöns. Ne? Der ist Mitbewerber des Fußvolkes, würde ich es mal nett nennen. So, Rolf 1327 freut sich über die Antikfilme, weil er die 2008 damals auch schon geguckt hat. Ich habe ja mal 3-4 alte, ganz alte YouTube-Filme von mir da damals hochgeladen. Ich glaube, das ist so, ja, das freut auch nur die, die wirklich damals schon dabei waren, weil die Bildqualität ist. Ja. Ja, aber ich muss ja sagen, du hast ja den von der Endoklinik hier vor Ort reingehauen. Das ist geil, ne? Und da war ich ja tatsächlich 2014 oder so und da sah es ja 6 Jahre später quasi völlig anders aus. Alles kaputt und so. Es war interessant mal zu sehen, wie das damals aussah, als ja, die quasi gerade raus sind. Deswegen habe ich den unter anderem auch genommen, weil das fand ich wirklich echt krass. Vielleicht werde ich da auch ab und zu noch mal welche von hochladen, weil artikelmäßig habe ich im Moment nicht so viel. Werde ich vielleicht davon mal noch ein paar ab und zu veröffentlichen. So ganz alte Dinger. Genau. Weil da sind so Schätzchen bei. Vor allen Dingen, die kannst du ja auch veröffentlichen, weil die gibt's alle nicht mehr. Dieses Ding da ausgraben an der Elbe. Alter, wo, was haben wir da im Sand gebuddelt? Das ist ja heute gar nicht. Gibt's den auch nicht mehr? Nee, das war ein Mystery. Gibt's heute, ist ja alles gar nicht mehr zulässig. Vergraben. Aber das war doch eine ganz natürliche Erddoline, oder? Ja, genau, die bei jeder Flut wieder zugespült wurde. Das war das Geilste. Du konntest den ausbuddeln und brauchst gar nicht wieder zubuddeln, weil bei der nächsten Flut war der wieder weg. Der war echt cool. Ja, cool. So, dann kam noch Dr. Ringding. Der fand Ramons, ich öffne den Seitenquelltext und suche dann nach der MP3-Datei. Ziemlich nerdig. Das ging mir auch so. Das muss man dazu erklären. Also Ritter Ramon geht praktisch auf unsere Homepage, geht dann auf Quelltext durchsuchen und sucht dann nach .mp3, um herauszufinden, wo das downloaden kann. Ey. Das ist eine geile Variante. Ist immer ja, aber spannend. Du siehst ja, wir sind so hörenswert, dass die Leute wirklich kreativ sind. Ja, ne? Ja, er weiß sich zu helfen. Das muss genau, man ihm lassen. Genau. Ne? Ja, also fand ich echt beeindruckend, dass er sich den Aufwand betreibt. Aber Hut ab, Ramon, vielleicht das nächste Mal einfach direkt mal kommentieren. Du hättest vielleicht einen Download-Link, das geht auch recht schnell. Ja, hätte er schon viel früher kriegen können, ja, das stimmt. Ja. Eigentlich hätte er auch jedes Mal den gleichen nehmen können, nur die Zahl ändert sich. Aber naja. Dann haben wir Lana Sana. Ja, was mit einem N? Lana Sana. Freut sich, dass wir wieder podcasten. Das ist sehr vernünftig, deswegen habe ich diesen Kommentar hier sofort mit reingenommen. Und hat auch einen Cache für Idioten wieder ohne Dose loggen genannt. Das ist GC86370. Muss ich bei ihm reingucken? Den hatte ich mir aber auch schon angeguckt. Genau, Kneipentour hieß der. Oha, gibt's nicht mehr. Und, ach so, er selber hat den jetzt auch mal gemeldet, dass der archiviert werden sollte. Vorher haben den, habe den Ort besucht und leider nur ein Fotolog möglich. Das machen auch meistens die mit vielen Funden. Fällt dir das mal auf, die so, ja? Nee, ich guck grad mal durch, ja. Also wer wieder Leute sucht, die unbedingt bekannt werden wollen, wir helfen da ja mal gerne. Bei dem Cache könnt ihr euch sie angucken. Kein Cache vor Ort, aber ordentlich loggen. Ja, keinen Punkt verschenken. Da gibt es gar nichts. Ich wollte sagen, nicht die einfachen Punkte vom Labcache nehmen, sondern die, wo man einfach so loggen kann. Ne? Genau. Und dann kommt als letzter Kommentar, Bayab kam nochmal rein. Bayab ist ja so eine Art, wie nennt man das? Der verliert die Caches beim Laufen, so. Der ist wie inkontinent beim Cache legen. Der haut ja Caches raus ohne Ende. Das sind ja immer gleich ganze Staffeln. Wobei, ich habe die gemacht, wenn man gerne läuft und die Dose egal ist, dann passt das wieder. Ich wollte sagen, ich habe von dem, glaube ich, noch gar nichts gemacht. Das ist aber nicht meine Ecke. Die sind meistens so hinter Stade noch, so Richtung Cuxhaven. Mhm. Und manchmal Runden, manchmal One-Way, das ist dann so, das ist wirklich Power-Trail. Also nicht in den Mengen, meistens ist es eher so 30, 40. Aber wirklich dann alle 200, 300 Meter eine Dose, die dann auch wirklich nicht jetzt grandios versteckt ist. Also das meine ich gar nicht negativ. Ich mag so eine Runde sogar ab und zu. Wenn ich einfach mal, weiß ich nicht, Freitagmorgens, ey, mir geht alles auf den Sack, die Woche ist endlich vorbei und ich will cachen gehen, dann mag ich auch mal so eine Runde, weißt du, die dann wirklich einfach ist. Wo ich auch mich drauf verlassen kann, da finde ich jede Dose. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn natürlich dann so einen hat, der halt, oder wenn du so einen hast, der so viele Dosen hat, dann ist das natürlich auf dem Owner-Dashboard relativ eng. Das kann ich mir vorstellen. Ja, es funktioniert wohl nicht. Also er hat ja gesagt, er kriegt über 100 Mails teilweise am Tag, weil er halt viele Serien von, der hat echt Caches ohne Ende liegen. Und dann werden nur 100 angezeigt. Also ganz zu Ende programmiert ist es offensichtlich auch nicht. Wobei, ich halte das jetzt allerdings auch für echt ziemlich krassen Fall und ob dann das Dashboard überhaupt noch bringt, naja, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, also da kannst du ja oben dann, glaube ich, irgendwie auch noch dann filtern, ne, dass du sagst, okay, die normalen Logs willst du gar nicht sehen, sondern nur die, die problematisch sind, ne? Ja, sehen wir es realistisch. Also seine Caches sind eher so Caches, wo du jetzt keine individuellen Tags pro Cache erfasst, bei 40 Dosen am Stück. Also wie gesagt, ich kann die nicht immer machen, weil die mir auch oft zu langweilig sind, aber manchmal mag ich das einfach. Das ist so, du gehst da hinter Stade, ist wirklich, also da ist es mal richtig flach. Ich wollte sagen, da kannst du ja wirklich weit gucken. Ja, das ist wirklich schon wie aus Friesland. Und dann hast du auf, ich weiß nicht, was war das, so eine 10 Kilometer Runde? Das war tatsächlich so ein Viereck sozusagen, 10 Kilometer. Ja, da siehst du niemanden, da ist nichts zu gucken. Das ist wirklich, das ist so fast wie meditieren. Also muss man mögen, sonst sollte man die Finger von bei abdosen lassen. Ah, okay. Ja gut, aber wenn die Strecke zwischendurch, wenn du sagst 10 Kilometer, dann ist ja der Abstand dazwischen auch nicht alle 180 Meter, sondern schon, dass du ein bisschen laufen musst, ne? Ja, da aber dann sind es mal 300 Meter. Also, ja, also. Ja, gut, 300 Meter sind auch schnell rum, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Es hält sich in engen Grenzen. Das ist wirklich was für, ich laufe ein Stück und ich will einfach nicht denken, sondern so entspannen. Dann finde ich die gut. Ich mache die selten, aber dann auch sehr speziell, wenn ich wirklich so einen Tag habe, wo ich echt keinen Bock habe zu suchen oder irgendwelche Bastel-Caches, wo ich denn vorher schon weiß, wenn mir so einer über den Weg läuft, dann explodiere ich. Es wird ja leider immer mehr. Ne? Ja, ja. Aber gut. Manche mögen das. Dann haben wir hoffentlich diesmal alle Kommentare auch bedacht. Ne? Das war ja wichtig beim letzten Mal. Vielen Dank, weil ein Kommentar schreiben macht auch Mühe und wir lesen die alle. Ne? Ja, so. Auf jeden Fall. Also ich freue mich wirklich. Ich finde das immer eine schöne Sache. Ist eine schöne Resonanz. Ich werde auch weiterhin nicht drum betteln, weil das soll auch nur Leute wirklich machen, die dazu Lust haben. Also fühlt euch bloß nicht genötigt, das zu machen. Das ist Schwachsinn, genau wie mit den Postkarten. So sehr wir uns darüber freuen, nützt mir sowas nichts, wenn ich schon selber beim Lesen merke, der hat überhaupt keine Lust gehabt, das zu machen. Dann haben wir da beide nichts von. Und denke ich mal. Genau. Ja. Oder alle nichts von, ist richtiger formuliert. Wir sind denn ja eigentlich vier mindestens. Wir drei, die das lesen und der geschrieben hat. Also eigentlich ist es so besser formuliert. Wobei, apropos vier, ich frage mich mal, ich hoffe ja manchmal, dass Holger hier mal unauffällig plötzlich auftaucht. Ne? So richtig hat er sich da noch nicht so geäußert. Da müssen wir, glaube ich, mal nachhaken. Ich gehe auch davon aus, dass er irgendwann so ganz heimlich auf einmal hier in der Pott-WG auftaucht und reinschlüpft und sagt, da bin ich wieder. Ja, weil einer, die twittert da jetzt auch ab und zu schon. Also ja, wir müssen ihn, glaube ich, da mal ein bisschen, ne? Ihm scheint ja auf jeden Fall langweilig genug zu sein, dass er Zeit hätte. Ne? Ja. Ja, wenn er schon anfängt, Rehe zu jagen. Kriegt das nicht, was er da schreibt. Stimmt. So, dann kommen wir zum Normalen. Wir haben eine Spende bekommen. Dafür erstmal herzlichen Dank von, ich glaube, Matthias Mann. Ich muss mal eben draufklicken. Ja, genau. Dankeschön. Genau, Matthias Mann hat uns nochmal wieder 10 Stunden bei Auphonic spendiert. Ich lache jetzt nicht, weil ich das nicht zu schätzen wüsste, sondern weil wir jetzt bei Auphonic genug Credits haben, glaube ich, um die nächsten 5 Jahre durchzukommen. Genau, wir hatten, glaube ich, mal irgendwie Ende des Jahres schon gesagt, es reicht erstmal, oder Anfang des Jahres. Anfang des Jahres, genau, da hatten wir ja das für Holger dann und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist auch mal gut. Ja, ja. Wir freuen uns natürlich trotzdem über Spenden, aber ganz ehrlich, wirklich nötig ist das nicht und im Moment, weiß ich auch nicht, schickt uns eine Postkarte, da haben wir am meisten wirklich von. Und wenn ihr uns wirklich was Gutes tun wollt, mal, im Moment ist es ja ein bisschen lau vielleicht, aber wenn wir mal wieder Events machen, so ein Hörer-Event, dann bringt was für die Tombola mit. Ja, genau. Oder schickt uns vorher was für die Tombola, was Schönes, was zu uns passt, was Beklopptes, was Sinnloses. Ne? Genau, das ist überhaupt eine gute Idee. So ein kleines Tombola, das wäre das Richtige. Ja, ja. Ne, aber im Moment müssen wir gucken, wie wir das mit Events sowieso machen. Mal schauen. Brauche ich nicht mal drüber nachdenken. Also das muss man jetzt erstmal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ich befürchte, dass sich das von ganz alleine sehr schnell baldig erledigt. Ich hoffe, ich komme, wie gesagt, wir haben vorhin nur kurz drüber gesprochen. Ich hoffe, ich schaffe es überhaupt noch im September in Urlaub. Also wenn sich Corona-Kack so weiterentwickelt, dann wird das ja eng. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, auf welcher Welle wir da reiten gerade, ne? Ja, eben. Aber ich denke mal so, also wenn ihr spenden wollt, legt euch das Geld erstmal zur Seite. Wir freuen uns tatsächlich, wenn wir in der Tombola da mal nicht wie letztes Mal die letzten 10 leer ausgehen, sondern wir vielleicht dann für alle was da haben. Ne? Genau. Das wäre eine gute Idee, denke ich. Ja, ich wüsste vielleicht schon was für die Tombola. Das ist gleich der nächste Punkt. Lange nicht gehört, endlich hat er es wieder geschafft. Dexter. Ja. Dexter wird jetzt sozusagen komplett die verkauft. Ich weiß gar nicht, welche Version, aber das Auto gibt's jetzt. Genau, das Auto ist auf einem Internetportal bei mobile.de zu finden. Genau. Da das kann man den. Sucht ihr nach einem Volkswagen Passat Variant 1.6 für 350 Euro. Und Standort ist quasi, was haben wir hier, Postleitzahl 64625. Genau. Bei Benz. Er verkauft jetzt also sein Dexter Auto für 350 Euro. Fahrzeugzustand beschädigt, aber unfallfrei. Genau. 195.000 Kilometer Gestand und 101 PS. Ja, da 8,2 Liter halte ich aber für sehr. TÜV hat er noch bis 2021. Das ist ein Diesel? Das ist, jetzt schaue ich gerade mal, 1,6. Also ist ein Top-Auto. Benziner. Euro 2, was kann man da verkehrt machen? Und hat keine Klimaanlage oder Automatik. Also mal ganz ehrlich, 350 Euro für den Schrotthaufen ist aber schon ambitioniert. Ich bin mal gespannt, ob er den Verkauf kriegt. Da muss ich mal also nachgucken können, Heidi, ne? Ja, ich habe neulich mal geguckt, da war er noch drin. Ja, ich lese mal in der Zeit die Fahrzeugbeschreibung vor. Ich verkaufe hier einen fahrtüchtigen Passat-Kombi. Die Reifen sind fast neu. Der Passat stand die letzten drei Jahre fast nur rum. Ja, das glaube ich. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass der Innenraum nicht gereinigt ist. Im Sitzpolster gibt es Schäden. Auf Anfrage gerne Fotos. Des Weiteren fehlen noch ein paar Sicherungen. Ja, nicht nur beim Auto. Die Befestigung der Batterie. Der Schalthebel funktioniert, aber die Abdeckung ist lose. Ja, das passt auch auf einige Sachen. Meiner Meinung nach ist es mit ein paar Schönheitsreparaturen selbst durchzuführen. Eine langfristige Planung mit dem Auto in Deutschland ist meines Erachtens nach Ablauf des TÜV nicht mehr möglich. Ja, also ich möchte jetzt auch nicht wissen, wer sich über diesen Cash dermaßen gefreut hat, dass man den Sitz noch besetzt. Also ich möchte mich da nicht hinsetzen. Ich weiß nicht, also wer weiß, wer das schon drin ist. 98. Also ganz ehrlich, wer soll denn dafür 350 Euro ausgeben? Aber was ich mich jetzt tatsächlich dann frage, also baut er jetzt seine ganzen geheimen Orte ab oder was wird das? Also ja, das weiß ich auch nicht. Also da habe ich keine Ahnung. Ich denke mal, das wird sich hinten und vorne nicht gerechnet haben und jetzt hat er es langsam eingesehen. Ist jetzt eine Vermutung, ich weiß es nicht. Ich bin bei ihm auch nicht so sicher, aber wirklich weiß, was er so alles tut. Aber vielleicht macht er jetzt auch alle zu Geld. Also ich finde, es hört sich immer wenig an, aber ich finde tatsächlich 350 Euro für das Auto. Na gut, er hat noch ein Jahr TÜV, ne, fast. Also das ist vielleicht noch so, dass man sagen kann, okay, also über den Winter kommt er vielleicht noch. Reifen sind neu, vielleicht sind die Reifen auch 350 Euro wert. Ne? Die sind neu, ja. Auf Alufelge vermutlich. Und andersrum muss ich natürlich sagen, da saß schon die Elite Deutschlands drin. Ne? Ja. Also wer an den Sitzen schnüffeln will, 350 Euro. Die größten Kescher Deutscher, Alter, kommt ja. Aber ich guck halt mal bei seinen geheimen Orten. Es sind nur noch zwei geheime Orte. Ja, Detektive in Bensheim und Tatort LKW. Also das heißt, einer ist weg. Ich glaube, es war nach drei oder vier am Anfang. Ja, ich meine auch, dass das mehr war. Aber ja, stimmt, sind nur noch zwei. Ich weiß nicht, ob das wirklich einer nutzt. Ich kann mir das immer nicht so, dass das ein Geschäftsmodell ist, kann ich nicht glauben. Das, als Spende fürs GC-Musik. Ja, das wäre eine Idee. Das, ja. Wir hätten ja noch was fürs GC. Wie gefiel dir denn das Buch Logbuch? So, nachdem ich dir das jetzt auch mal vorbeigebracht habe. Also, wo soll ich anfangen? Ich sag mal so, ich habe es geschafft, zwei Geschichten zu lesen in der Mittagspause. Und du hast es mir ja quasi am Freitag nach der Aufnahme spontan rumgebracht. Ich habe es mir dann am Montag auf der Arbeit in der Mittagspause durchgelesen. Und ich sage, zu meiner Mittagspausenplanung mal kurz erklärt, ich setze mich dann im Büro in die Küche, esse meine Stulle und ich habe genau für diese zwei Geschichten drei Brote gebraucht. War kleine Brote, ja. Waren auch kleine Brote. Ich habe auch nicht schnell gegessen, ich habe es normal gegessen. Also cool. Ne? Also es braucht mir keiner erzählen mit, ja, und der Junge ist halt jung und unerfahren. Ja, das liest man auch. Die Geschichten lesen sich auch so, als wenn er unerfahren ist. Also ich habe diese Geschichte mit dem, war das nicht der T5er, wo der dachte, er wäre abgestürzt und ist dann ins Krankenhaus und. Ja, ja. Also, ja, großartig, ne? Also ganz ehrlich, ich es ist jetzt wirklich schon vier Wochen her, dass ich es gelesen habe. Es war so eine gequirlte Scheiße. Und ich habe schon viele Bücher gelesen, wo ich dann vielleicht nach der Hälfte gesagt habe, nee, es ist doch nicht meins, weil ich dem Buch eine Chance gebe. Ich habe hier zwei Geschichten gelesen und habe dann gesagt, okay, es reicht, weil du kannst es auch nicht lesen. Es sind so große Buchstaben mit so großen Zeilenabständen. Ich konnte gar nicht so schnell blättern, wie ich gelesen habe. Ja, das ist krass, ne? Man sieht auch nicht, wo der Absatz ist und so, weil es. Nein, nichts. Es ist also. Es ist gar nicht Ariel und dann Stufe 20 oder so. Ich, ja, extrem schlecht zu lesen aufgrund der Gestaltung, extrem also extrem komisch zu lesen aufgrund dieses Schreibstils. Ja. Und ich er kann ja seine Erfahrung sammeln. Jeder fängt mal klein an, keine Frage, aber nicht für 10 Euro. Ja, aber so klein. Ne, also da hört es dann auf. Ne? Und also das ist für mich, was ich echt sagen muss, Junge, mach in deinem Leben irgendwas. Aber werd kein Schriftsteller. Ja, und er war dann ja auch noch in irgendeinem Podcast hat er doch ein Interview gegeben. Und das habe ich mir angehört. Und dann hat er ja noch gesagt, dass er ja die Geschichten ja dann noch irgendwie also recht kurz gehalten hat, damit die... Ja. Ja, das... Nicht andersrum. Er hat sie sogar noch ausgemalt. Ne, und versucht detailliert zu... Ja, aber wenn du was lang und detailliert schreiben willst, dann reicht das nicht in Arial 20 auf 6 Seiten. Ne? Also wirklich, ganz ehrlich, ich bin echt für viel Mist zu haben, aber da war wirklich nach 10 Minuten Schluss. Ja, es wird halt ein Highlight bei der nächsten Verlosung. Alle werden sich drängeln, dieses Buch zu kriegen. Wir werden das Buch in den traditionellen Weihnachtspullover stecken. Ne? Ja, genau. Und wir werden die Seiten perforieren, dass wir später besser abreißen können. Nein, also es bleibt dabei, das Buch ist einfach... Ja, also da hat er, wie gesagt, er wird seine Erfahrung sammeln und du liest halt auch leider raus, dass er irgendwie erst 17 oder so ist. Wie gesagt, kann er machen, aber vielleicht hätte er dann einfach erstmal so seine Geschichten auf dem Blog schreiben müssen oder so. Ja, aber er hat doch nicht mal, da ist doch nicht mal ein Ansatz von Talent. Also nicht wirklich. Null. Kann auch die Geschichten. Ich hab mal das Buch von Hohecker, dieses zweite Buch, was es dann in der Tupperdose gab mit dem Flaschenöffner dabei und so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Aber das war ja auch quasi ein Sammelsurium so von Geschichten von Geocachern. Ne? Ach so, ja. So, und das waren natürlich auch Amateure, die es geschrieben haben. Das habe ich durchgelesen, das Buch. Das war halt auch lesenswert, weil die Geschichten real waren, ne? So, aber das hier, da hast du schon rausgelesen, dass ihm das nicht passiert. Das sagt er auch, das hat er sich ausgedacht. Genau, es sind ja auch keine Geschichten. Es ist ja nicht mal teilweise in sich abgeschlossen. Das ist so geplappert. Als wenn der, es gibt doch hier vom Orion-Versand so eine Würfel, da kannst du dann würfeln, an welche Körperteile du bei deiner Partnerin berühren musst. Also, vielleicht hat der so eine Würfel gehabt mit Satzbausteinen, die er einbringen muss. Ja, das Gefühl hatte ich auch, ja. Also so, es liest sich wirklich extrem schwierig und durch das Design halt, echt schlecht und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich in der gesamten Mittagspause nach 40 Minuten mit dem Buch durch bin, deswegen habe ich es zur Seite gepackt. Aber ich konnte mich nie wieder motivieren, das noch wieder in die Hand zu nehmen. Das kann ich verstehen. Schmeiß es mal nicht weg, wir brauchen es für die Nein, das liegt schon parat in der Kiste mit den Giveaways. Ne? wird auch von uns handsigniert vielleicht. Ne? Für die will ich mögen. So, ja, dann aber Jörg, wir sollten tatsächlich überlegen, wenn wir das nächste Event vielleicht nicht auf dem Wilser Berg machen, ob wir nicht vielleicht tatsächlich das Auto kaufen. Und das ist zunehmend. Wäre die Idee. Damit kann dann ja irgendeiner nach Hause fahren. Genau. Er sollte nur nicht zu weit weg wohnen. Ja, bis Bensheim kommt man damit wahrscheinlich. Ne? Ja, kommen wir weiter. Auf Twitter kam, also ich fand das so schön, von Eigengott. Ist ja ein Reviewer, wem das nicht sagt. Der schrieb wunderbar, weil das ist einfach so. Also er schrieb, das Auslegen von Ersatzdosen ohne vorherige Rücksprache mit dem Owner führt regelmäßig zu Problemen. Es ist daher unerwünscht. Es berechtigt insbesondere auch nicht dazu, den Cache als gefunden zu loggen. Also eigentlich müsste ich jetzt mal 3 Stunden lang diesen Satz immer wieder wiederholen, damit auch der Dümmste irgendwas davon aufnimmt. Der ist so schön. Ich lese es auch nochmal vor, weil es wirklich mal, bitte nehmt euch das mal zu Herzen. Das Auslegen von Ersatzdosen ohne vorherige Rücksprache mit dem Owner führt regelmäßig zu Problemen. Es ist daher unerwünscht. Es berechtigt insbesondere auch nicht dazu, den Cache als gefunden zu loggen. Es liegt mir am Herzen. Es war so schön. Also ich bin gewiss nicht oft seiner Meinung, aber da... Hat er auch mal in 160 Zeichen oder wie viele jetzt auch sind, 320, alles gesagt, was man dazu sagen muss. Ja. Und es ist auch nicht gut, auf dieselbe Dose eine Dose von OC zu legen. In diesem herzlichen Glückwunsch übrigens. Ne? Kommt noch dazu. Die haben ja heute Geburtstag. Ja, ich weiß. Ich habe es extra ausgelassen. Nein, ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Und auch den 2 Cachern, die da noch sind. Im Chat kommt gerade, wir können ja zusammenlegen für das Auto. Ja, ist auch eine Idee. Vielleicht kann ich das ja auch für 30 Stunden auf Phonic eintauschen. Dann könnten wir immer, da heißt man nicht ein Podcast-Keller, sondern Podcast-Kofferraum. Ne? Genau. Ja. Ja, das, ja. Dann haben wir den nächsten. Ich mag immer wieder diese Vollhonks da auch reinzunehmen. Also so CKAAY, also der Name ist ja schon eigenwillig, ist jetzt seit 23.07.2020 dabei und hat auch immerhin einen Cache gefunden mit dem Satz, gerade gefunden, leider keinen Stift dabei gehabt, super Versteck. Natürlich als Found. Ja. Also man sieht, auch ganz neue können richtig doof sein. Nee, die ganz Neuen haben gleich kapiert, wie es geht. Ne? Oder so. Du meinst, er ist auf dem Weg nach oben. Er ist ganz nach oben. Der wird relativ schnell ein Event auf den Brocken locken, was nicht stattgefunden hat und schnell die 2000 voll haben. Bis jetzt hat er ja nur einen Pfund, aber vielleicht nimmt er jetzt Anlauf. Man weiß es nicht. Okay, ja, das war nur so ein tatsächlich aber die letzte Zeit öfters mal welche von. Ne? Das, also die Hauptsache, ich war vor Ort. Ne? Ich kam an die Dose nicht ran, hatte keine Angel mit, aber ich habe schon mal gelockt. Ne? Ja. Das ist ja oft das... Übrigens höre ich gerade oder lese ich gerade, egal wie, der Cache mit dem Auto war sehr gut. Also das muss ich natürlich sagen, wir haben auch nie bezweifelt, dass die Caches von dem Mann gut sind. Nur, dass ob er selber noch ganz frisch ist, das haben wir mehr als einmal bezweifelt und das würde ich auch weiterhin so tun. Und dann kommt noch gerade, die es angeht, hören weder diesen Podcast noch die Tweets von Eingott. Ja, das befürchte ich allerdings auch, ja. Aber die lesen uns ja vielleicht bei Twitter. Vielleicht müssen wir das selbst nochmal wieder vertwittern. Ne? Ja, das stimmt. Wenn Eigengott mal was Gutes raushaut, dann kann man das ja durchaus machen. Wir nennen alles hier mit Ross und Reiter. Da kommen wir ja auch nachher noch zu unseren beiden größten Bloggern. Aber das schreiben wir ja noch weiter hinten. Das war ja. Adventure Labs hatten wir noch nicht ganz zu Ende vorhin. Genau. Ja, wie findest du jetzt? Du hast ja ein paar gemacht. Am Anfang hast du gesagt, oh, lass mich so, Und ja, da ist es auch so mehr oder weniger bei geblieben. Und ich habe Heike gefragt, die ist der gleichen Meinung. Also wir haben ja schon mal welche gemacht. Ich hatte das irgendwo auch gepostet. Die letzten hatten wir... 2014 oder so, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, genau, 2014 waren wir auch schon mal und fanden die da ähnlich spannend. Da gab es damals mehr. Ich glaube, die hatten 10 Stück gelegt. Das war Tippi Tippi Tapp im Gelderland 2014. Das war auf der Grenze Deutschland-Holland damals das Event. Das war gar nicht schlecht. Also es hat uns echt gut gefallen. Und die hatten, glaube ich, 10 Stück rausgehauen. Wir haben exakt 3 davon gemacht und haben es dann abgebrochen, weil es ist ja so langweilig. Ist ja schlimmer geht nicht, oder was? Also ich muss mal sagen, jetzt, also ich bin halt darüber gestolpert, ja, bei dem habe ich ja letztes Mal schon gesagt, weil der eine quasi, der Bonus, den habe ich ja auch nur gesehen, der liegt halt direkt auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Den habe ich dann auch abgeschlossen. Jetzt kommen ja immer mehr raus. Also mittlerweile habe ich, glaube ich, hier in Schneeferding 2 vor der Haustür. Ja. In Soltau, Falling, Bostel, Walsrode, die Ecke, da sind, glaube ich, jetzt irgendwie 5 oder 6 Bonus-Dinger aufgetaucht. So, und ich sag mal so, Es ist eigentlich ganz in Ordnung eigentlich nicht. Also die Führung dahin ist schon mal scheiße. Also wenn du dich nicht auskennst, es ist halt unheimlich schwierig zu navigieren. Ja, du musst ja immer wechseln zu einer anderen App dann. Genau. So, das ist halt nicht so das Pralle. Ja. Ich sag mal, im Endeffekt ist es theoretisch ein schneller Punkt, weil du stehst vor Ort und wenn die Lösung nicht richtig ist, dann gibst du halt 10 Mal ein, bis es passt. Ne? Also. Ja, aber das ist genau, also ich habe jetzt 2 Stück gemacht. Der eine heißt mit Haas und Igel durch Buxtehude und der Harburger Kunstfahrt. So, jetzt kann ich zu beiden sagen, den in Buxtehude habe ich tatsächlich mit Heike zusammen gemacht. Da sind wir einfach, das war Samstag morgens, genau, das war kotzheiß. Und wir haben gesagt, bevor jetzt die richtige Hitze losgeht, rauf auf den Roller, weißt du, im Hemd, kurze Hose, kurz nach Buxtehude, mit sowas kannst du das dann ja gut machen. Und dann laufen wir da einmal kurz durch die Altstadt. Und der war toll, es hat Spaß gemacht. Aber auch nur, weil kein Cache in der Nähe war. Also wir hatten auch einen Taddy, ja, den haben wir mitgenommen, der hat uns mehr Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Also, ja, die sind schön, die 5 Sachen. Jetzt kommen wieder mehr mit Sicherheit alle wieder. Ja, dann lernst du auch was dazu. Ja, interessiert mich aber nicht wirklich. Mich interessiert das Boot nicht, das darum die. Also war ein schöner Rundgang, aber es ging schon mit, genau was du sagst, mit dem Navigieren los. Ja, die 5 Stationen waren, die hat er toll gemacht. Also Punkt, das kann ich so sagen. Genau wie das in Harburg von Bonsons de France. Beides tolle Adventure Labs. Also die haben sich Mühe gegeben, die Owner. Aber allein schon, ich komme zur ersten Station, tippe da was ein. Ja, dann hat er das etwas anders gemeint, als wir gedacht haben. Und ich habe den Städtenamen klein geschrieben statt groß, dann ging das nicht, weil das wieder nicht programmiert war. Das mache ich ihm auch gar nicht zum Vorwurf. Aber so stehe ich da, tippe nochmal wieder ein. Handy eintippen ist jetzt auch nichts, was schnell geht. dann will ich zur nächsten Station, dann muss ich wieder die Navigations-App wechseln, weil in diesem Ding kann man nicht navigieren. Heike steht neben mir und denkt, was macht der Idiot da die ganze Zeit? Es ist schon mal alles nicht smoothie genug. Also es dauert mir schon viel zu lange, dieses Hin und Her. Es ist, los. Es ist im Endeffekt so finde ich, die ich gemacht habe, die waren auch nett. Ne? Hast du ein bisschen, ja. Man hat tatsächlich ein bisschen was gelernt oder was gelesen, was ich mir sonst nicht durchgelesen hätte. So, das muss man sagen. Aber es hätte ein guter Multi mit 5 Stationen und Final auch getan. Ja, genau. Weil es sind ja meistens eigentlich Ablesestationen. Ne? So, und von daher, es sind eigentlich im Endeffekt sind es alles, diese Mysteries sind eigentlich alles Multis, ne? Ja. Wollte ich gerade sagen, das ist genau das, was uns auch so auffiel. Wir hatten diese 5 in Buxtehude gemacht und da gibt's halt keinen Bonus oder so, ne? Es sind wirklich nur diese 5 Stück und Enden. Mhm. Und waren dann fertig und dann, also, das ist ganz merkwürdig. Also, es klingt ja albern, aber es ist kein Cash-Gefühl. Ich hab, die finale Dose in der Hand, ich unterschreibe nicht, ich hab nichts gemacht, aber hab 5 Punkte. So, und selbst die Punkte kommen mir sogar komisch vor dann. Ich finde das, auch, weil das sind sehr schnell verdiente Punkte und eigentlich es passt nicht zu dem, was ich so denke. Ja. Aber es ist halt, ich zum Beispiel habe jetzt nur den Ansporn, diese ganzen Bonusdinger dann halt, weil bisher hier sind alle mit Bonusdose, wo du halt wirklich auch lockst, die will ich natürlich weghaben von der Karte irgendwann. Ne? Ich glaube nicht zum Beispiel, dass ich für ein Adventure Lab, was über 7 Kilometer durch den Wald geht, über 5 Stationen plus dann Bonusdose, von hier aus nach Bremen fahren würde. Ja. Nein, ich würde dann aber für einen ähnlichen Multi würde ich wahrscheinlich hinfahren. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Ich fand das alles nicht schlecht. Also aber es müsste erstmal mehr Smoothie laufen, also so außer Hand. Das muss in einer App funktionieren und nicht, ich muss da zu einer Navi-App wechseln. Dann kannst du ja mal sagen, wechsel zu Google Maps, ne? Mhm. Und dann hatte ich den Effekt, dass Google Maps plötzlich aber Autonavigation wollte, ohne dass ich das ändern konnte. Ja, das ist ja. Der ruft diesen Google Maps so komisch auf, dass der mir Auto vorgegeben hat, obwohl ich die paar hundert Meter zu Fuß gehen wollte. Also das war einfach richtig scheiße. Also das gefiel mir nicht. Und eben diese, ich finde es schade, für mir ist es wirklich egal, weil ich habe so viele Punkte, dass ich eh irgendwie zwischen gut und schlecht stehe. Ich werde weder nach oben viel schaffen, noch nach unten, ist mir egal. Mhm. Aber für manche sind diese Punkte ja doch wichtig. Und das verwässert in meinen Augen alles jetzt. Diese Punkteflut für sowas. Ja, und Stellinger schreibt es gerade, Multi 1 Punkt, Lab und Bonus 6 Punkte. Genau, weil das merkt man nämlich auch, ich war jetzt, so alt sind die Labs noch nicht. Und dann gucke ich da hin und dann gibt es teilweise bei diesen Labs schon 23 Einträge. Das hättest du bei Multi in ähnlicher Konstellation noch lange nicht gehabt. Nee. Die rennen, also wirklich über diese Labs rennen sie jetzt halt alle rüber. Ne? Ja, klar, weil es dann klar, ich schnell. Bin schnell, du musst nur kurz eintippen, fertig, ja. Ja, du musst nicht mal an für die 6 Punkte 6 Logbücher finden, sondern nur 1 theoretisch. Ne? So, weil die anderen 5 kannst du quasi irgendwie zur Not auch ganz hart überprobieren, bis du die richtige Antwort hast, wenn du das nicht genau weißt. Ne? Also wie gesagt, ich mache sie wegen der Bonusdosen, aber wenn es zum Beispiel keine Bonusdose gibt, würde ich, glaube ich, nicht losfahren und einen Lab machen, der 5 Kilometer weg ist. Das glaube ich nicht. Nee, also das würde ich auch nicht machen. Was ich mache, ist so wie jetzt den in Buxtehude, um das mal auszuprobieren. Das war echt für einen Podcast richtig. Und weil es der dichteste von zu Hause war, da habe ich gesagt, Heike, lass uns den zusammen machen. Wir wollten sowieso noch was ein bisschen bewegen. Und den in Harburg, weil ich da arbeite und alles leer gecached habe. Da fahre ich Mittagspause mit dem Roller kurz in die Stadt, hole mir ein Franzbrötchen und mache nebenbei eine Station. Also ich habe für den 3 Tage gebraucht und habe die heute Morgen um 5.11 Uhr irgendwann zu Ende gemacht. Mhm. Also daran sieht man schon, in welcher Art ich die abarbeite. Aber interessant ist, der Stellinger schreibt gerade, er löscht die dann in seinem Profil und in der App bleiben sie als gelöst stehen. Das ist auch eine Variante. Ja, das ist auch vielleicht gar nicht mal so blöd. Weil mir wäre das nicht mal die Arbeit wert, ehrlich. Ich lasse sie jetzt drin. Und dann muss ich noch dazu sagen, ist natürlich total toll, so ein Spiel zu spielen, was quasi nur mit mobilen Daten funktioniert. Ja. Wenn du dann, wie ich, auf dem Weg zur Arbeit dachte, oh, fährst du mal den Bogen, da habe ich noch 2 Caches gesucht morgens und dann fiel mir auf, ach ja, hier gibt es ja ein Adventure Lab mit den Bremer Stadtmusikanten an den Originalschauplätzen. Und der geht nämlich quasi von Visselhövede bis nach Verden. Ja. Wenn du aber mitten im Wald, kurz hinter Visselhövede stehst, Und die Antwort nicht abschicken kannst. Die Antwort hat bei mir genau 23 Kilometer beim Auto gedauert. Auf einmal hatte ich dann so ein Pling und dann war es gesendet. Ja, das ist aber toll, wenn du die nächste Station theoretisch in 3 Kilometern hast und bis dahin gar nicht weißt, hast du es eigentlich richtig gemacht vorne, ne? Oh, ich lese gerade, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja, der Schnelligang schreibt, aufgefallen. Die App zieht unheimlich viel Strom. Das stimmt, also ich habe schon 6000 mAh Akku da drin in meinem Handy, ne? Aber da konntest du echt zugucken, das stimmt. Guck mal, und Marc Nielig schreibt darüber auch, ich habe bisher nur einen gespielt, der richtig gut war, und der war mit YouTube-Videos als Städtetour gemacht. Ja, verstehe ich auch alles. Aber ich hatte, Gleiter schreibt gerade, und dann Radius zum Loggen 20 Meter, Möb. Genau, dann hast du nämlich keinen Empfang, bis zu weit weg. Nee, aber gerade diese Städtetouren, da sehe ich das Problem. Ich habe mal einen irgendwo in, im Harz gemacht. Wo ist dieses Schloss? Braunlage? Nee. Ich weiß gar nicht mehr wo, da ist auch dieses große Schloss da im Harz, wo man so drauf gucken kann. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber da war eine Städtetour. Meinst du, Wernigerode? Ja, Wernigerode. Da gab's damals einen Stadtführungsmulti, ich glaube 15 Kilometer oder was, der war irre lang mit 18 Stationen, aber Blicke auf die Stadt, da träumst du von, und auch Stellen in der Stadt, also fantastisch. Und das war ein Multi, und nach 4-5 Stunden waren wir durch, und von dem schwärme ich nicht heute noch. Und warum? Weil wir uns in echt erarbeiten mussten, diesen einen Scheißpunkt. Wenn das so ein Ding, dieses Ding hier gewesen wäre, ne, den vergesse ich. Habe ich 20 Punkte, aber irgendwie, die habe ich nicht erarbeitet, die laufen mir hinterher und Ja, ich finde es auch, also wie gesagt, es ist halt leicht verdientes Geld irgendwie, und der große Reiz ist da irgendwie nicht. Nee, also für mich auch. Also, gerade mal eben, bevor ich das übersehe, Andy Handicap hat geschrieben, hab gerade in der TeamSpeak-App die Chat-Funktion gefunden und kann nun auch den Chat verfolgen. Kommentier das doch bitte mal auf dem Blog, wo du die gefunden hast, dann haben wir das da auch gleich drin, falls da noch andere Frage zu haben, nur so am Rande. Kannst du aber nachher Sendung machen, musst dich jetzt machen. Um Gottes Willen, ja, keine Eile. Nee, also ich kann man machen, diese Adventure Labs. Ich werde sie auch machen, und zwar immer dann, wenn ich keinen Cash mehr habe. Ja, das also wie gesagt, die Dinger, die ich hier vor der Nase liegen habe, die haben halt alle einen Bonus, die will ich halt auch immer mal weghaben. Ja. Weil jetzt auf dem Weg zur Arbeit merke ich schon, so langsam wird es halt weniger, die Bögen werden größer, die ich fahren muss. Und wenn jetzt da halt ein Bonus liegt, dann gehe ich die Labs halt an. Ne? Aber wie gesagt, fahr für das Ding bestimmt keine 20 Kilometer nur, um Lab zu machen. Nö, das würde ich auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel sonst immer als Ersatz dieses Ingress benutzt, wo sie mir die App immer mehr kaputt machen. Die finde ich immer beschissener, es wird immer komischer. Jetzt bin ich ganz froh, dann nehme ich lieber als Ersatz mal so ein Adventure Lab. Dafür finde ich die okay. Also ich lese gerade, Lab-Caches scheinen für Kommerznutzung sehr interessant zu sein, schreibt leider. Wieso ist da was? Ich glaube, in der Landeshauptstadt gibt es unheimlich viele mittlerweile. Ah, okay, aber wieso Kommerz? Da gibt ja in der Landeshauptstadt auch durchaus kommerzielle Cacher. Ach, wegen Indoor auch, ja, ich sehe schon. Ja, ja. Ach, Landeshauptstadt, ich war eben in Berlin. Ja, nee, jetzt weiß ich, was du meinst, Hannover. Ja, ja. Ach so, bei der Erstellung der Adventures kann man als Owner eingeben, ob der Radius 10 Kilometer oder 10 Meter ist. Okay, ist also vergleichbar praktisch mit Where I Go. Wobei ich nie verstehen werde, warum sie nicht einfach Where I Go weiter ausgebaut haben, der ja sehr beliebt war, sondern stattdessen diese Lab-Cache. Eigentlich haben sie dann Where I Go nachgebaut jetzt mit Lab-Cache. So ja, im Endeffekt ist das so. Und ich verstehe auch nicht, wie lange ist das denn her, dass es die ersten Labs gab, wo jeder mal einen gekriegt hat? Hat, glaube ich, jeder Cacher hat einen bekommen. Das muss irgendwie bestimmt schon 6-7 Jahre her sein. Und das ist dann 2014, genau, siehst du, 6 Jahre. Und das ist dann nach so einer langen Zeit, dann auf einmal heißt, jetzt hauen wir sie nicht nur bei den Megas raus, sondern jetzt kriegen sie alle. Ne? Ja, das wundert mich auch ein bisschen. Also ich habe ja auch noch einen, den ich legen darf. Ich darf ja auch noch so ein Ding legen, aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Ich will halt nicht nur so ein Frage-Antwort-Ding da machen, sondern ich möchte das irgendwie ein bisschen. Ja, die müssen ein bisschen mehr dafür arbeiten. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ne? Ja. Mal gucken, vielleicht lege ich sie in die Nordsee, keine Ahnung. Mal sehen. Guck mal, Graf Zahn meint, in USA gibt es kaum Where I Goes. Das ist eher hier populär. Das wusste ich auch nicht. Guck mal, der Chat ist immer gut, man lernt immer noch dazu. Ja, oh, Mark Nielix hat sich auch beworben für einen und hat keinen bekommen. Ja, das sollte dir zu denken geben. Ja. Ich würde jetzt sagen, du kannst Wein haben, aber man kann sie nicht adoptieren. Das geht leider nicht. Ach so, er kann sich übergeben. Ne? Ja, nee. Ja, es wirkt auch alles noch immer sehr, sehr rudimentär. Also so richtig gut finde ich das nicht. Naja. Aber es ist beliebt anscheinend. Ja, also wir können sagen, weil wir ja heute lohnt, lohnt nicht haben, lohnt irgendwie schon ein bisschen. Also ich finde schon, man kann die machen. Also ich, ja, definitiv. Also ich habe jetzt zwei Boni gehabt. Der eine Bonus war richtig toll. Der andere war also so gut versteckt, dass ich ihn dreimal in der Hand hatte, nicht gesehen habe. Ne? Also von daher, also die Bonus-Caches bisher waren gut, die ich da hatte. Ne? Ja, da habe ich noch keinen. Also ich habe jetzt die Koordinaten zusammen noch für Harburg, aber den werde ich dann Dienstag, wenn ich wieder arbeite, machen. Muss ich ja mal einstreuen, ich arbeite ja nicht so viel. Nein, im Moment ist wirklich, ich kann im Moment schlecht wandern laufen, weil solange der Knochen noch offen ist im Zahn da, ist das mal alles ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich jetzt so einfachere Sachen habe. Und die kann man ja zur Not ja auch als Drive-In machen. Ne? Mit dem richtigen Roller ja, geht das. Ne? Ja, mit dem Roller ist das kein Thema. Ja, dann haben wir lohnt nicht diesmal die Lordseetaufe. Nicht, weil sie schlecht wäre, sondern die fällt dieses Jahr aus. Wurde verkündet, wer das noch nicht mitgekriegt haben sollte, aber ich glaube, da gibt es so viele Podcasts, die fast wöchentlich senden, da wird das schon überall gewesen sein. Ja, Nordseetaufe wurde abgesagt, ist auch der einzig richtige Weg. Ja, mit so vielen Leuten auf dem Schiff. Ja, also das selbst bei frischer Luft, dann ist doch mal Wetter und Sturm, dann gehen sie alle rein, dann sitzt du in so einem engen Raum, das kann ja nicht funktionieren. Ja, vor allem machen sie ja vorher mal den Abend vorher beim Griechen da irgendwie was, ne? So, ja. Das ist ja auch traditionell. Ja. Und wenn du Tradition brechen musst, dann sollte man vielleicht sagen, komm, wir verschieben es einfach. Ja. Und da finde ich die Entscheidung richtig. Ne? Vor allem, das muss man auch sagen, ist nicht verschoben, ist wirklich abgesagt. Die wissen überhaupt nicht, deswegen haben sie auch kein Verschieben gemacht, weil es einfach im Moment überhaupt alles nicht gab. Das finde ich auch die vernünftigste Variante. Die anderen verschieben alles ins nächste Jahr. Ja, sag mal, wie habt ihr irgendwie einen Terminplan für einen, oder, naja, vielleicht nehmen sie den russischen Wirkstoff da, aber auch nächstes Jahr weiß man nicht, was kommt. Also im Moment finde ich es wirklich, ja, nicht so. Ist es konsequent, einfach zu sagen, bis auf Weiteres findet es nicht statt und wir wissen nicht, wann es stattfindet? Ja, macht doch. Ich lese gerade, in Hamburg ist auch ein Event verschwunden, war an den Landungsbrücken mit über 120 Villetens. Vernünftig so. Im Moment ist das wirklich Schwachsinn. Es tut mir leid. Ich würde mich auch freuen. Ich gehe zwar nicht so gut auf Events, aber solange wir Podcasts machen, habe ich das immer gerne mal gemacht, damit die Hörer mal einfach was von einem haben. Eremit hin oder her, wenn ich vorher weiß, okay, das ist mal ein Tag, dann kann ich das gut vertragen, auch mit vielen Leuten irgendwas zu unternehmen. Aber im Moment ist das einfach, ja, weiß ich auch nicht. Man hat ja auch nicht wirklich Lust dazu, das ist ja das Problem. Ne? Ja, ja. Das ist irgendwie, also ich habe persönlich keine Lust auf solche Veranstaltungen, von daher. Ja, ich hatte ja tatsächlich nach unserem letzten Podcast auch überlegt, ob wir vielleicht mal ein Event auf dem Berg machen, aber auch da im Moment ist das. Die Tendenz geht wieder in die völlig falsche Richtung. Wir hatten das, glaube ich, ganz gut im Griff und jetzt im Moment würde ich sagen, dieses Jahr definitiv nicht. Ist schade, weil es ist ja immer lustig oben auf dem Berg, aber ich denke mal, vielleicht nächstes Jahr, wir gucken mal, wie es wird. Ja, einfach warten, wie die Entwicklung weitergeht. Wie gesagt, ansonsten bringen wir diesen russischen Wirkstoff mit, der bestimmt fantastisch ausprobiert wurde. Oder Indien. Indien hat ja befohlen, dass morgen der Wirkstoff fertig zu sein hat, weil sie irgendwie Nationalfeiertag haben. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist tatsächlich so. Die haben ganz klar gesagt, an dem Tag kommt das. Und das wurde auch den Gesundheitsämtern ganz klar oder diesen forschenden Instituten ganz klar mitgeteilt. Habe ich heute oder gestern im Fernsehen gesehen. Und über den russischen Wirkstoff hatte ich gehört, sie können pro Jahr wohl, also die Firma, die es rausgebracht hat, 1,5 Millionen Ampullen herstellen. Ja, ne? Das würde ja quasi fürs Mega Hannover reichen. Globuli ist das. Also ehrlich, das ist schon lächerlich mit den Russen, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ja, und ich denke mal, so abschließend noch zu einem nächsten Event auf dem Wilser Berg. Wenn wir es im neuen Jahr machen irgendwann, hat das den Vorteil, ihr könnt eure Weihnachtsgeschenke behalten, die ihr nicht braucht, dann können wir Schrottwichteln machen. Genau. Das wäre mal eine neue Variante, genau. Nicht vergessen, Weihnachten ist bald, ich habe schon Spekulatius gesehen. Bei den Temperaturen. Ja. Da zieht es einem fast die Hose aus. Ja, das kann ich verstehen. Naja, es gehört bei dir nicht viel zu, aber ja dann wer Bock auf Spam hat, also anders kann ich echt nicht sagen, ne? Kam wieder auf Facebook rum. Ich habe da, werde das auch nicht verlinken, weil es mir einfach zu blöd ist, aber jetzt gibt's wohl irgendwie Geocaching-Hilfe. Das sind praktisch WhatsApp-Gruppen. Boah, sag mal, was ist denn heute los? Das kann doch nicht nur am Zahn liegen. WhatsApp-Gruppen, regional aufgeteilt. Genau, da kann man sich dann austauschen, wenn man Probleme hat, den Mystery zu loggen. Oder ich denke mal, viel einfacher wäre es, den Geocaching-Log-Service zu nutzen. Ja, aber ansonsten könnt ihr, wenn ihr eure Telefonnummer unbedingt, könnt ihr uns auch nennen, dann verbloggen wir die. Genau. Wenn zu wenig Anrufe gibt, dann ist das auch darüber kein Problem. Es gab in der Bindestrichgruppe dann auch unter den Admins die Diskussion, ob das denn Spam wäre, weil er halt in allen Gruppen, wirklich in allen Geocaching-Gruppen dieses Ding reingehauen hat. Ah. Und ich habe die Meinung vertreten, es ist natürlich kein Spam. Es gibt ja nur Leute, die sind wirklich nur in einer Gruppe. Und wer jetzt in sechs Gruppen ist, der hatte halt Pech. Ich meine, der hat jetzt wirklich auch nicht in den Gruppen jeden Tag das reingehauen, sondern einmal und gut war. Das sehe ich auch nicht als Spam. Also das fand ich völlig okay, weil er will das halt einmal bewerben, soll er doch machen. Aber die Frage ist tatsächlich, ob ich dann jemanden, der auf seiner komischen Seite dann nicht mal irgendwie so eine Art Impressum oder so hat, meine Nummer anvertraue. Ja, das ist, ne? In diesen Facebook-Gruppen ist sowieso immer ganz ehrlich, also da wird ja mittlerweile alles gemeldet. Ey, wir sind doch nicht in Nordkorea oder was? Also, ja, es wird wirklich viel gemeldet. Das ist schon. Ja, und zwar wirklich jeder Furz, alles, was nicht ihrer eigenen Meinung entspricht, wird mittlerweile. Ich habe auch das Gefühl, die Leute verlieren auch wirklich jede. Also, wo mir das am extremsten auffällt, ne, das ist so einer wirklich dieser Vorteile von Covid, der zeigt auch mal auf, was wir für gesellschaftliche Probleme haben. Natürlich sind Leute, die mir erzählen wollen, es gibt diese ganze Covid-19 nicht Idioten, also ja, Idioten, also es ist einfach dumm. Ich würde es als dumm bezeichnen. Aber wenn ich, also ich mag diese, weißt du, es gibt so Leute, die sind immer so furchtbar staatstragend und wollen was bewegen und bla bla bla. Also wenn ihr wirklich was bewegen wollt, dann könnt ihr schon mal nicht anfangen, die Covid-Idioten zu nennen, weil dann damit ist schon jede Diskussion beendet. Wie wollt ihr die denn auf den Weg in die Normalität zurückführen, wenn ihr ihnen als erstes mal erzählt, dass sie Idioten sind? Da müsst ihr doch mal selber merken, dass das keinerlei Diskussionsgrundlage ist, sondern einfach, das seid ihr genauso platt und hohl wie die auch, wenn ihr die so anlabert. Das ist dasselbe, als wenn du in einen Raum reinkommst, wo du niemanden kennst und suchst Kontakte und denkst, Mensch, bist neu, bist umgezogen, kommst in den Raum und sagst, na, ihr Wichser. Ja, ne? Genau. Das ist genauso. Es wird schlecht funktionieren, ja. Und das Schlimme ist, selbst die Politik übernimmt das. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Diese SPD-Tante, wie heißt sie da? Ach, die Esken oder wie dieses die komische Monstrum da. Ja, die ist ja wohl auch schon mit Covid-Idioten angegangen. Also hat sie wirklich. Ja, ich meine, ganz ehrlich, also. Die ist Politikerin, die soll alle vertreten und alle auf einen Weg führen. Ja, und die sitzt halt ganz weit oben auf dem Ross, und das muss sie auch wissen. Es kann ja nicht sein, ich sag mal, von diesen Covidioten, und da gibt es ja wirklich einige von, gibt es auch, glaube ich, auch ganz viele, die musst du einfach vielleicht auch mal sagen, und so ist es aber. Und wenn jetzt 1000 Wissenschaftler auf der Welt sagen, es ist keine Grippe, es ist eine schwere Krankheit, dann kann es nicht sein, dass dieser vegane Koch sagt, nein, ich habe recht. Es ist nur eine Grippe. Vor allem muss man mit denen weiter reden, aber auch selbst der vegane Koch, solange der nicht für unzurechnungsfähig erklärt ist, was eigentlich mal Zeit würde, aber ist er nun mal noch nicht, wir leben in einer Demokratie, solange muss man ihn auch reden lassen. Das ist ein gutes Recht. Und das sieht man ja auch, solange darf er auch seine dämlichen Veranstaltungen da halten, weil er das Recht dazu hat. Eben. Ne? Eben. So, ich meine, ganz ehrlich, wenn wir von Covidioten reden, wir machen hier Boulevard, wir weisen da aber auch alle 10 Minuten, hätte ich fast gesagt, darauf hin, dass wir hier Boulevard machen. Wer das immer noch nicht begriffen hat, also sorry, der wird tatsächlich entmündigt. Und da kann ich auch so reden oder auch in Satire-Sendungen kann ich das machen. Aber als Politiker oder als einer, der so auf Twitter da auftritt nach dem Motto, wir müssen mal, wenn ihr vernünftig reden wollt, dann müsst ihr auch wirklich vernünftig argumentieren und nicht Schimpfwörter in den Mund nehmen, Punkt. Finde ich ganz schwierig, das Thema. Aber ich finde, Covid-19 zeigt einem da viel auf. Ich muss sagen, ich habe viele Bekanntschaften dadurch auch echt verloren. Also alleine mit dieser Maskengeschichte, weil die begreifen ja nicht mal, ich streite gar nicht ab, dass die hilft. Ich streite ab, dass es erstens mal so einen ganz richtigen Beleg gibt bis jetzt. Ich glaube, dass man das belegen kann, aber bis jetzt gibt es einfach immer noch keinen, der wirklich mal, also da vernünftig drüber redet, ne? Also. Nee, richtig, da wird immer verglichen. Gibt's da drüber nicht, ne? Ja, da wird immer verglichen, wenn dir einer mitten ins Gesicht hustet oder wenn er die Maske aufhat. Ja, sorry, den Unterschied, der ist jedem klar. Ja. Aber der Idiot, der dir so ins Gesicht hustet, ne, der sitzt die Maske eh nicht auf. Und das ist alles, wird so fanatisch betrieben. Oder auch dieses, die machen sich mit Rechten gemein. Wenn ich rechtsradikal wäre, ne? Oder Nazi. Ich würde einfach zu jeder Demo einen einzigen Nazi hinstellen. Das reicht schon, weil dann kann ich mich hinstellen und sagen, hier, die haben sich aber mit Nazis gemein gemacht. Ja, ehrlich, ja, damit kannst du dann jede Demo sprechen. Selbst wenn die für Mutter Teresa ist, kann ich immer noch sagen, ja, da war aber ein Nazi bei, mit dem haben die, gemeinsam sind die mit dem marschiert. Also das ist, im Moment ist das alles so platt und flach und mit Argumentation hat es gar nichts mehr zu tun. Da wird nur noch aufeinander rumgekrügelt. Ja, und ich werden wir auch noch richtig philosophisch. Ja, aber ich finde, aber die andere Seite ist, Das tatsächlich, ich finde persönlich auch durch Covid-19 wird man wieder ein bisschen runtergeholt, ne? Man merkt mal wieder, also ich zum Beispiel genieße, dass die Kinder wieder in den Kindergarten können. Ich habe mich total vergessen, ja, das glaub ich, wie angenehm es ist, ja. auch wenn sie nur am Anfang durften sie nur 4 oder 5 Stunden, jetzt mittlerweile ist wieder Vollzeit, dass man sagen kann, zum Glück ist diese Zeit vorbei. Oder dass wir ja auch nach draußen gehen können. Wir können ins Restaurant gehen, gerade jetzt im Moment kannst du nicht nach draußen. Es geht uns ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn nur die ganzen Idioten nicht wären, die meinten, die müssten jetzt in Risikogebiete fahren, ja. nach Hause kommen und sich da nicht testen lassen. Ja, ja, ja. So, das finde ich halt so. Das ist so, weißt du, wir haben ja uns echt die Beine ausgerissen. Und jetzt kommen so ein paar Deppen an und sagen, ja, komm, ne? Und man sieht's ja auch, ja. Die sagen ja jetzt irgendwie, die Infizierten sind alle wesentlich jünger, ne? Ja, wobei, ganz ehrlich, da habe ich sowieso mit einem Problem. Die Maske, die wird mir aufgezwängt, den Lockdown wurde mir aufgezwängt. Ja. Fand ich beides Maßnahmen, die auch okay sind. Auch wenn ich mag das aufgezwängt nicht, aber trotzdem finde ich sie okay. Mhm. Was ich aber jetzt nicht mehr das ist für mich ehrlich nicht mehr nachvollziehbar, dass ich in Risikogebiete überhaupt reisen darf. Richtig, genau. Sorry, aber dann, das ist doch absoluter Dummfug. Also wenn irgendwas zum Risikogebiet erklärt wird, dann habe ich da nichts mehr zu suchen, Punkt, Ende. Ja, aber Jörg, die haben ja schon letztes Jahr gebucht. Ja, dann kriegen sie ihr Geld ja auch wieder. Also genau. Ist ja noch nicht mal das Problem. Richtig. Aber die haben da nicht mehr hinzureisen, Ende. Genau. Ich hätte ganz klar diese Reisefreiheit in die gerade im Süden jetzt in die schwierigen Länder da auf dem Balkan und so, ne, hätte ich gesagt, Leute, es geht einfach nicht. Stopp, aus, Ende. Ja. So. Das was jetzt muss ich mal in den Chat eingehen. Stellinger schreibt Ausreisesperre sofort. Nee, darum geht's gar nicht. Es geht mir gar nicht um eine Ausreisesperre, aber in Risikogebiete, die jetzt bekannt dafür sind, dass sie gerade überlaufen vor Covid-19, dort dann hinzureisen. No, sorry. Es gibt genug andere Ziele. Mein Gott, also das ist ja nicht die ganze Welt gesperrt, aber das tut mir einfach leid. Ich kann das nicht verstehen, dass ich hier in Hamburg in der S-Bahn, ne, wo ein Lotteriegewinn wahrscheinlicher ist, als mich in Covid anzustecken, ich soll mir die Maske aufsetzen, das ist Pflicht. Und andere, die fahren nach Mallorca. Das passt nicht zusammen, was da im Moment passiert. Nee, den Test sollten sie selbst bezahlen, schreibt Team 1966 gerade. Finde ich gar nicht. Ich finde das schon eigentlich in Ordnung, dass der Test von der Kasse bezahlt wird. Doch, das finde ich auch okay. Aber es sollte halt verpflichtend sein. Ja. Und wer meint, er möchte sich nicht testen lassen und kommt beim Flugzeug hast du ja relativ gut im Griff. Die müssen alle durch einen Ausgang raus. Aber auch die Leute, die halt mit dem Auto oder mit der Bahn reisen oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wie auch immer, die sollten einen Test machen. Und wer keinen Test macht, der hat sich verdammt nochmal nicht 2 Wochen, der hat sich 4 Wochen zu Hause einzusperren. Ganz einfach. Oh, das war wieder Gleiter. Ja, ich weiß, dein geliebtes Mallorca. Ja, aber die sind auch mittlerweile nicht dran. Da geht's auch im Moment steil nach oben. Also es ist absehbar, dass die auf zum Risiko bieten. Ja. Mir geht's einfach darum, ich habe gar nichts damit, also wirklich, die sollen reisen. Ich werde auch, wenn ich kann, im September nach Frankreich fliegen. Gar keine Frage. Da habe ich auch gar nichts gegen. Sie sollen sich aber nicht so sehr gegen die, also wenn ich in ein Risikogebiet schon darf, was ich schon schlimm genug finde, an sich würde ich das als Bundesregierung verbieten, wenn irgendwas zum Risikogebiet erklärt wird, ist da Ende, dann wird da nicht hingereist, fertig. Ja, ja. Und wenn das dann schon erlaubt wird und die dann zurückkommen, dann muss dieser Test tatsächlich verpflichten. Ich habe sonst absolut ein Problem damit, dass sie die Tests verpflichtend machen wollen, aber wenn ich in ein Risikogebiet fliege und das weiß oder fahre und dann zurückkomme, dann muss das verpflichtend sein. Ja, für mich kein, das, ich weiß, ich verstehe die Diskussion nicht mal. Nee, ich auch nicht. Das ist dieselbe Diskussion, die ich halt auch nicht verstehe, wo ich sage, ich mag diese scheiß Masken auch nicht, gerade heute bei den Temperaturen, da stehst du im Supermarkt, nach 5 Minuten hast du schon, bist schon durch in der Fresse, weil das überall schwitzt, ne? Schwitzt ja eh schon. Aber wenn das unser einziges Problem ist, dann mache ich das. Und genauso sehe ich das, wenn ich in ein Risikogebiet reise, wenn mein einziges Problem ist, dass mir nachher einer ein Wattestäbchen in den Rachen schiebt. Ja, dann ist das mein einziges Problem. Ja. Ne? Wobei, Kleider schreibt gerade, das Doofe ist das Risiko, wo die kommen und geben und keine Planbarkeit geben. Ja. Ja, das ist halt im Moment so. Punkt. Ja. So einfach ist das. Ich wollte sagen. Die wollen alle Planbarkeit. Gibt's im Moment nicht. Dann müssen wir uns als Gesellschaft umorientieren und sagen, scheißegal, wir gehen da jetzt durch, Herdenimmunität her damit und der Rest stirbt halt, der es nicht schafft. Ja, ganz ehrlich, selbst mit der Entscheidung hätte ich kein Problem. Also du kannst ja im Moment auch nicht noch nicht mal landesintern in Urlaub buchen, ne? Willst du nach Gütersloh fahren und zack, 2 Tage vorher wird der ganze Landkreis gesperrt. Ja, aber das ist immer das, was ich auch sage. Also da muss man sich als Gesellschaft halt einig werden. Entweder wir wollen es riesig schützen. Ich halte das persönlich immer noch. Ich finde diesen Weg des Augen zu und durch nicht so abwegig, auch wenn es mich selber treffen könnte. Ich habe hier selber zwei Risikopatienten am Hof, meine Eltern. Aber mein Gott, also auch die Entscheidung finde ich jetzt gar nicht so abwegig, dass man als Gesellschaft, so wie jetzt in Schweden zum Beispiel, einfach sagt, gibt ein paar Verhaltensmaßregeln, jetzt gucken wir mal. Ja, dann ist das halt so. Ob das gut ist, weiß man sowieso erst nachher. Ja, ja. Und ganz schwieriges Thema, ganz klar. Ich meine, jetzt sind wir schon wieder weit weg vom Geocaching, aber ist halt aktuell jetzt gerade mal wieder, dann müssen wir es auch mal mit reinnehmen. Und eins noch, weil bevor das nach oben wegscrollt, das vorhin kam im Chat, das würde ich gerne mal sehen. Jörg und André argumentieren zum Beispiel mit einem Impfgegner und bringen ihn sie auf den richtigen Weg. Nee, würde nicht funktionieren, weil ich gar kein Problem mit Impfgegnern habe, es sei denn, es ist Masern jetzt gerade. Aber gerade so Corona finde ich, da fände ich eine Impfpflicht extrem schwierig, weil der Prozentsatz von denen, die an Corona wirklich schwer erkranken und sterben, ist im Prinzip ja immer noch gering. Er ist höher als bei anderen, das ist überhaupt keine Diskussion und so. Der ist immer noch schlimm. Alles gar keine Frage, aber er ist und bleibt gering. Und wenn ich jetzt geimpft werde, habe ich auch ein geringes Risiko, dass mir was passiert. Und die Frage ist, was dann? Ja, ich glaube, jetzt einen verpflichten, sich impfen zu lassen. Ich glaube, dass das Problem, was also ich habe das Problem damit, ich glaube, keiner von diesen ganzen Medizinern weiß im Moment so richtig, wie es in 10 Jahren mit den Covid-Patienten aussieht. Ja. So, und das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, also ich möchte es lieber nicht. Ist es okay, wenn es an mir vorbeischwappt? Und ich würde auch, wenn ein Impfstoff kommt, vielleicht auch sagen, na, also die ersten 2-3 Impfdosen, die hergestellt werden, würde ich auch nicht haben wollen. Ja, lass mal genau. Andere probieren. Genau. Wie die Pinguine, die machen das auch so. Genau, genau. Ne? Aber im Endeffekt wäre das so ein Ding, wo ich sagen würde, wäre ich jetzt auch nicht unbedingt für eine Impfpflicht, weil dann geht es ja auch los, es gibt ja verschiedene Impfstoffe und so. Und solange, also ich habe jetzt die Tage im Radio gehört, die haben gesagt, es wird einige Monate dauern, da wird sich rausstellen, welches der beste Impfstoff ist, der am wenigsten Nebenwirkungen hat und so. So, und das würde ich halt abwarten. Dann würde ich sagen, so Leute, wer sich impfen lässt, der sollte dann vielleicht auch in dem Zuge so eine Art Impfausweis haben. Ne? Das ist auch so ein schwieriges Thema, aber in dem Moment musst du sagen, okay, dann ist Maskenpflicht gegessen für dich. Ne? So. Ja, aber ist halt auch alles Klugscheiß. Ja, wir sind sowieso, wenn wir was in Dosen geben können, dann keine Impfstoffe. Ne? Eben, wir kommen wieder zu den anderen Dosen, da sind wir besser aufgehoben. Genau, aber, genau, genau. Weil dieses Covid-Thema kann man auch zu Tode diskutieren. Da muss jeder sowieso seinen eigenen Weg für sich finden. Ich halte mich an die Gesetze und dann ist alles gut. Ich wollte gerade sagen, dass und ich würde mir in vielen Bereichen einfach jetzt, gerade was das angeht, mehr Gesetze wünschen und auch mal eine Maßgabe, wo die jemand sagt, da geht's hin. Genau. Und wenn wir auf dem Mars fliegen. Keine Diskussion mehr, sondern geht los. Man kann sich übrigens auf dem Mars sehr gut schützen vor Covid-19. Genau. Und da kann man auch. Ja, was kann man denn überhaupt? Da kann man discovern, ne? Ja. Da kann man irgendwann discovern. Also irgendwie schicken sie jetzt mit dem, wie heißt das Ding dieses Mal? Curiosity oder? Ja, es ist schon unterwegs, ne? Seit 2 Wochen, glaube ich. Ach, hier, pervers heißt das. Nee. Perverse Ranze. Ne? Perverse Wanze, genau. Extra für Geocaching haben sie das Ding perverse Wanze genannt. Den Satz möchte ich trotzdem einmal, weil das ist so schön, Kleider. Das Leben ist tödlich. Ja. Den Satz kann man gar nicht oft genug wiederholen. Das haben aber viele vergessen. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Der Satz könnte auch von Eigengott kommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der bringt es auch einfach so schön am Punkt. Also manche haben das, glaube ich, vergessen, dass das Leben einfach irgendwann zu Ende ist. So. Genau. Also, das 2020er Marsmobil, ich kann das echt nicht aussprechen. Perseverance. Wir nennen das einfach pervers. Perverse Ranze. Genau, der NASA ist trackbar. Also ich staune, ich weiß nicht, wie sie es echt geschafft haben. Irgendwie ist auf der Kamera, glaube ich, ne? Irgendwo. Nee, also dieses Gerät hat so eine Justierplatte. Die Justierplatte. Da wird die Kamera eingemessen und 2,5 Zentimeter groß im Quadrat. Ja. Und da wird dann wohl die Kamera eingemessen und irgendwelche Weißabgleich gemacht. Und auf diesem Plätzchen ist wohl ein Trackable-Code drauf. Wie haben die das hingekriegt, ey? Das kann ich dir sagen. Wenn du relativ viele Geocaches veröffentlicht lässt, wo drunter steht, sponsored by Starbucks, dann hast du irgendwann so viel Geld, dass du dir eine Plattengravur bei der NASA leisten kannst. Ja, muss ja irgendwas sein. Also ist ja eigentlich, überleg mal wirklich, also ich staune immer noch. Sie haben damals, ich weiß nicht, auf der ISS war ja auch ein Trackable oder ein Cache. Ja. War das eigentlich, weil ein Astronaut Kescher war, oder haben die Ja, da auch irgendwie zur NASA ich glaube, irgendwelche? da haben die auch irgendwie, müssen da irgendeine Beziehung zu haben, weil das machen die nicht mal eben so. Das ist ja, überleg mal, jede Gravur ist ja, kann ja entscheidend sein, ob das Ding funktioniert oder nicht. Ja. Oh, übrigens, den Satz muss ich auch nochmal vorlesen von Grillzombie hier. Genieße das Leben ständig, dann bist du länger tot als lebendig. Das ist halt sehr schön. Der gefällt mir. Ja, meine Oma in Klammern. Ja, es ist ein schöner, wirklich ein schöner Satz. Ja, das bringt es auf den Punkt. Meine Oma hat früher mal gesagt, Schlitze sind gefährlich. Hier Stellinger schreibt gerade, wenn der gelandet ist, fahre ich dahin und discovere. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie Stellinger da mit seinem Fahrrad von den Perversen da langfährt. Ja. Nein, also Groundspeak hat es tatsächlich geschafft, das muss ich sagen. Also so hohl ich das finde und ich werde ihn auch nicht discoveren, aber ist schon eine reife Leistung, dass sie auch tatsächlich diesen Trackable-Code bis auf den Mars schaffen. Das muss man denen doch Ja, Gleiter schreibt, Gravur spart Gewicht, das könnte billiger sein. Ja, aber Gravur bringt eventuell das ganze Mobil auch aus dem Gleichgewicht. Genau. Ne? Also ist jetzt sehr unwahrscheinlich, aber nee, aber es ist ja trotzdem, aber jeder Ritzer auf so einem Ding stelle ich mir auch vor, ist schwierig. Also ich muss wirklich sagen, also Groundspeak ab und zu überraschen die mich wirklich. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, ey, sag mal, wie kommen die daran? Ne? Das ist also Überraschung Nummer zwei dieses Jahr. Die erste Überraschung war ja, als sie sich tatsächlich nach Holger erkundigt haben. Ja, das stimmt, das Also stimmt. die haben mich jetzt dieses Jahr tatsächlich zweimal wirklich positiv überrascht. Mensch, ich stell mal vor, dieses Ding landet da und genau auf diesen Code fliegt Dreck. Ja, oder aus dem C wird ein O. Ja, ich hätte jetzt gesagt, oder ein Vogelschiss, aber das ist eher unwahrscheinlich. Ja, aber richtig geil wäre dann, wenn du dann das erste Mal das Ding discovern kannst, ne, weil die Kamera das erste Mal raufgeht und ein Foto davon macht, und dann hat schon irgendeiner mit Edding daneben geschrieben, FTF in groß. Ne? Ich frage mich so, da sind doch schon die Ersten, die sabbernd vor sich hinsitzen und warten, dass sie das covern können. Und wer da als Erster das Log schreibt, der holt sich doch 3 Wochen lang einen runter. Also das, ich kann es mir richtig vorstellen. Was, es wird irgendwann, wahrscheinlich 2 Tage bevor er landet, kommt der Typ, der die Gravur gemacht hat, mit irgend so einem Foto in der Presse um die Ecke, weißt Genau. Also ich bin wirklich gespannt, wer da der Erste sein wird, der das discovert. Ja, landen soll das Ding irgendwie Mitte Februar, glaube ich. Wenn ich es richtig, richtig in Erinnerung habe. Also auf jeden Fall im nächsten Jahr. Wieso, wann, ach, wann ist das denn? Ja, muss ja ein paar Monate hin sein. Ist ja eine Weile unterwegs. Ich habe jetzt schon weggeklickt hier. Ich gucke mal gerade, am 18. Februar ist Ja, dann guck mal, Mars. das Zepter hatte ich schon überholt. Da ist er. Dafür hat er roten Planeten rot groß geschrieben. Ach ja, das ist, Ja, glaube ich, aber ein der roter Planet. Interceptor weiß bestimmt nicht, in welchem Krater das Vieh landet. Ne? Die perverse Ranze landet nämlich im Jezero-Krater. Das hat er noch nicht, ja, war ein bisschen spät dran. Ja. Man weiß es ja auch nicht. Also ich weiß es auch nicht ganz klar, wenn die mit der Deutschen Bahn fahren, kann das natürlich auch einen Tag später werden. Ja, Ja, dann also. lohnt sich was? Ach, lohnt sich das für die Owner des Caches oder muss der dafür zahlen? Weltfunder forschen. Ja, wie viel Weltwunder hast du denn schon gesammelt? Ich habe keine Ahnung. Da ging das. Heute wollte ich draufklicken, da wollte er Das ging gestern los. Es ging gestern los. Ich sage dir, ich habe seit gestern Mittag 5 Caches gelockt und ich habe 4 Weltwunder. Echt? Ich habe also einen Cache gelockt, aber der war Sonnabend. Und ich glaube, Ja, aber wenn ich da rauf Louis Cypher, der hat gestern Mittag um 1 oder 2 ging es los und der hat, glaube ich, gestern Abend um 17 Uhr getwittert und der hatte alle 14 voll. Aber ich klicke da jetzt drauf, dann kommt Wonders of the World und dann Log Geocaching to Collect, bla, tell me more oder maybe later. Was soll ich denn da jetzt machen? Tell me more oder was? Bei Maybe Later passiert, glaube ich, gar nichts, ne? Ja, dann komme ich wieder auf die Kackseite zurück. Jetzt gehe Also ich nochmal auf diesen Weltwunderpass. du kannst halt quasi, du kannst jetzt filtern auf der Karte, ne? Ach, ich muss auf Tell Me More gehen. Okay, ich wollte gerade jetzt erzählt kriegen, aber ja, jetzt habe ich es gesehen. Und was? Und jetzt? Ich habe exakt noch gar keinen. Also ist das Glück gehabt. How Also to ich habe die auch fail. nicht gesucht. Ich habe einfach die Caches gemacht, die ich sowieso jetzt hätte gemacht heute und gestern. Und ich habe gedacht, 4 von 7 habe ich schon. Ja, so wird das bei mir auch bleiben. Ach, guck mal an, und dann gleich auf der ersten Seite, wen sehe ich da? 7MID2 hat schon, ist schon seinen Tweet eingeloggt. Da hat er schon in Englisch erstmal auf die Kacke gehauen, dass er den schon hat. Boah, wir haben auch noch Angeber als Hörer, merkst du das? Tatsächlich, ich sehe es da. Da ist ja jetzt hier, da ist er gleich auf der ersten Seite. Da sind lauter Tweets von Leuten, die das schon geschafft haben. Mein, Ei, ich würde nicht mal auf die Idee kommen, das noch in Englisch dahin zu tweeten, damit ich da, also, Das ist schon. Aber klar, warum nicht, wer Bock drauf hat, also finde ich jetzt auch nichts Abwegiges. Ja, also man sammelt, ich glaube, wir hatten doch sowas schon mal. Da gab es doch, da musste man da auch in irgendeiner Reihenfolge, war das nicht dieses Karneval-Ding? Ich weiß es nicht, ey, das habe ich auch. Also diese Souvenirgeschichten gehen tatsächlich. Ja, ich für Podcasts gucke ich mir die mittlerweile zumindest mal an, damit ich erklären kann, worum es geht. Dieser hier war mir schon zu kompliziert. Aber das sind doch in bestimmten Caches irgendwie scheinbar nur. Ja, ja, du musst, es gibt ja eben die Modern Wonders hier und dann die, genau, die antiken Wunder. Und du musst erst die 7 modernen haben, damit du dann an die antiken rankommst. Ja, aber wie Die sind verteilt irgendwie. Ja, auf irgendwelche Caches. Ja, ganz wild. Krieg, bezahlen die Owner da Geld für? Oder was? Ich meine, dann werden ihre Caches praktisch überlaufen plötzlich, weil sie an ihren Cache und Mist angehängt wird. Ich guck mal eben bei meinen Caches, warte mal. Wenn ich das als Owner nicht haben will, was dann? Warte mal, so. Jetzt wollen wir mal gucken hier. So, in meinen Caches sind auch welche drin. Ja, da wurdest du doch nie zu gefragt, oder was? Natürlich nicht. Wie erkennst du das? Du kannst auf die Karte gehen und kannst Filter setzen. Moment, Weltwunderpass, Augenblick. Gehst also einfach auf die Karte, Search for Wanderers, oder was? Nee, die ganz normale Geocaching-Karte. Die Map. Fuck, hier ist so Search for Wonders. Was geht denn da auf? Achso, da geht die Karte dann auf. Genau, und dann kannst du die Filter setzen. Ja, no matching results, ja. Mhm. Genau, Filter bei Wonder. Nee, der Filter hat er dann automatisch gesetzt. Nur ich habe keinen Cache in der Nähe. Ich muss jetzt mal rauszoomen. So, jetzt müsste ich aber mal hier was. Zeigt er mir gar keinen. No matching results. Nee, läuft gut. Ach, da oben, Searches Area. So, jetzt mal gucken. Ah ja, der nächste ist in der Nähe der A7. Die habe ich doch alle. Geil. Dann zeigt er mir jetzt tatsächlich Caches, die ich schon gefunden habe. Ja. Ach nee, doch. Den muss ich doch. Ach ja, von Bullwinkel 2018. Na klar, habe ich den schon. Tatsächlich, dann zeigt er mir Caches, die ich schon gefunden habe. Ich sag mal so, ich habe nicht mehr viele aktive Caches, ne? Ja. Das ist doch völlig sinnlos, dieser Scheiß. Ach, da ist Filters. Da muss ich wahrscheinlich irgendwo sagen, gefundene nicht. Ich glaube, ich habe 6 aktive Caches. Nee, not found. Der behauptet, ich hätte das Ding noch nicht gefunden. Okay. Ah, ich weiß, was der macht. Der reagiert nicht auf die Ignore-List. Und damit mache ich die Seite jetzt auch zu. Das ist doch kompletter Vollschrott. Also kannst du doch, also. Also ich habe 6 Caches, die ich besitze. Und 5 davon haben so ein Souvenir. Ja, das ist, hat sich für mich erledigt. Also wenn ich die in der Suche kriege, ich angezeigt, die ich auf der Ignore-List habe, also das ist doch alles völliger Dreck. Also wirklich, will ich nicht. Okay, den Punkt haben wir auch. Wir haben immerhin erwähnt, dass es das gibt. Wir verlinken das auch. Wer Bock hat, Weltwunder-Souvenirs zu sammeln, oder kriegt. Ja, die werden, ich denke mal, bei Leuten, die regelmäßig cachen gehen, werden sie automatisch zulaufen, wie dieses Mary Lane-Ding. Das hast du wahrscheinlich relativ schnell durch und dann ist es. Ja, ja. Ich suche jetzt auch nicht separat danach irgendwelchen. Ich mache das, was ich sowieso will und dann entweder habe ich sie oder peng. Ne? Ja, ist richtig. Na gut, dann lohnt sich diese Variante, genau. Ich denke ja. Und zwar habe ich einen Cache gemacht in Buxtehude, in Horneburg. Das ist der Cache GC8RRN4. Der kurze NFC-Multi. Der Cache ist langweilig. Den habe ich jetzt auch nicht als Tipp. Also was ist langweilig? Langweilig ist jetzt übertrieben, aber der ist jetzt 0815. Das ist jetzt nichts, wo mir die Hose wegfliegt. Und dann bin ich raus. Ne? Genau. Scheint es. Der wird mit dem NFC Tech gespielt. Mich wundert ein bisschen, dass das geht, weil eigentlich muss man doch sonst eine Ersatzlösung haben. So kannte ich das bisher. Also du durftest doch, ich sag mal so, mit einem Garmin-Gerät kannst du es ja nicht spielen. Punkt. Also. Ja, aber es gibt ja dafür, gibt es ja hier jetzt ein eigenes Icon. Du kannst also das Icon, kannst du ja sagen, okay. Ja, aber du durftest auch wie heißt das andere? So, der Cache ist nett, so soll ich das ausdrücken. Das wäre diplomatisch. Achso, wir sind aber im Boulevard, leider, das passt hier nicht. Nein, der Cache ist schon okay, aber der ist halt nichts Besonderes. Aber du musst ja zum Beispiel, wenn du so einen Chirp-Cache legst, zumindest war das immer so, musstest du ja auch noch eine Lösung bauen, damit auch Leute ohne Chirp geht. Ah, okay. Das war mal tatsächlich irgendwie regelrecht Vorschrift. Oh Gott, jetzt tatsächlich leuchtet da überall Modern Wonder. Ja, das nervt so ein bisschen. Sieht aus wie Werbung, rechts. Ja, genau. Warum ist eigentlich bei mir Werbung für Hosen? Oh, guck mal, Stellinger schreibt übrigens gerade auch, nein, musst du nicht, habe selbst einen. Okay, dann haben sie das offensichtlich geändert. Wahrscheinlich wurde das irgendwann abgeschafft, weil Garmin jetzt nicht mehr, weil immer sowieso immer mehr Handycacher unterwegs sind. Also richtig viele Chirps gab es ja auch nicht. Also ich nee, und am Anfang war das so. Du musstest irgendwie eine Ausweichmöglichkeit haben, damit du den auch ohne Chirp machen kannst. Das war am Anfang definitiv so. Das war Pflicht. Okay. Gut, auf jeden Fall, hier ist es auch nicht so. Hierfür brauchst du wirklich ein Handy, das NFC kann. Ich wusste es gar nicht. Die älteren iPhones können das wohl auch nicht. Ich wüsste jetzt, meins wird es wahrscheinlich können. Mittlerweile, die neue Generation, meins ist ein Jahr alt, es wird so hinkriegen. Ne? Dann kann das, da kannst du von ausgehen. Ich habe mit dem M3 am Billig-Handy sogar, das war eigentlich für Indien gedacht ist. Und das kann das auch schon. Und das ist ganz cool, du gehst halt hin, musst an diesen Chip was ranhalten, dein Handy, und dann piept das auf und dann sagt er dir, wo du als nächstes hin musst. Deswegen sage ich ja, der Cache ist jetzt sehr einfach gehalten. Du gehst einfach an zwei Stationen, piepst das ab, liest, wo das ist, und dann gehst du dahin. Aber ich fand's halt gut, an dem konnte man das mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert mit dem Handy. Da finde ich es aber gerade gut, wenn es einfach ist. Und dann gibt es aber nachher ein richtiges Logbuch, das ist klar. Ne? Also er macht zwei Stationen und dann hast du eine Dose. Ja, das ist eine Pflicht. Okay. Also das ist klar, das bleibt wie vorher. Aber eben die zwei Stationen sind rein so ein NFC-Chip. Das fand ich wirklich irgendwie ganz cool mal, muss ich echt sagen. Aber der NFC-Chip, da hast du dann tatsächlich auch nur etwas, was ausgelesen wird. Also du hast jetzt nicht automatisch, dass er dir die Koordinaten in der App irgendwie korrigiert. Nee, du kriegst einen Text angezeigt. Ja, das ist, okay. Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren, das direkt anzusprechen. Nee, du hast zu viele verschiedene Apps. Das wird nicht. Ja. Aber das wäre natürlich cool, ne, wenn du quasi direkt. Wobei, ich lese gerade, mein Chip-Cache hat auch einen Ausweich mit QR-Code, schreibt Nilix, da eben die Apfeltelefone es nicht konnten. Na, guck an, weil das hatte ich auch mal gelesen. Chip kriegt man wohl mit dem Android-Handy auch in den Griff. Mhm. Also das soll wohl gehen. Na gut. Also ich habe auch so eine App. Ich habe sie bis heute noch nicht ausprobiert, weil ich noch keinen Chip, keinen mit Chip mehr hatte hier. Aber das soll gehen bei Android-Telefonen, nur die App. Das muss ich mal testen. Muss ich echt mal gucken, ob es hier irgendwo einen Chip gibt. Ja, muss man gucken. Da gibt's eine App für, also zwei Apps gibt's dafür. Ich habe sie beide drauf, weil ich will das ja irgendwann auch mal ausprobieren. Bis jetzt habe ich halt noch keinen gefunden, aber werde ich mal gucken. Okay. Also mal schauen. Aber auf jeden Fall als guten Tipp, also so ein NFC-Multi, wenn ihr sowas mal, das ist fast ein bisschen wie Where I Go. Das finde ich gar nicht so schlecht, die Variante. Zumal eben Dose am Ende steht. Oder wenn es auch nur eine Zwischenstation ist, wo man sonst eben nicht suchen kann. Also da, das hat ja, es durchaus... Es gibt durchaus Stationen, wo das echt Sinn macht. Ne? Wenn du wirklich so mitten in der City was zeigen willst, aber da kannst du halt kein Versteck platzieren oder keinen Hinweis, dann... Ja, genau. Ich lese gerade, mein Chip-Multi liegt auf kalte Hofe, schreibt Stellinger. Das ist natürlich cool. Dann ist das einer, der bei mir weit nach vorne rutscht, um den mal auszuprobieren. Weil kalte Hofe mag Heike auch sehr gerne. Wer das nicht kennt, das ist so... Ich glaube sogar eine Insel mit zwei Zugängen, ja, die eben komplett autofrei ist mitten in Hamburg. Ja, doch schon ziemlich mitten in Hamburg. Die ist echt schön, mitten in der Elbe oder so. Das lohnt sich, die zu besuchen. Also kalte Hofe, schreibt euch das auf, wenn ihr in Hamburg seid, lohnt sich. Mhm. Das hatte ich jetzt gehört, habe ich das schon mal. Das ist toll. Also auch du gerade mit deinem Kleinen, das ist nicht lang, die Insel, aber die ist schön. Da gibt es übrigens auch viele Brombeeren drauf. Und das ist toll. Das ist autofrei, das ist echt schön da. Das lohnt sich, da mal hinzufahren. Kann ich dir nur empfehlen. Das ist auch im Süden, ne? Also Rotenburg-Ors fährst du da irgendwo rein, so die Ecke. Ja. Das ist echt noch gut zu erreichen. Ja, cool, das muss ich mir mal notieren, Mark Nielig schreibt auch gerade, bei NFC muss man sehr nah ran. Stimmt. Bei NFC musst du wirklich das Handy fast draufhalten auf den Chip. Bei Chip ist das schon ein bisschen weiter, die Entfernung. 25 Meter weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall geht's da ein Stück weiter. Leider sagt, da sind viele Leute. Nö, kalte Hofe geht eigentlich. Also, naja, am Wochenende natürlich, ja, das weiß ich nicht. Wir waren immer in der Woche da. Da gibt's übrigens auch Wasserkunst Hamburg, genau das. Ach, ich wollte gerade sagen, das ist das Ding. Da sind diese ganzen kleinen Wasserhäuschen. Ist eine sehr skurrile kleine Insel. Also, auch in der tollen Gegend so rundherum. Das hat alles Atmosphäre da. Also, das ist echt richtig cool. Okay, das ist mal ein Tipp wert. Ja, auf jeden Fall. Also kalte Hofe, wer in Hamburg ist, leider soll ich mit eintragen. Naja, das macht ja da haben wir ja einen Service für. Da können wir gleich auch mal den Tipp geben hier mit dem Stellinger Cache. Ne? Ja. Der hat GC7R6Z4. GC7R6Z4. Hier piept es, in Klammern Chirp. Genau, auch jetzt fängt er noch an, die Kraftzahl das technisch zu erklären. Das geht zu weit für jetzt. So, dann haben wir ein Listing, das sich wirklich mal zu lesen lohnt. Genau. Das ist der Cache GC8PPPP. Eigentlich auch ein schöner GC-Code, ne? GC8 4 mal P. Schnäppchenjagd. Wie soll man das beschreiben? Es ist so ein bisschen wie. Wie so ein Werbeflyer, ne? Ja, wie von Obi, ne? Ja. Ja, das stimmt. Es sieht auch aus wie Obi. Ja, ich glaube, das hat er auch als Vorlage bestimmt genommen. Ja, nee, die Vorlage ist, die Vorlage ist, glaube ich, nicht von Obi, sondern von Helwig oder so. Das danach sieht so aus. Ja, er hat es ja auch Holzweg genannt. Dann genau. Ja, genau. Und, also, es lohnt sich mal zu lesen. Das ist einfach witzig. Das ist wirklich witzig und es ist auch richtig groß. Hat er schon cool gemacht. Ja, das stimmt. Muss man ihm lassen. Also da habt ihr wirklich was zu lachen. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal ein Auge drauf zu werfen. Es gibt nur, er hat ja irgendwas für Earth Caches, hat er auch was im Angebot da, für knappe 2,5 Mille. Ne? Da fehlt mir tatsächlich noch so eine Art Leckstein, damit man seine Zunge anfeuchten kann. Ja, stimmt. Da hätte er ein bisschen ins Detail gehen können. Nee, es ist wirklich witzig gemacht, da hat er sich echt übergeben. Ja, er hat wirklich, das fand ich auch, das hat er wirklich gut hingekriegt. Dann haben wir wieder was sich lohnt. Das wirre Gelogge. Ich muss jetzt mal gucken, warum, das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. GC8R5DW, GC8R5DW, der unsichtbare Zaun. Ach, das war das Ding, wo die so alle durcheinander. Ja. Ging es da eigentlich nochmal? Da muss ich immer selber gucken. Louis Seifer hat den, der hat geschrieben, dass der archiviert werden sollte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die drehten da von Anfang an leer, ne? Ja, das war die Dose, glaube ich, nicht da. Ne? Genau, 600 Meter im Off, knapp daneben halt. Und dann ging es los, der war da. Soweit war, dann geil auch, soweit kann keine Dose off liegen, bitte mal prüfen. Aber als Found gelockt, also lest ihr das einfach mal durch. Ich weiß, das ist ein bisschen wie so ein Behindertenverein da, ne? Also ganz ehrlich, also jeder zweite Lock dachte ich, was will er? Ja, stimmt. Der eine schrieb dann auch, wenn man das Listing durchliest, dann findet man die Dose auch. Dann hat auch jemand noch vermutet, war das nicht hier auch, dass der 100 Meter am anderen Cache dran lag, deswegen wahrscheinlich die Koordinaten ein bisschen. Also völlig wirr, bis dann irgendwann die Reviewer eingegriffen haben und mittlerweile ist das Ding dann auch weg. Was aber keinen stört und auch immer noch. Nee, Interceptor GC8R5DW, Wilfried am Ende. Genau. Ich spreche ein bisschen schlecht, weil meine Maul noch ein bisschen taub ist. DB würde eher passen für D-Buddy, aber genau. Es ist DW, ne? Aber das letzte Log ist auch wieder so typisch hier, ne? Auch wenn dieser Cache zurzeit deaktiviert ist, konnte ich die Dose heute gut finden und mich ins Logbuch eintragen. Danke dafür, sagt Tefasu. 5000 Funde. Ja, was soll man auch machen? Wie soll man sonst zu Funden kommen? Wohlgemerkt ist das Ding seit 30.06. zu. Hat er wohl sein Pocket Query noch nicht so aktualisiert. Ja, das kann ja mal passieren nach 2 Monaten. Vielleicht hat er nicht entdeckt, dass man als Premium auch eine PQ ziehen kann. Ne? Oh, jetzt kommen schon die Nachfragen da. Jetzt müssen wir müssen jetzt vorankommen. Leute, wir sind doch erst bei 1,5 Stunden. Ja, aber naja, wir wollen sie ja nicht alle verschrecken. Das ist natürlich heute ein großes Thema. Ja, wir ziehen es mal vor. Wir haben, ja, vorsichtig sein, ne, damit wir da nicht noch recht haben. Also wir haben so ein, wie nennt sich das hier? Whistleblower. Es hört sich so besser an, ne? Als ja, Whistleblower hört sich gut böse an. Mail, finde ich. Ja. Nein. Wir haben Dosenblower haben wir. Genau, wir haben Dosenblower. Wir wurden angeschrieben. Das war eine umfangreiche E-Mail. Wie formuliere ich das mal? Man merkte anhand der E-Mail, dass die zwei größten Cacher, Blogger der Szene wohl doch nicht so beliebt sind, wie sie selber glauben. Also das war schon echt erschreckend, so ein bisschen die E-Mail. Ne? Also die war ja sogar noch nett geschrieben. Der Grundgedanke war, den er auch dazu geschrieben hat, ob wir nicht auch mal den beiden so ein bisschen ins Gewissen reden könnten, weil die wohl ziemlich überziehen. Von wem reden wir? Von Freda Reist. Ich fand die vorher eher so, dass ich mich drüber amüsieren konnte, immer über dieses alles ist toll, alle sind gut, alles ist lieb und wir möchten gerne umsonst in Urlaub fahren, macht ihr das bitte für uns. aber hatte die nicht so als so irgendwie als negativ oder aggressiv auftretend in Situationen wahrgenommen, ja. Genau, sondern eher so sind halt zwei arme junge Menschen, die am Anfang ihres Lebens stehen und versuchen jetzt ihren Urlaub von irgendwem bezahlt zu kriegen. Geocaching-Shops und ähnliches. So in der und eben Podcast machen, in dem immer alles toll ist. Ist egal was, wie, ist immer alles toll. So Influencer für Arme, die jetzt halt mal versuchen, ob man damit irgendwie Geld verdienen kann. So kam mir das vor, mal grob gesagt. Das liest sich jetzt alles etwas anders. Ja, der Kleider schreibt gerade, ob das die mit den Aufklebern sind, genau. Ja, das mit kommt Aufklebern auch gleich noch dazu. Genau, die Aufkleber sind wichtig. Ne? Genau, das Erste, was, also ich will mal eben die Mail nochmal groß überfliegen, ohne sie jetzt natürlich zu nennen, weil derjenige wollte jetzt auch nicht in die Vordergrund gezogen werden, ist aber auch okay. Wir haben dann auch nachgehakt, weil das war mir doch zu heikel, um jetzt, ich will nicht auf anderen Bloggern oder Podcastern oder YouTubern oder sonst was rumhauen, ohne dass da auch ein Grund besteht. Das finde ich dann auch nicht in Ordnung, weil da muss ich schon zu stehen können. Aber er hat mir auch das durch oder uns das auch durchaus belegt, die Sachen, würde ich mal sagen. Ne? Also zumindest das, was wir davon haben. Ja, nee, definitiv. Das hat Hand und Fuß, was wir da bekommen haben, das passt. Ja, ja. Also das erste Mal, was überbordend bemängelt wurde, sind natürlich Spoilerfotos, Videos in sozialen Medien, Instagram, Facebook, hast nicht gesehen, von Caches, Hotbina Caches und, also wo wirklich alles gezeigt wird. Und Magnelix schreibt hier gerade im Chat, er findet es sehr blöde, wenn die zwei seine Caches machen und dann so extrem spoilern. Ja, ja, das kann ich als Owner verstehen. Wobei jetzt immer, ich muss auch mal eins zu sagen, also ja, ich finde das auch unglücklich. Ich habe ja früher auch YouTube-Videos gemacht und habe dann irgendwann aufgehört, als immer mehr Owner dann auch sagt, nö, da wollen wir gefragt werden, wo ich gesagt habe, nee, sorry, okay, kann ich verstehen. Dann will ich auch nicht spoilern, aber ich werde einen Teufel tun, nachzufragen, dann lasse ich es lieber ganz und habe damals aufgehört. Auch genau aus solchen Gründen. Und die beiden hauen alles raus und fragen niemanden. Das ist beschissener Stil. Aber auch da hätte ich gedacht, gut, die sind jung, die denken da auch nicht so drüber nach, ist jetzt nicht schön, kann passieren, naja. Das tun sie aber wohl sehr exzessiv und obwohl man ihnen das wohl schon gesagt hat, machen sie trotzdem so weiter. Andererseits muss ich natürlich auch immer sagen, ich will die gar nicht gut machen, aber man muss das auch mal in der Beziehung ein bisschen relativieren. Man muss denen ja nicht folgen. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt ja quasi mir auch ein paar Sachen nochmal angeguckt. Also du siehst wirklich schon von, auch Caches, die halt sehr bekannt sind. Ja. Siehst du halt komplett, da bist du nicht mehr überrascht vor Ort. Ne? So. Nein, die hauen alles raus und die interessieren sich auch einen Scheiß dafür, ob das die Leute. Und ich bin halt der Meinung, wenn man halt über dieses Hobby blocken will, dann kann man das tun. Man kann auch garantiert mal einen Cache zeigen, aber man muss ja nicht gerade die Caches zeigen, die wirklich so viel Arbeit da drin stecken haben. Oder zumindest kann man sie so zeigen, dass man nicht alles verrät. Ne? Es ist richtig gut gemacht, ist es dann. Wenn man sieht, es ist toll, aber man sieht nicht, was es ist. Also wir kommen ja nochmal dazu, aber wenn man sich schon als die größten Blogger der Szene hinstellt, dann muss man auch ein bisschen Rücksicht auf die Cacher nehmen und den Owner mal fragen, ob ihnen das überhaupt recht ist. Aber die haben, also da zeigen schon mal in der Beziehung, warte mal, ich muss mal ganz kurz das Fenster zumachen. Ja, ich sag mal, Jörg mit dem, was er drauf hinaus will, ich sollte schon, wenn ich wirklich in der Szene weit kommen will und ein bisschen auch auf meine Community hören will, wenn mir jemand sagt, du, ich möchte nicht, dass meine Caches da auftauchen, dann muss ich den Artikel halt mal irgendwie umändern. Ne? Ja, also das geht so, ist das schlecht. Dann, wenn man das schon öffentlich betreibt, dann muss man da ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, finde ich schon. Okay, das ist das eine, was sehr bemängelt wurde, kann ich auch verstehen, aber das wäre noch nicht mal so das Schlimmste. Dann geht's wohl los, ja, okay, das mit den Verbreiten von Lügen und so, schwierig, das war, kann ich nicht so ganz belegen, deswegen, das ist einfach nur, ich nenne es mal, also wie gesagt, das wurde so uns mal zugesteckt, muss man auch mal drüber reden können. Wenn man öffentlich ist, muss man auch öffentlich kritisiert werden können. Geht uns ja nicht an. Also ist ja nicht so, dass nicht auf uns auch rumgehauen wird. Genau. Ah, ja. Wer den Kopf aus dem Sand raussteckt, muss dann damit rechnen, dass er einen drüber kriegt. Ja. Dann klauen sie den Sticker von Geocachern aus den Caches. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, damit ihre die einzigen sind. Sie beschweren sich dann, Ich dachte immer, die kleben die nur auf irgendwelche Gegenstände, die denen nicht gehören. Genau, und das, da geht's dann los. Das kann ich tatsächlich auch bezeugen und das habe ich auch schon selber gesehen. Das Geilste finde ich ja, überall rumzutönen, dass man ja auch, also no, man ist ja ökologisch und deswegen fährt man ja auch mit diesem kleinen Auto auf Reisen statt einem großen Wohnmobil, weil man ja auch was für die Umwelt tun will. Ja, und dann fährt man rum und beklebt alles, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt, mit Plastikaufklebern, auf denen dann Freda Reis steht. Ist vielleicht ein geringfügiger Widerspruch in sich. Ja, vielleicht lächerlich. Ich habe hier auch schon so einige von den Aufklebern gefunden. Das führte dazu, bei einem Verkehrsschild war es definitiv so. Es waren vorher nie Aufkleber da drauf. Ja, wenn einer. Es tauchte von denen der Aufkleber drauf. Dann wurde der dezent überklebt von einem noch größeren Aufkleber und so geht das Rennen los. Ne? So, und das ist halt, ich weiß gar nicht, mich würde echt mal interessieren, wie so die Städte und Gemeinden eigentlich darauf reagieren, weil das posten sie ja auch noch lustig groß bei Facebook und bei Instagram, Fotos von den Aufklebern, wo man ganz klar sagen muss, ja, den wird ja jetzt nicht irgendwie Hans Rudolf daran geklebt haben, sondern es werden die selber gewesen sein. Ne? Also das sollte man mal hinterfragen, ob das eigentlich so intelligent ist. Ne? Ja, also ich weiß, das weiß ich, was die machen. Da, wenn das tatsächlich belegt werden kann, dann reinigt die Stadtreinigung diese Schilder und du zahlst den Arbeitsaufwand dafür. Ja, und es ist nicht mal Sachbeschädigung. Nee. Ich hab das neulich gelesen. Es gibt dazu was Rechtliches, wie das genannt wird. Das ist nicht Sachbeschädigung, es ist Zweckentfremdung oder also es ist auf jeden Fall rechtlich durchaus, die kannst du haftbar machen dafür. Ne? Ja, ich weiß, so eine Omi wurde dafür tatsächlich sogar belangt. Die hat irgendwie Hakenkreuze immer übersprüht, weil sie dieses so schlimm fand. Die hat sie, glaube ich, auch überklebt. Ja, genau. Und dafür wurde sie belangt. Ja, das, ja. Also ja, so einfach ist das alles nicht. Und da sind die beiden natürlich ganz weit vorne. Wie gesagt, wie das mit ihrem ökologischen Geplapper vom unheimlich tollen Campen und so zusammenpasst, man weiß es nicht. Aber sie plappern ja insgesamt immer alles gut, weil sie ja influenzen wollen. Es hat ja auch geklappt, man muss das ja mal so sagen. Also, ja, sie sind erfolgreich, keine Frage. Das muss ein Punkt hat ihn da ja nun wohl schon mal irgendwie mit ihnen Werbung gemacht. Das Geocaching-Magazin macht aktuell mit ihnen Werbung. Schickt sie auf Reisen, bezahlt sie dafür vielleicht auch. Das ist und ja dann auch kommt auch das Problem, was ich damit so mit dem letzten Punkt, den in der E-Mail auch hauptsächlich, also das waren so die drei Schwerpunkte, da stand noch mehr drin. Die sind wohl auch, man sollte ihnen nicht den Rücken zudrehen, mal vorsichtig gesagt. Also ich möchte dazu einleiten, mal kurz sagen, Jörg, ich habe mich immer, also ich persönlich bin kein Fan von denen, weil ich glaube auch ich bin schon eine Generation weiter und das ist nicht so die Art und Weise, wie ich mir was anhören möchte, weil die halt sehr jugendlich sind und immer so, hey Leute, was geht und hey, voll krass und yeah und so, was aber jetzt auch im Nachhinein mir einleuchtet, warum sie es immer so machen, denn schlecht drauf sind sie ja nicht, ne? Nee, das stimmt. Übrigens, bevor wir da noch hinkommen, schade, da kommt wieder guter Journalismus, kostet Geld, da kann ich wieder nicht draufklicken, das mache ich jetzt mal nicht. Aber kam gerade von Interceptor, Straßenschilder werden von Aufklebern gereinigt. Mindestens 50 Euro kostet die Reinigung. Muss ein Schild ausgetauscht werden, wird es noch teurer, bis zu 1000 Euro Bußgeld drohen. Wird ein Verursacher identifiziert. Also mich juckt es ja in den Finger, aber ich bin da nicht so der Blockwart. Also, aber es juckt einen schon in den Finger, mal bei der Gemeinde anzurufen, sondern sagen Sie mal, diese Freda Reis hier, das sind ja die beiden, ne? Die kleben hier alle Verkehrsschilder, ist das eigentlich normal? Ich meine, zum Glück, also ich habe es immer nur gesehen, die kleben es auf die Rückseite. Wenn du es vorne drauf klebst, hast du ein richtiges Problem, weil das Verkehrsschild dann quasi nicht mehr verkehrstüchtig ist. Ne? Also ich sag's mal so, ins Gewissen reden, weiß man nicht. Aber wenn die euch so sehr auf den Keks gehen oder euch selber beleidigen, dann sprecht sie doch mal darauf an, ob sie vielleicht nicht mal ein bisschen vorsichtiger sein wollen, um nicht angreifbar. Soll ich sagen, um nicht im gewissen angreifbar zu sein, indem ihr einfach mal der Gemeinde anruft und ihnen sagt, wer das da so alles raufklebt. Ja, denn das zumindest ist ja das Positive, die Freda Reist-Seite hatte zumindest ein Impressum. Ne? So, von daher, ja, und dann weiß man, wer das ist und dann weiß man, wer die Gemeinde ist und ich melden macht frei. Also wenn ihr euch wirklich, dann wisst ihr, was ihr machen könnt. Das müsst ihr aber machen. Also da halte ich mich raus, das geht mir persönlich einen zu weit. Aber ich will nur damit sagen, sie machen sich wirklich angreifbar und dann machen sie so eine Spaltachse in der Geocaching-Szene. Das erstaunt mich selber. Und ja, richtig. Und dann finde ich finde das gut, wenn Leute sich nach vorne stellen und sagen, hier, wir sind so ein bisschen Vorbild-Cacher, wir machen ja ihre Mikroabenteuer mit ihrem Auto und sind so ein bisschen, ja, so kann Geocaching für die Jugend sein. Das ist ja vielleicht auch, ist mal Werbung, sind auch vielleicht einige zum Cachen gekommen, weil sie das irgendwo bei Instagram gesehen haben. Aber wenn ich dann so Vorbild sein will, Leute, ne? Ja. Dann haltet euer Gras doch mal aus den Videos raus. Ja. Wenn ich Also. in fast jedem Video und in vielen Fotos schon eine Haltung des Körpers erkennen kann, dass hinterm Körper ein Joint versteckt wird. Wieso da? Nee, Moment. Also da brauchst du nicht auf die Haltung achten. Also wie gesagt, wir belegen die Sachen auch. Moment. Ja, es gibt definitiv auch Aufnahmen, wo man es ganz klar sieht, ne? Deutlich, also ich So, habe sie und mir da. angeguckt, weil wie gesagt, wenn ich sowas berichte, dann möchte ich auch, dass es belegt ist. Also da will ich jetzt nicht, da sind mir Gerüchte ein zu viel des Guten. Genau. Und das Da muss ich schon sagen, ist keine Frage, man kann das machen. In Deutschland gibt es Gesetze, die erlauben ja Eigenkonsum bis zu einer gewissen also Grammzahl, 6 Gramm, 4 Gramm, je nach Bundesland, ne? genau, jetzt mal ganz davon ab, ob das jetzt verwerflich ist oder nicht, ob da einer sein Gras raucht oder nicht. Ich persönlich halte von Drogen insgesamt nichts, aber letztendlich ist es mir egal, ob solange die einen gewissen Abstand zu mir halten und mich damit in Ruhe lassen, sollen sie doch machen, was sie wollen. Aber es ist und bleibt eine Droge erstmal. Die ist als Droge eingestuft. Ende. Da gibt es jetzt welche, die sagen, ja, aber es ist ja ein harmlose, die nächsten sagen, ja, es ist aber eine Einstiegsdroge, die nächsten sagen, es ist der Teufel persönlich. Ist mir egal, aber es ist und bleibt erstmal offiziell eine Droge. Und dann gibt es das Video Holland 2 zum Beispiel. Das nehmen wir mal als Beispiel. Ich verlinke die, es sind drei Videos. Aber wir nehmen jetzt mal Holland 2, Bootfahren in Giethoorn, das größte Cache-Museum Geotrip Holland 2, 1 Minute 48 und im Hintergrund haut sie sich ihre Tüte rein. Ich frage mich sowieso, ob sie mal über ihr Leben nachdenken sollte, wenn sie es echt nicht schafft, mal 10 Minuten ohne Ja. Joint zu sein. Das ist auch was, wo ich denke, Mädel, du musst doch nur mal während des YouTube-Films, das dauert Nicht. maximal 10 Minuten. Es gibt auch Fotos auf Instagram, wo du ganz klar an der Körperhaltung siehst, dass Ja, da was versteckt wird. Und es ist das, ein Foto, das dauert 2 Sekunden. Könnt ihr dann nicht einfach mal das Foto machen, wenn ihr euer dämliches Gras reingezogen habt? Und ich bin da käme mir. persönlich auch ähnlicher Meinung wie du, Jörg. Es sind grundsätzlich kann man das wohl machen. Das ist nicht illegal. Aber es sind für mich, es gibt viele Drogen in Deutschland, die man nehmen darf, legal. Ja. So, und es stellt sich auch kein Blogger, ein Geocaching-Blogger hin mit der Bierpulle immer in der Hand. Ja. Ne, weil das Ja. einfach, das sieht auch irgendwie scheiße aus, auf Deutsch gesagt. Und wie gesagt, sie haben viele junge Leute, die denen folgen. Und dann stellen sie sich da mit einer Tüte hin. Leute, wenn Es ihr nicht zuckte mir die. schon wieder in den Fingern, auch mal Groundspeak anzuschreiben, ob sie ernsthaft Blogger vorstellen, die andauernd eine Tüte in der Hand haben und das bei einem so familienfreundlichen Hobby. Ja, und wie das erklärt dann für mich tatsächlich, warum die immer so völlig abgehen, wenn sie einen Cache Ja, finden. das Ne? muss ich auch sagen. Also ich meine Da, ja, vielleicht ist es natürlich auch medizinisch veranlasst. Wir wissen es natürlich nicht. Da sind wir nicht sicher. ja, aber dadurch, dass wir es nicht wissen, wissen das Leute, die das sehen, auch nicht. Und deswegen ist es halt in meinen Augen verwerflich, dann ganz oben Ja. auf dem Scheißhaufen zu stehen und sagen, Ja. wir sind die Größten. Ne? Ohne uns geht eigentlich nichts. Ne? Es darf kein Stickerheft fehlen, in dem wir nicht auftauchen. Ja. Also Und übrigens, der Chat feuert uns gerade an. Nein, ich schreibe die nicht an. Sollen die doch machen, was sie wollen. Also das muss Groundspeak für sich selbst entscheiden. Ich glaube, ganz ehrlich, Groundspeak ist das auch scheißegal. Die beiden haben sich da gemeldet, dann wurden sie einmal genannt, damit sie glücklich sind, und dann war Groundspeak das auch egal. Geocaching-Magazin und Geheimpunkt sollten vielleicht mal drüber nachdenken, mit wem sie da so Werbung machen, muss ich schon sagen. Aber wenn sie es alle meinen, sollen sie es tun. Und es ist halt. Also ich finde es absolutes No-Go. Also man kann vieles machen, soll sie sich doch von mir aus von morgens bis abends eine Tüte rein und das ist mir alles völlig egal. Aber ob sie das nur so öffentlich machen muss und sich dann noch hinstellen. Und ja, auch dafür haben wir einen Beleg, den wir sollten wir aber nicht benutzen, hat uns der Whistleblower gebeten, und das ist auch okay so. Deswegen sage ich auch nicht, wie wir es belegen können, aber wir können es belegen. Die stellen sich ja auch tatsächlich hin und reden von sich, als sie sind ja die beiden größten Blogger der Geocaching-Szene. Also original Wortlaut. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob sie jetzt, ach doch, jetzt weiß ich, die meinen körperlich und die haben bestimmt Wachstumsschmerzen und deswegen nehmen sie medizinisches Gras. Das wird es sein. Ich meine, Sie waren ja auf dem Video, waren Sie in Holland. Da ist ja sowieso alles möglich. Nein, es gibt auch das zweite Video ist von der Ostsee. Das dritte ist Berlin. Ich wollte sagen, es ist leider nicht das einzige Video und wie gesagt auch nicht das einzige Foto, wo man das erkennen kann oder erahnen kann. Aber auf dem Video sieht man es definitiv. Genau, wir verlinken die drei Videos und da steht auch bei welche Minute. Sie sind auch so verlinkt, dass ihr direkt bei der Minute landet. Könnt euch das angucken, dass wir das also nicht jetzt uns hier aus dem Finger saugen. So, und da, Leute, denkt mal drüber nach, ob das tatsächlich so ist, dass man das bejubeln muss. Es ist eigentlich, es gibt viele Menschen, die haben Probleme durch solche Einstiegsdrogen oder leichten Drogen und sowas also, kann man einfach nicht gutheißen. Ich sage, sie mögen die größten Blogger sein, fragt sich nur, wo, also geistig schon mal nicht. Also ich möchte auch mal dazu sagen, wenn man das so liest, dann waren sie ja neulich in der fränkischen Schweiz und sind in Höhlen gekrabbelt und schreiben dann, ey geil, musst du auch mal machen, ist voll cool, so auf die Tour, ne? Also war total klasse, man kam teilweise nicht mehr vorwärts, nur noch vorwärts rein und rückwärts raus. Und sie waren selbst vorher nur in Schauhöhlen und so. Leute, ihr könnt doch nicht die Leute dazu animieren, durch die Gegend zu wandern und irgendwelche Höhlen zu stiefeln. Den letzten haben sie mal am Untersberg rausgeholt, in einer Mehretagesaktion, weil der nicht mehr rauskam, aus gesundheitlichen Gründen. Ich kann doch Leute nicht in so eine Gefahr begeben und sagen, hier komm, du kannst auch mit Turnschuhen rein. Ne? Also das ist das Problem. Extrem grenzwertig. Sie möchten so Influencer und was alles sein und benehmen sich aber nicht so. Das ist das Schlimmste. Solche sind für mich die Schlimmsten. Das ist für mich so die Generation Trump. Der hat das aufgebracht und die haben alle gedacht, oh, das läuft gut, das machen wir auch so. Und jetzt wird irgendwelche Scheiße erzählt und damit will man dann berühmt werden. Das finde ich so. Ja, das trifft so ein bisschen, ja. Ja, es ist traurig, aber es ist einfach wirklich, also. Ja, Leute, denkt mal drüber nach, vielleicht auch mal zu schreiben, was ihr, vielleicht, ich meine, die wollen ja auch immer ganz gerne kommentiert werden in den Videos und so. Vielleicht kommentiert ihr einfach mal drunter, welche Minute ihr gut findet oder nicht. Videos, ne? Also, die E-Mail, da war noch viel mehr drin. Das ist aber was nur so bedingt belegt ist, wo ich einfach, ich glaube das alles, aber ich weiß es nicht, deswegen lassen wir das auch raus. Ja, aber diese zwei, drei Punkte jetzt, Aufkleber, das mit dem Gras, das ist einfach mal eindeutig, und das mit dem Spoilern, diese drei Sachen sind alle eindeutig so. Ja, und sorry, wenn man Influencer werden will und dann auch noch Werbung mit Firmen machen will, dann passt doch dieses Auftreten hinten und vorne nicht. Das ist ja, also dämlicher kann man sich doch gar nicht mehr anstellen. Man kann halten davon, was man will. Ne? Und es gibt bestimmt auch einige Hörer von uns, die vielleicht solche Sachen mal genommen haben oder nehmen, keine Ahnung, könnt ihr machen, kein Ding. Aber wenn ich wirklich da vorne stehe und es nicht mal schaffe, wirklich mal 10 Minuten mein Rausch oder mein Suchtgefühl oder meine Freiheit zu unterdrücken, ey, dann seid ihr nicht die größten Blogger. Das ist dann einfach so. Ne? Die größten Blogger haben sich im Griff. So. Dann wollte ich gerade sagen, dann habe ich ganz andere Probleme, dass ich auch so. Ja, es ist einfach, Ich habe mir lange überlegt, ob wir das überhaupt reinnehmen, weil es ist natürlich immer schwierig über andere, die so in dem gleichen Metier unterwegs sind. Aber nee, als ich das mit den Videos so gesehen habe, habe ich auch gedacht, sorry, aber. Und es soll jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, zumindest ich spreche jetzt für mich und ich glaube, das gilt für Jörg auch, dass wir irgendwie neidisch auf deren Erfolg. Oh, sie sind ja erfolgreich. Ne? Also sie sind ja wirklich bekannt, keine Frage. Aber sowas geht mir am Arsch vorbei. Ich brauche das nicht. Also ich bin da nicht neidisch drauf oder so. Ich finde halt dieses Auftreten als Vorbildfunktion, und das hat man, wenn man so bekannt ist als Blogger, das geht nicht. Das ist der Christoph Daum ist dafür damals mal sein Postbus geworden. Ne? So. Du sagst, sie sind bekannt. Ja, wo denn? Und kennst du irgendeinen, der die mag? Also ich finde, die haben so viel verbrannte Erde mittlerweile hinterlassen. Ich kenne nur Leute, die alle sagen, ach nee, die sind scheiße. Ja, aber die Leute kennen sie. Ja, okay, auch wenn sie scheiße finden. Ja, das stimmt. Ja, so, Fanbase schreibt doch gerade der Chat, ist immer traurig, dass die auch sowas eine Fanbase hat. Ja, aber du hast so gewisse also Leute, die sind, denen ist das eigentlich egal, was diese Influencer machen. Hauptsache, die sind irgendwie bekannt, dann finden sie die gut. Also da wird schon gar nicht mehr hingehört, glaube ich. Also manchmal reicht es ja auch, habe ich das Gefühl, gerade bei Instagram, ich bin da nicht so aktiv, ich lese noch ein bisschen mit, guck mal ab und zu, ich selbst mache da eigentlich so gut wie gar nichts. Manchmal habe ich das Gefühl, dass bei Instagram das ist ein Powertrail. Da geht es eigentlich nur um die Masse und nicht um die Qualität. Reiner Schwanzvergleich, Genau, so, und wenn du natürlich da viel und aktiv bist, und Instagram ist ja so eine junge Plattform, sag ich mal, die gerade bei den Jungen sehr erfolgreich ist und viel genutzt wurde, wenn du da dich quasi zum richtigen Zeitpunkt mit unheimlich vielen Beiträgen hochziehst und die richtigen Hashtags eingesetzt hast, dann hast du es halt geschafft. So. Ja. Aber das heißt ja nicht, nur weil man viel raushaut, dass es viel hilft nicht immer viel. Ne? Ja, deswegen ist, hatte ich auch gesagt, Instagram mal so ausgetestet, aber es ist einfach nicht so meins. Das ist mir alles viel zu. Deswegen reiner Schwanzvergleich da. Das wird geflutet mit Bildern. Da wird ja alles dann, oh mein Gott, ich da nee. Ja. Da sind schon so viele Filter drauf, ne, dass selbst der Kollege Tönnies nicht wüsste, wie viel Subfilter er noch drauf hat. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich mache die immer, die Bilder nicht ganz zum Geocachen, die haue ich dann darüber raus. Was ich ganz gut finde als einzige Funktion für mich persönlich tatsächlich, dass das ja auch so, ich habe es bei mir so eingestellt, dass es bei Facebook auch rausgeht, über meinen Account. Und dass man in so einem Jahr die Erinnerung an diese Bilder kriegt, das finde ich ganz gut. Aber ansonsten. Also das ist ja das Einzige, was bei mir bei Facebook noch funktioniert, dass er mich daran erinnert, dass ich vor 7 Jahren was gemacht habe. Ja, das finde ich nicht schlecht. Ich befürchte leider, er wird dann irgendwann, weil ich auf Facebook auch privat gar nicht wirklich mehr viel mache, irgendwann so Lücken haben, wo er sagt, in den Jahren hast du leider nichts gemacht. Ja, das habe ich jetzt durch Instagram ja nicht mehr. Das ist ja stimmt, der Vorteil. Also von daher, da muss ich auch mal drüber nachdenken, dass ich zumindest Fotos ab und zu mal reinsetze, um daran erinnert zu werden. Ja, dass man das einfach koppelt, dass man Facebook da gar nicht mehr so viel benutzt für. Nee, also mussten wir die E-Mail, wir haben ja gesagt, wir wollen solche Sachen haben. Und wenn wir das kriegen, dann müssen wir auch drüber berichten. Und spätestens bei den Drogen, und das bleiben Drogen. Das sind Drogen. Bei mir klar, da machen wir was von. Also dann sind wir auch bereit, uns da jetzt mal in die Nessel zu setzen. Ja. Ich wäre mit diesen beiden sehr, sehr, sehr, sehr, sehr vorsichtig und würde da auch immer alles sehr kritisch mittlerweile hinhören, wenn die irgendwas sagen. Das ist für mich alles nicht glaubwürdig. Nee, jetzt mittlerweile muss ich auch sagen, es hat die beiden in ein ganz anderes Licht bei mir gerückt und dann kann ich auch das Logbuch lesen, ne? Ja. Logbuch. Ja, Logbuch. Vielleicht ist das ihr Sohn, ne? Nee. Das würde einiges erklären, auch die große Schrift, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Dann habe ich ein Gerichtsurteil gefunden. Das ist schon älter und das ging um einen Cache, der in der Kanalisation, habe ich heute ein Echo bei dir irgendwie? In der Kanalisation gelegt wurde. Ich habe die GC-Nummer nicht, das steht da natürlich auch nicht drin. Okay. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ist wirklich, das wäre jetzt viel zu lang. Und heute, guck mal, heute haben wir gute Chancen, an die 2 Stunden schaffen wir. Nee. Ja, aber heute wird es nicht ganz so lang, weil mein Kiefer auch nun nicht unbedingt noch will. Da ging es also um Cache, der in der Kanalisation versteckt wurde und der dann durch Zufall bei einer Überprüfung dieser Kanalisation gesehen wurde, irgendwelche Leuchtdioden, die da blinken und die Firma überhaupt nicht wusste, was das ist. Dann kam die Polizei, dann kam das Bomben-Sprengkommando, also alles wurde aufgefahren, ne, wie man das halt so kennt. Wieso hat der schon das Urteil da? Vom VG Freiburg. Hast recht, Interceptor, das ist der richtige Link. Wir verlinken es natürlich nachher im Shownotes, ist klar. Interessant ist wirklich mal, finde ich, das Urteil zu lesen. Also ich wusste gar nicht, dass die solche Romane als Urteilsbegründung schreiben. Und was ich ja so richtig geil fand, der Typ sollte erstmal bezahlen. Und zwar 2.592 Euro. Das sind 4 Beamte mal 2 Stunden Streifendienst, 2 Beamte 3 Stunden Bezirksdienst, 6 Beamte Verkehrspolizei, 10 Beamte Führungseinsatzstab und Delaborierer, ich weiß nicht mehr, was das ist. Und ein Einsatz vom Hubschrauber kostet übrigens 250 Euro, 5 mal 250 Euro bei 70 Minuten. Ja, vielleicht mal ganz interessant, ich habe da eine Passage gerade überflogen hier. Das was wieder dafür spricht, dass man seine Dosen unbedingt beschriften sollte. Die haben tatsächlich schon recht früh gedacht, es könnte ein Geocache sein, haben aber dann festgestellt, es kann kein Geocache sein, weil am Stadtbrunnen unweit davon sich schon ein Geocache befindet und die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Ja, die haben wahrscheinlich natürlich eventuell nicht über ein Multi nachgedacht. Und ne? Auch nicht über Mika. Ne? Genau, genau. Und haben quasi dann dadurch ausgeschlossen, dass es ein Geocache sein könnte. Ja. Bei OC kannten sie wohl nicht, denn die haben genau, keine Abstandskonflikte. Genau. Also das zeigt mal wieder eine klare Beschriftung. Hätte ich vielleicht in diesem Fall, als sie mit der Kamera das gesehen haben, gesagt, okay, es ist nur ein Geocache, Alles tutti, raus damit und fertig. Ne? Und dann wurde der verurteilt, dass er zahlen soll. Und dann ist er in Revision gegangen und tatsächlich wurde das dann abgeschmettert. Er musste das nicht bezahlen. Erstmal, mehr oder weniger, muss der Staat davon ausgehen, dass auch mal so ein Quatsch passiert. So mal jetzt ganz grob zusammengefasst. Und zum anderen war es nicht mal Hausfriedensbruch, weil die nicht durch den Gullideckel eingestiegen sind, sondern in der Nähe ist ein Fluss, in den diese Kanalisation endet, und da konnte man ins Rohr reingehen und dann ein paar hundert Meter durch die Rohre laufen. Also erstaunlich milde unser Rechtssystem an der Stelle. Habe ich echt gestaunt, hätte ich nicht erwartet. Ja, Wahnsinn. Also da hat er aber Glück gehabt, muss ich mal sagen. Ne? Ja, also das, es lohnt sich dieses Urteil, wie gesagt, wir werden das verlinken, es lohnt sich das echt zu lesen. Es ist wirklich lang, man muss also ein bisschen Zeit schon mitbringen. Das ist, glaube ich, wirklich länger als das Logbook. Das kann sein, ja. Und aber es ist tatsächlich, also ich habe es immer überflogen, ich hatte es vorher tatsächlich in unserem Sendungsplan gar nicht gesehen gehabt. Es ist interessant, ja, tatsächlich, wie detailliert sie da vorgegangen sind, vor allem, dass sie auch ein bisschen Ahnung hatten, also schon sich Gedanken gemacht haben. Ja, die beschreiben ja jede Kleinigkeit. Also dieses Urteil ist, auch wenn es schon alt ist, ist egal, wer das noch nicht kennt, kann ich nur empfehlen, mal durchzulesen. Das ist wirklich richtig. Und es gab ja schon mal so eine Geschichte, war das nicht in so einem Kanal, wo so eine Rohrbombe quasi, also so ein Rohr mit Drähten drin hing im Mittellandkanal oder irgendwo? Und ja, wo es da auch schon, ja, ja. Der hat auch dann eine Klage rangekriegt und sollte dann für den Einsatz aufkommen. Ja, genau. Weil auch an dem Behälter damals nicht eindeutig gekennzeichnet war, dass es ein Geocache war. Also deswegen, Leute, ich glaube, viele dieser Probleme werden gelöst, wenn draufsteht Geocache. Ne? Ja klar, aber es verliert natürlich auch ein bisschen an, ne? Ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn du jetzt in so einem Kanalrohr, ne, in der Dunkelheit, da jetzt einen Geocaching-Aufkleber ranmachst, ne, das tut ja nur wirklich nicht weh, ne? Also stimmt. Dass dadurch die Tarnung auffliegt, also wer geht schon freiwillig ins Abwasserrohr, ne? Ja, das stimmt. Außer vielleicht unsere größten Blogger der Szene. Ne? Ja, die rauchen da unten erstmal ein. Das knallt dann aber. Da sollte mal gucken, was die Tage im Nahen Osten passiert ist. Ne? Das sind aber auch wirklich echte Knalltüten, die beiden. Denen würde ich das sogar tatsächlich zutrauen. Und ich muss mich mal eben rüberlehnen. Und jetzt muss ich nochmal, ich muss mal Fenster zumachen. Ja. Genau. Die erste Mücke ist da. Muss ich aufpassen hier. Sagen wir, mach noch schnell den Monitor aus, sprechen wir im Dunkeln. Ne? Ja, Heike hat bestimmt die Tür da hinten auf. Naja, noch ein interessantes Urteil. Gucken wir mal eben kurz rein. Ist das bestimmt der Jäger? Ehrlicher Jäger wird bestraft. Der den Cash weggenommen hat. Das hatten wir aber irgendwann schon mal. Der hat einen Cash eingesammelt und musste wirklich dafür zahlen. Also ja, fand ich auch sehr seltsam, wenn einer draußen im Wald was versteckt. Schwierig. Ja, dazu ist ja immer die Frage, das können wir mal vorziehen. Fragt man den Jäger? Erkundigt man sich, wer ist der Förster? Ja, das stimmt. Das gab es nämlich bei Facebook eine Umfrage. Ja, die verlinken wir auch. Genau, da wurde mal gefragt, wer den Förster fragt. Spannend, ja. Und ich weiß gar nicht, jetzt prozentual steht leider nicht, aber es war extrem viel Förster. Nö, warum? Dahinter doch, hier ganz hinten stehen die... Achso, ja, 71 haben gesagt, Förster, nö, warum? Genau. Und 16 haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Immerhin. Ja. Ich persönlich muss sagen, ich habe zweimal Kontakt zu Förstern gehabt. Einmal, als ich mein TB-Hotel in der Autobahn mal hatte, da habe ich dann mit dem Förster zusammen nach einer Möglichkeit geguckt, wo wir es platzieren können. Und ich hätte nicht gedacht, dass so dicht an der Autobahn Jagdgebiete sind. Also ich hätte ihn wahrscheinlich gesagt, da in dem Bereich so parallel zur Autobahn kannst du immer. Nee, ist auch nicht. Und ich muss, also in beiden Fällen war es sehr positiv, weil die mir halt auch gesagt haben, aus den Gründen geht's da nicht. Und haben es erklärt, dass es gibt so grüne Trassen quasi, wo das Wild über mehrere Kilometer quasi nachts hin und her läuft. Ja, so, ja. Und wenn du da in dem Bereich einen Cache legst und dann nachmittags um 4 einer war, dann wittert das Wild das immer noch nach 8 Stunden teilweise. Ja, ne? Also ich persönlich würde jetzt mittlerweile sagen, wenn ich in den Wald einen Cache lege und ich weiß nicht, wem der gehört, ich würde schon versuchen herauszufinden, wer der Pächter ist, ne? oder Eigentümer. Auf jeden Fall. Also kann man zumindest mal nachdenken, wenn er jetzt irgendwo am Weg liegt, Ja, okay. Ja, am Weg, ne, okay. Ne? Also wenn es jetzt sowieso ein stark frequentierter Feldweg ist, der durch den Wald geht da oder so, oder am Waldrand, da würde ich jetzt auch nicht drüber nachdenken. Aber wenn du irgendwie ein bisschen was Größeres geplant hast im Wald, vielleicht einen kleinen Multi, dann würde ich schon da mal mit jemandem sprechen, der sich da auskennt. Ne? Also Mark Nielig schreibt auch gerade, mein Förster ist cool, der hatte schon mal einen Cache gefunden, bevor ich bei ihm war. Problem sind die Jagdpächter. Ja, aber ich glaube, das ist eher ein menschliches Problem. Also ich glaube, es gibt auch Förster, die genauso scheiße sind. Ich glaube, das hängt immer jeweils ab von dem, der es macht. Natürlich geht das dem Jagdpächter auf den Sack. Das ist jahrelang sein Wald, wo er ganz alleine vor sich hinjagen konnte. Und jetzt hängen da beknackte Geocacher, Mountainbiker und was nicht alles rum. Ja, ich kann ihm das noch nicht mal übel nehmen. Ich glaube, das wird mir auch so gehen. Diese Jagd kostet ihnen einen Arsch voll Geld und dann tauchen da plötzlich lauter Typen da auf, die dafür sorgen, dass er nicht in Ruhe jagen kann. Gewisses Problem kann ich da erkennen, ja. Ja, aber Stellinger schreibt ja gerade, das macht doch der Reviewer, wenn er vor Ort den Cache prüft. Ja, das stimmt. Ne? Der Reviewer ist ja, kommt von Revierförster. Genau. Und aber im Moment ist es natürlich schwierig, weil die machen ja alle Homeoffice wegen Corona. Also musst du die Ah, Caches zu denen schicken. ja, Ne? aber geht das nicht per Street View? Per Zoom. Also, Ne? die stellen sich jetzt auch ein bisschen an, finde ich. Also. Ja, also ich kann immer nur empfehlen, Leute, wirklich, wenn ihr Caches legt, ne, dann guckt euch das bitte ganz genau an, und wenn zu erkennen ist, dass es irgendjemandem gehört, das Eckchenland, und es gehört fast alles eigentlich irgendjemanden, aber bis auf ein paar kleine Stellen in Harburg, Ja, das stimmt. Eine Stelle in Harburg, stimmt. dann erkundigt euch irgendwie, wenn es irgendwie geht, und guckt, wer der Besitzer ist und klärt das ab. Ne? Also die Reviewer sind ja auch dazu angehalten, irgendwo teilweise da Genehmigung zu kriegen, jetzt nicht bei allem, aber seht zu, dass das alles geklärt ist, weil dann haben wir alle Ruhe. Ich bin ja tatsächlich in Harburg, wäre ich ja immer noch daran interessiert, kann man sowas einfach besetzen? Das ist ja freies Land, das gehört ja niemandem. Also um es mal zu erklären, ich habe heute so diesen Adventure Lab Cache gemacht und da gibt es einen Kunstprojekt in Harburg, da sind so ganz viele Kunstwerke überall und unter anderem gibt es dort ein Stück Land, 80 Quadratmeter sind das, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. So ein kleiner Hügel mit einem Loch drin sozusagen. Sieht echt aus wie ein großer Haufen, wo man da reinkacken kann. Und das ist aus dem Grundbuch ausgetragen. Es gehört tatsächlich niemandem. Seit, ich glaube, entweder eine 50er oder 90er, das weiß ich nicht Aha. ganz genau. Aber wie ist denn das? Das ist ja wirklich dann. Das heißt dann auch, dass, also wie gesagt, das heißt, ist nicht nur der Cache heißt so, sondern das heißt wohl, wie hatte ich es denn genannt? Hatte ich noch vorhin irgendwo aufgeschrieben. Aber ist das denn, wenn es in keinem Grundbuch eingetragen ist, ist das überhaupt deutsches Staatsgebiet? Das ist ja die Frage. Also, ja doch, nur doch, ist ja Deutschland. Naja, aber es Normalerweise gibt ja. gehört jeder Quadratmeter in Deutschland irgendwie im Jahr, aber Deutschland bleibt es ja deswegen. Ich Es glaube, gibt, das ist noch nicht mal das ja, aber es Problem. gibt zum Beispiel ja irgendwo die Ecke bei Aachen da irgendwo oder so, gibt es doch eine belgische Eisenbahnstrecke, die durch deutsches Staatsgebiet läuft, und da ist quasi diese Bahntrasse ist belgisch. Ja, aber die ist dann ja auch irgendwo auf Landkarten. Also da gibt es ja, das sind noch wieder andere Sachen. Also das ist, glaube ich, noch mal andere Geschichte. Ja, aber hier in diesem Genau, Fall. niemandes Land heißt das, wer das mal nachlesen will. Niemandes Land. Ja, ist in Harburg. Also, so rein rechtlich würde ich jetzt tendenziell sagen, dadurch, dass es in kein Grundbuch eingetragen ist und damit ja keine Zuordnung zu irgendeinem Bundesland oder so hat, ne? Ist das eigentlich, ist das doch, ist doch. Ich weiß es wirklich nicht. Ich fand das echt spannend. Also ist witzig gelegen, ist mitten in Harburg, ist da am Friedhof, ne? Dahinter ist der Friedhof. Und davor sind halt Häuser und da kommt dann auch schon die Innenstadt so. Das ist wirklich, also, ja, es ist schon schräg, also. Ja, es gibt schon Sachen, da denkst du manchmal, ja gut, das. Staunt man ja. Ja. Siehst du, also Adventure Labs bilden auch. Oh, Interceptor hat da irgendeinen Link. Gartenhistorie. Ja, es gibt noch so richtig eins, das heißt irgendwie Kunstpfad Harburg oder so. Da glaube ich, soll es das irgendwie geben. Ja, gut. Haben wir, wie sind wir davon hingekommen jetzt? Ach ja, wegen dem Förster, genau. Genau. Und der Genehmigung. Yep. So, dann kommen wir weiter. Noch ein lohnt sich nicht. Nämlich Genau. die Anreise nach Hannover. Das Event findet ja jetzt völlig überraschend doch nicht statt. Und tatsächlich, ta-da-da-ta, Sie haben mal ein Announcement Ja. geschafft. Es ist jetzt temporary unavailable, sondern nicht archiviert, sondern per Announcement sozusagen beendet worden. Ja, es ist jetzt, wir sind halt Boulevard. Ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge schon erwähnt, dass es uns nicht so sehr wundern würde, wenn es plötzlich ganz verschwindet, weil man einfach irgendwie, wie soll ich sagen, das Gefühl hat, dass die eigentlich noch gar nichts vorbereitet haben. Weil bis zum Ende wurde zwar immer, ja, wir haben tolle Sachen mitten in die Stadt vorbereitet, aber was war irgendwie nie irgendwie irgendwo zu sehen? Ja, und dann, ich hatte heute noch überlegt, dann kommt hinzu, dass sie ganz unten im Announcement schreiben, Hannover ist und bleibt eine Reise wert und vielleicht mögt ihr das geplante Wochenende dennoch für einen Aufenthalt in der niedersächsischen Hauptstadt nutzen. Es gibt hier einiges zu erleben. Wir werden unser Headquarter öffnen und für euch da sein. Ihr werdet Coins kaufen können und mit uns cashend Hannover und die Region entdecken. Ja. Wir hoffen, ihr bleibt alle gesund, bla bla bla. Also rufen quasi eigentlich dazu auf, zu sagen, ja, doch, jetzt, kommen, ja. Genau, das Event Geld könnt ihr trotzdem hier lassen. Seattle, fuck you, wir machen es trotzdem. Na, ich glaube, es geht eher darum, jetzt hat er die Coins und er will das verkaufen, was er alles vorbereitet hat dafür, wenn er denn irgendwas vorbereitet hat, was ich immer noch bezweifle. Nein, es auf dem Entdeckertag wird immer noch aktuell darauf hingewiesen, dass Geocaching mit dem Geheimpunkt stattfindet. Ja, aber das stand vorher schon drin, das hat er auch immer gesagt, das stimmt, was er da sagt. Also das stand so, diese Dinger wurden lange bevor das so kam gedruckt. Das glaube ich ihm sogar. Das kann ja, sogar sein. Okay. Ja, okay. Ja. Das hat er ja tatsächlich auch mal irgendwo gesagt, und schon vor längerem. Also das ist schon okay. Ich weiß aber auch, dass wir wieder bei den Whistleblowern, da hatten wir ja auch schon mal die ganz klare Aussage. Ja, er hat auch versucht, jemanden zu finden, der im Prinzip für ihn das Event macht, nur wollte das keiner. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Und deswegen habe ich so diese irgendwie Vermutung, irgendwie nichts vorbereitet, zu lange gewartet, keinen gefunden, der es macht. Und jetzt ist es nicht das Unglücklichste, das auf Corona schieben zu können. Wobei das jetzt natürlich komplett Boulevard ist. Also da, das ist jetzt geraten. Ja, das auf jeden Fall hat man zumindest das Gefühl, ich sag mal, Umsatz möchte er trotzdem gerne noch haben im Laden. Das kann ich natürlich grundsätzlich verstehen. Natürlich, klar. Vom rein betriebswirtschaftlichen ist das nachvollziehbar. Labcaches werden ja auch ordentlich noch rausgehauen und so. Ja, es ist einfach, das war mir zu viel Marketinggesülz und nie irgendwie, ja, wir werden dies machen, jenes machen, diese Station wird es geben, sowas, nichts davon. Null, nada, inte, nixe. Ja, es gab ja auch so richtig, auch, ich weiß gar nicht, im Listing, so richtig Programm war da auch immer noch nicht drin, ne? Nee. Man müsste wahrscheinlich auf die Homepage nochmal gucken, ob er da irgendwie eigentlich zwischendurch mal was Neues gemacht hat, was so kommt, aber es war ja halt immer nur relativ viel, wir machen dies und das eventuell und hier und da und das alles auch nur über seinen kurzen 1,5-Minuten-Podcast. Ja. Ich meine, Stellinger hat natürlich recht, das Headquarter hat Auflagen gemacht, die er nicht einhalten kann und will. Also, das hat er erzählt. Ob das wirklich so stimmt, da war ich auch schon wieder kurz davor, echt das Headquarter anzuschreiben. Ich befürchte nur, da würden sie mir nichts zu sagen. Das ist auch okay, das ist nicht tun. Aber ja, also ob die Auflagen jetzt wirklich so waren und das nicht ging und na, ich denke mal, die werden ein ähnliches Problem gehabt haben, wie das Event am Meer. Wenn du so ein offenes Event hast mit, ich sag mal, vielen Anlaufpunkten oder ein offenes Gelände, dann kannst du die Besucher quasi gar nicht erfassen. Und das wird ja nun mal garantiert eine der Mindestanforderungen sein, dass du alle Besucher erfasst mit Adresse und nein. Meinst du nicht? Die Stadt hatte ja gar kein Problem damit. Das hat er ja so selber berichtet, sondern er hat gesagt, er hätte das so geplant, dass die immer über die Stadt verteilt gewesen wären und auf dem Eventgelände maximal 100 Leute oder sowas zusammengekommen wären. Und Groundspeak aber verlangt hätte, dass es muss zumindest möglich sein, selbst wenn das nie passieren wird, dass alle gleichzeitig auf dem Eventgelände sind. Und ob das so stimmt, ich meine, erzählen kann ich viel, wenn der Tag lang ist, das tun wir ja jetzt auch gerade. Ja. Ist ja die Frage, ob man es glaubt. Ich bin mir nicht so ganz sicher dabei. Mir war das, erinnere dich mal, wir haben schon durch 5 Folgen, haben wir immer wieder mal gefragt, ja, aber was will er denn jetzt einfach machen? Weil es stand immer noch kein einziger Programmpunkt irgendwo. Selbst vor Corona stand noch nirgends irgendwas. Also da war die Lausitz schon viel weiter. Und die Homepage, ich weiß nicht, ist sie jetzt Nee, da, wenn man jetzt auf geogeburtstag.de geht, steht da Coming Soon. Die Geo-Geburtstagsseite ist bald für euch da. Ja, also eigentlich ist immer noch nichts vor. Also ich bin sehr gespannt, wirklich. Also ich sag mal so, ich habe als dieses Announcement, also ich habe mich gefreut, dass es mal ein Announcement gab. Ne? Deswegen hatte ich ja natürlich mich nur angemeldet bei dem Event, um die Announcement zu bekommen. Ich war tatsächlich so ein bisschen, also ich wusste mit diesem letzten Satz, damit kommt man doch trotzdem alle her und wir sind da und wir können zusammen cachen gehen. Das kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Also ganz ehrlich, und er macht das ja nur auch mal professionell und beruflich. Dann bin ich auch ein bisschen mit Vorbildcharakter. Da muss ich einfach sagen, Leute, wir sagen es ab und der Tag ist gegessen. So, dann kann ich nicht sagen, ja, kommt aber trotzdem her, wir sind da. Ja, das erinnert ein bisschen an Brocken, ja. Jetzt kommt auch gerade die Schlemmercacher schreiben. Das ist ja echt interessant hier. Es gibt neue Regeln für Mega-Events, das hat Hannover und auch Prag getroffen. Die finden wir auf www.geocaching.com Sites, also geocaching.com/sites, also S-I-T-E-S, /updates/en. So, und da steht tatsächlich Mega- und Giga-Events und was sich da noch Neues getan hat, wer das mal nachlesen will. Bei 500 Peoples und größer, bla bla, müssen sie sich at one location at the same time. Ja, aber das kriegen sie hin. Ja, aber das erfüllt eigentlich, was ich da so im ersten Moment lese. Also da, also nee, sorry, ich tue mich immer noch mal schwer, ob das alles so stimmt, muss man noch mal lesen. Ja, das müssen wir vielleicht mal in Ruhe angucken, aber... Ist auch, wir werden es nicht rauskriegen, aber wir dürfen die Vermutung zumindest äußern, dafür sind wir ja Boulevard, dafür darf er uns auch Arschloch nennen, das stört mich nicht. Ich find's schräg, also ich bin da... fand das immer, wir haben ja beide verfolgt, Lausitz und auch Hannover, und in Lausitz kam so nach und nach, was passieren soll, und in Hannover kam irgendwie heiße Luft. Ja, viel war das im Vorfeld immer nicht, was ja auch den Verdacht, haben wir auch gesagt, nahelegt, dass er tatsächlich eigentlich nur den Entdeckertag mitgenommen hat. Ne? Ja. So, und natürlich, irgendwo wird ein Logbuch hinhängen, wahrscheinlich direkt in seinem Laden, also eine große Klopapierrolle, wertvoller geht's ja nicht. Ne? So. Auf das Logbuch. Ja. Ja, okay, also da, wie gesagt... Es ist auf jeden Fall verschoben aufs nächste Jahr. Lohnt auch nicht dieses Jahr. Genau. Ob es nächstes Jahr lohnt, muss man abwarten. Muss jeder für sich selbst dann auch... Unser Stammthema verschieben wir ja eh wieder, das kennen wir ja schon, wir haben ja schon wieder 2,25 Stunden. Wir wollen heute, lass es den Ossis mal den Vortritt lassen. Die haben 3:10, dass sie mal einmal. Aber das Thema darüber hast du ja nicht. Das kommt noch, genau. Ne? Also, hattest du das nicht geschrieben mit der Schraube in der Bank? Ich hatte tatsächlich eine Schraube in der Bank. Ich habe also nicht nur eine Schraube locker, da hatte ich tatsächlich eine zweite noch locker. Es gibt also Caches, die sind so gut versteckt, dass du sie nicht finden kannst. So, und wir haben ja in der Gegend auch so Owner, die das sehr gut können. Und da hatte ich tatsächlich einen an so einem, ich sag mal, an so einem Pavillon, so eine Bank zum Ausruhen, und da stand als Hint auch nur drin, setz dich hin oder so. Ne? Mm, ja. So, und dann sitzt du da, und ich habe wirklich, der liegt direkt auf der Strecke zur Arbeit. So, dann bin ich da hingefahren, 1-2 Tage nachdem er rauskam, habe ich da hingesetzt, halbe, dreiviertel Stunde, alles angeguckt. Ich wusste durch die T-Wertung auch, dass es halt Rollstuhlfahrer geeignet ist, also kann es quasi nicht höher sein. Also es muss irgendwo quasi eigentlich zwischen Unterkante Hodensack und Oberkante Brustkorb sein. Ne? So. Ja, klar. So, und da hat ich, also ganz ehrlich, ich habe im Endeffekt nachher fast 3 Stunden in dieser Kackhütte gesessen. Und mit dem Hodensack. Genau. Mit den Schlepphoden. Mir tut jetzt übrigens die Mutter wieder leid, die mit ihrem Kind den Podcast hört. Ne? und ich habe da gesessen, ich habe da wirklich alles angeguckt, und es war nichts zu machen. Und ich hatte den Cache, diese Schraube, wirklich 3 oder 4 Mal auch inspiziert und habe gedacht, na, könnte irgendwie, ist da hinten auch so eine. Ne? Also der hat tatsächlich dann auch nochmal irgendwie genau die gleiche Schraube, ja, woanders eingebaut, damit du gar nicht drauf kommst, weil die anderen restlichen 7 Schrauben waren halt mit Innensechskanten, und die war Kreuzschlitz. Ah, okay, ja. So, und die Schraube, ich war jetzt der, ich weiß nicht, wie viel der gelockt hat, ich glaube, vielleicht der 8. oder 10. Die Schraube sah schon leicht lidiert aus, das Holz ringsrum war auch schon nicht mehr so schön. Na klar. Und ich denke immer, Leute, also geil versteckt, ich freue mich da viel mehr drüber, wenn ich einen richtig guten Hinweis habe, wie ich das Ding finden kann. Und ich habe heute Morgen zum Beispiel einen Cache gesucht, auf dem Weg zur Arbeit. Einen habe ich gefunden, der wunderbar gut versteckt war unter einer Kuchenblechabdeckung. Ne? Den konntest du also wirklich schon aus 150 Meter Entfernung sehen. Aber dann war der zweite Cache da in der Nähe, den ich gucken wollte. Da habe ich dann so einen kleinen Small gefunden. Da war ein Zettel drin und stand drin, nein, du suchst den D3. Oh, das wäre ja zu einfach. So. Ja, aber solche finde ich auch immer. Ich wollte zuerst das fotografieren. Alle Baumstümpfe ringsherum und alle umgekippten Bäume hatten keine Rinde mehr. Das sah teilweise aus, als wären die Termiten durchgegangen. Ja, das glaube ich. Leute, gut versteckt ist ja wirklich schön, aber wenn ich das Ding wirklich finden kann, freue ich mich genauso, als wenn ich sage, nach einer Stunde Suche, oh geil. Also wenn er wirklich geil gemacht ist, wenn ich ihn so aus dem Versteck ziehen kann, weil ich einen guten Hinweis habe, ihr solltet ihn doch nicht vor uns verstecken, sondern vor den Muggels. Ne? Also ja, so deswegen. Also ich finde es insgesamt schwierig, wenn, also jetzt die Schraube in der Bank, genauso wie im Hydranten, was auch mal gerne gemacht wird, oder so in Holzteile ersetzt praktisch, dass man es rausziehen kann. Das sind alles tolle Verstecke und alle stehen davor und sagen, oh wow, ja, gebe ich Ihnen ja recht, aber, und das vergessen die immer alle, jetzt kommt da so ein Halbidiot, der hat dann irgendwo gelernt, oh, Schraube in Bank, da ist Cash drin. Der schraubt jetzt sämtliche Bänke Deutschlands auseinander. Ich weiß immer nicht, ob solche Verstecke wirklich so klug sind. Das ist genau mit diesen Gullis. Dann werden die da aus dem Boden gehoben. Also manchmal im Umkreis von Caches, da staunst du ja schon, was da alles zerlegt wird. Plastikdeckel auf Schildern und so sind doch grundsätzlich in 50 Meter Umkreis um jeden Cache komplett kaputt. Ja, ja. Der einzige, der heile ist, ist da, wo der Cache drin ist. Die anderen haben einen Riss drin oder sind weg. Genau. Ja. Und da siehst du, das führt doch zu Zerstörung ohne Ende. Und wenn denn so einer versteckt wird, dann bitte, bitte macht einen Hint, in dem steht Plastikkappe 3 von links oder so. Ja, also, drei von links ist auch immer blöd, wenn du von der falschen Seite guckst, stehst du schon wieder am falschen. Aber so meine ich, also wirklich ein Hint, der soll genau sein. Ein eindeutiger Hint. Das bringt, ist auch nicht geil, da reinzuschreiben, nicht erforderlich in den wenn du Schreib dran hast, setz dich hin, schreib ein Buch mit Arial 20. Ne? Ja. So, und es ist auch nicht geil, den Hint dann nochmal zu verschlüsseln oder rückwärts zu schreiben oder da nochmal ein Rätsel reinzusetzen. Leute, wenn ich mir den Hint angucke, dann gucke ich mir den absichtlich an, dann will ich diese scheiß Dose finden. Ja. Und ich gucke, es gibt Leute, die gucken den Hint direkt an, kommen wir nachher auch noch zu meiner Cash-Empfehlung. Manche gucken aber zum Beispiel den Hint auch erst nach einer Viertelstunde an. Ich gucke meistens so nach 10, 15 Minuten, gucke ich dann immer mal rein, weil ich denke, jetzt reicht's mir, gerade bei dem Wetter. Dann ist man auch langsam gereizt schon. Genau, so. Und ich hab zum Beispiel auch einen Cash auf dem Weg zur Arbeit, da steht ganz klar drin, man soll in den Log schreiben, wie lange man gebraucht hat. Und ich lese die Logs durch und die sitzen dann teilweise 90 Minuten in dieser zeckenverkackten Waldlandschaft rum bei dem Wetter und versuchen da was abzufummeln, wo der Owner wahrscheinlich schon dreimal seine Hose dran nass gemacht hat, weil er das Ding so geil findet. Tut mir leid. Nee, habe ich auch kein Verständnis für. Geil, Gadget, also einen richtig guten Gadget-Cash kannst du auch mit einem Hint versehen, dass du sagen kannst, der Lösungsweg ist der und der. Dann ist es halt D1. Na und gönnt dem doch trotzdem seinen Fund. Mein Gott, ist doch nichts Schlimmes. Besser, als wenn der alles kaputt macht. Er kann ihn ja auch als D4 machen und kann ja auch reinschreiben, wenn du ihn mit Hint löst, ist es halt ein D1. Wenn nicht, das ist auch ein D5. So. Ja, genau. So, und kann man ja machen. Mein Gott, nochmal. Also ich finde es auch immer sehr, sehr kontraproduktiv, wie gesagt, auch gerade im Wald, im Wald ein Paddling ohne Hint, das führt dazu, dass wir irgendwann Probleme mit dem Förster kriegen oder mit dem Jäger. Oder einfach wirklich im Umkreis von 10 Meter siehst, dass alles zerlegt ist. Ja. Ich hab heute einen Cache gemacht in der Mittagspause, den konnte ich schon aus 100 Metern Entfernung sehen. Da hing quasi es war am Waldrand ein Weg und der Weg ging dann so ein bisschen ganz leicht in den Wald rein, so dass ganz rechts so am Rand so ein kleines Stückchen so vielleicht von einer Breite von 5 Metern so Wald entstand. Ja. Und da war ein Stoppelfeld, ein abgemähtes Getreidefeld. Und du konntest so rüber gucken und ich habe so aus 100 Meter Entfernung schon gesehen, da hängt ein Vogelhaus direkt am Getreideacker auf der Seite. Ja. Das wird das sein. Ne? Ja, war er auch. Ne? Also ist trotzdem ein guter Cache. Ne? Man muss es nicht immer so zu übertreiben. Das sehe ich auch so. Nicht immer bis ins Letzte. Und dann, wie gesagt, dann geht, wird auch noch alles kaputt gemacht. Also, guck mal, Ludi schreibt das auch gerade. Die haben das auch gerade heute beobachtet. So ein Zaun, wo alle Plastikabdeckungen abgerupft sind. Das ist ja das Schlimme. Die Leute machen das auch nicht wieder rauf. Das ist, oh. Guck dir bei Caches an, wo du die Vermutung hast, aufgrund der Beschreibung und des Hints, ist es ein Leitpfahl. Wie viele Leitpfosten in der Umgebung zerrupft sind, wo keine Reflektoren mehr dran sind. Ja. Also deswegen, Leute, also ein gut versteckter Cache, weil es muggelig ist, keine Frage, kann man machen, aber bitte dann mit einem vernünftigen Hinweis, damit man nicht sieht, gerade bei den gut versteckten, Kleider schreibt auch, ganz, ganz früher musste ich den Hint auf dem ausgedruckten Papier noch entschlüsseln. Ja, das stimmt. Da, aus der Generation bin ich auch noch Kleider. Nee, ich bin noch länger, aber ich musste den in Stein gemeißelt noch. Du hast für den Hint noch eine Enigma mitgehabt, ne? Ja, genau. Die danach auch noch zum Einsatz kam. Also als guter Hinweis, macht das irgendwie, ja. Macht es lösbar. Einen guten Hint. Oder lösbar. Aber sonst die ganzen Flurschäden, das könnte man echt drauf verzichten. Und die Leute, die den Hint haben wollen, ja, und dann schreibt ihr keinen rein und dann haben das fünf gefunden. Und mal ganz ehrlich, was glaubt ihr denn? Das ist doch ein Witz. Die keinen Bock haben zu suchen, rufen sich dann gegenseitig an und dann haben wir wieder so eine TJ-Kette, wo einer dem anderen dann sagt, das ist alles so und der Owner ist trotzdem angeschissen. Mein Gott, nochmal. Bei dem mit der Schraube, das ist von einem Owner, der hat auch einen Cash versteckt in der Straße. Mhm. Direkt im Teer ist ein Loch drin, wo der Cash drin steckt, ein Paddling. Ja, das ist genau ich so. Ich bin bei dem, glaube ich, auch, weil der halt sehr nah am Arbeitsweg liegt, bin ich öfters mal rumgefahren, weil ich Langeweile hatte und einfach mal geguckt. Ich habe ihn tatsächlich dann irgendwann gefunden, weil der Vorverstecker quasi nicht gut getarnt hat wieder. Wenn es so Caches gibt, die ich nur noch nachher lösen kann mit einem Hinweis von dem Owner, ne? Ja. Denn das ist für mich auch eigentlich kein guter Geocache. Ich möchte nicht jedes Mal den Owner kontaktieren. Ich möchte einen vernünftigen Hint haben, wo ich dann weiß, wenn ich mir auch, der kann auch sein, der Hint, dass ich vielleicht auch noch 3 Minuten überlegen muss, bis ich drauf komme. Aber es muss lösbar sein. Ja, aber eigentlich soll man nicht überlegen. Hint ist soll. Ja, eigentlich muss der Hint weiß und nicht Geschwafel. Dann mache ich Mystery, wenn ich Geschwafel suche. Das ist so. Eindeutige Hints sind einfach, gerade bei schwierigen Caches, sonst, die leben nicht lange. Irgendwann kommt meiner und man wird ja sowieso dann beobachtet, wenn man schon so lange da rumlungert. Ne? Dann wird immer gefragt, geht's in Goose und so. Ne? Ja. Na gut, einen normalen Tipp haben wir noch. Logbuchdesigner. Die haben mehrere gesagt, den könnt ihr doch auch mal aufnehmen. Ja, machen wir auch, weil ich finde das wirklich toll, was der macht. Findet ihr bei Micha, also der Typ ist auf Facebook, aber einen schönen Bericht darüber findet ihr bei Micha und Caro. Da sucht ihr einfach mal nach kreative Owner-Persönlichkeiten. Das ist der Günther Reinhold aus Sachsen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Vorzeigesachse, wie so eine schlechte Karikatur vom Mauerfall. Das ist gar nicht böse gemeint, aber der Typ, also der macht Logbücher für die Community und der macht sich also richtig, wirklich richtig Mühe. Muss ich mal. Ja, der ist mir schon öfters sehr positiv in der Bindestrich-Gruppe aufgefallen, in der Geocaching-Community Deutschland. Da hat er ja schon lange hat er da immer gepostet, dass wer Logbücher haben will, kann sich melden. Ich habe mir gedacht, der wird doch nicht ewig hier hunderte von Logbüchern machen. In großen Massen. Ja, ich habe das Interview hier gelesen. Das ist Wahnsinn. Also der macht das wirklich, man darf das nicht vergessen, der ist 84 Jahre alt. Ja, ne? Das merkt man eigentlich auch. Ja, aber also das heißt, er hat das zu seinem Hobby gemacht und macht das gerne. Ja. Und ich finde das wirklich auch bemerkenswert, muss man sagen. Wenn sich da so für die Community so reinhaut, der kann auch mal hier erwähnt werden. Also ich bin nur irritiert, weil er mich da gleich dumm anmachte. Dabei habe ich gar nichts gegen ihn gesagt, sondern ich hatte irgendwer war was mit Logbuch, ich schrieb nur drunter, der wollte Ersatzlogbücher haben, genau. Und da hatte ich drunter geschrieben, denk bitte dran, so ein Logbuch beim fremden Cache ersetzen ist immer so eine Sache. Und das habe ich wirklich nett geschrieben. Und da ging der Günner an mich gleich, oh mein Gott, der hat mit seinen 84 Jahren gar nicht begriffen, worum es ging. Der hat hat irgendwie gedacht, ich habe jetzt was gegen seine Logbücher, habe ich aber nicht im geringsten was gegen gesagt, sondern mir ging es nur darum, nicht immer dieses bei fremden Leuten das Logbuch ersetzen, so wie es Eigengott ja auch geschrieben hat, das macht man nicht. Das hat Günner überhaupt nicht verstanden. Also der reagiert da oftmals sehr merkwürdig. Und was mich ein bisschen stört ist, das nervt dann manchmal auch, weil nachdem der 87. sich bedankt hat, ist dann auch die Gruppe, irgendwann ist gut, ich habe es jetzt gelesen, der ist toll. Das will ich nicht widersprechen, das ist wirklich eine tolle Arbeit, die er macht. Und auch sein soziales Engagement, er nimmt da ja kein Geld für, sondern wenn überhaupt, dann kann man was spenden für ein Tierheim, glaube ich, Futter. Er spendet irgendwie, ja, also er sammelt die Spenden das, genau. Und macht das dann im Tierheim, beziehungsweise Kindergärten kriegen was von ihm. Und genau, also der ist letztendlich wirklich wie so ein Mutter Teresa, also gar keine Frage, aber er ist halt ein bisschen, er ist wirklich 84-jähriger Sachse. Genau, auf jeden Fall, da gibt es den Link mal zu dem Interview. Ich fand es interessant zu lesen, weil ich hatte nicht gedacht, dass er so alt ist und so. Fand ich so ein bisschen interessant. Jeden Fall. Der Günther. Ne? Siehst du, Ruhe, er schreibt auch gerade, die Logbücher sind toll, der kennt sie offensichtlich auch. Ich glaube, der hat sich sogar welche bestellt, hatte ich mal gelesen bei Facebook. Also alles, was ich da auch gesehen habe an Bildern, das sah immer, die Qualität soll auch gut sein, also ohne Wenn und Aber, das ist gut. Das lohnt sich, keine Frage. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich welche bei ihm bestelle, aber ich glaube, er macht keine Penisform. Ne? Weißt du ja nicht, frag mal nach. Vielleicht bringst du ihn damit auf, erst auf, ne? Aber so mit unserem Logo könntest du mal anfragen. Vielleicht, ich glaube, bei mir macht er bestimmt keiner, aber vielleicht sehen die gar nicht schlecht aus, könntest du mal so einen 10er-Pack anfordern, ne? Ja, wäre eine Idee. Da muss ich aber noch irgendeinen Cash legen, wo was dran steht, irgendwas mit Nüssen oder so. Ne? Das macht ja nichts, aber nee, das könnte man wirklich mal überlegen. Ne? Dann musst du sehen, wie die aussehen. Und wenn wir sie, ja, wenn sie für die nächste Verlosung nehmen. Ja, das ist natürlich ein Ansatz. Ja. Ja. Da würde ich ihm auch freistellen, wie viel er uns schicken will. Ne? Ja. Dass wir einfach sagen, wir würden die gerne in der Community verlosen. Ja, das ist eine gute Idee, das werde ich mal machen. Ja, und er soll sie eine Seite praktisch mit unserem Logo und auf der Rückseite soll er sich selber wirklich verwirklichen. Ja, genau, da kann er das einen Schwank aus seiner Jugend noch aufschreiben. Ja, was immer er will, also irgendwie für sich, genau. Das ist sein Name, sein Facebook-Adresse, was auch. Ich glaube, er macht das auch, ne? Ich bin der Meinung, er macht hinten drauf, es steht auch was von ihm, ne? Ich glaube, die Vorderseite ist immer ohne Sache. Kann ja sein, dann soll er die gesamte Rückseite für sich nutzen, dass er auch wirklich was davon hat. Finde ich gut. Ja, ja. Ja, mach mal klar. Und bei Micha und Caro kann man auch ab und zu mal gucken. Die haben auch irgendeinen Doktor mal interviewt, habe ich gesehen. Ja, den Doktor. Der die TBs bearbeitet und das toll findet. Ich werde es nie toll finden. Aber auch dafür wird es Fans geben. Führer, Diarrhea, irgendwas. Ja, ich kann mir das auch nicht merken. Ist aber nicht böse gemeint. Ist halt unsere Sprache. Was, dann kommt der Logbuchmann auch bald bei Frieda. Ja, ja. Das könnte durchaus sein. Das könnte durchaus sein. Vielleicht kommen die ja zum nächsten Event und gewinnen was bei der Verlosung. Joint oder so. Ich könnte beim nächsten Rasenmähen an sie denken und was einpacken. Genau. Kannst du das schon mal zur Seite legen, dass er so ein bisschen durchtrocknet? Ich habe ja heute so ein Tütchen gefunden. Vielleicht waren sie ja da. Ja, ich sag, Frieda grast und nicht Frieda. Frieda wächst. Ich weiß keine Ahnung, wie die heißen. So, jetzt kommen wir zu unseren Cash-Tipps. Zum Abschluss des Ganzen heute. Genau. Es ist mit den 2 Stunden, werden wir wohl in unserem Leben nicht mehr schaffen. Nee. Ich fange mal an. Ich habe den GC8WKXB. GC8WKXB. Der heißt wieder Mystery Traddy 9, ein Kurzmulti. Wie immer, die Serie hatte ich ja schon öfter hier drinne. Ich habe die auch unsere Liste angepasst und überarbeitet, dass der da auch drauf ist. Das ist nämlich ein neuer in der Serie, ist die Nummer 17. Sehr geiles Puzzle. Mehr kann ich da eigentlich nicht ins Detail gehen, aber es ist wieder nützbar. Ich hatte es gesehen. Ja, den Bild, weiß ich. Ich habe ein Bild auch gemacht. Ja, genau. Ja, daran erkennt man nicht, wie es funktioniert, aber man sieht zumindest mal, wie es aussieht. Geil gemacht. Es ist einfach wieder wie immer großartig. Ich ziehe mal den anderen kurz vor, dann habe ich die beiden hintereinander weg. Er hat nämlich auch noch die Nummer 16 gelegt und das ist für mich echt der Nicht-Tipp und ich habe den auch nicht auf unsere Tippliste mitgepackt, also in diese Verlinkung, weil ich den einfach, also ich weiß nicht, was das... Normal hat er die immer irgendwo liegen, ein bisschen außerhalb. Die liegen ja meistens auch nur 40, 50 Meter auseinander, Station und Final. Das sind ja wirklich Kurzmultis. Aber immer an Stellen, wo du wirklich niemandem begegnest. Und dieser, die Nummer 16, liegt auf dem Sportplatz. Und zwar in der Hütte, wo die ganzen Zuschauer stehen. Ah. Und da musst du auch rein in diese Hütte. und mit Schwarzlichtern was suchen und von da aus weiter. Und die meisten sind dann immer dickfällig genug und haben es gemacht. Wir sind sofort, ich habe Heike nur angeguckt, wir waren uns gleich ein, nee, geht gar nicht. No go, auf keinen Fall. Das ist halt immer schwierig, ne? So Sportplätze sind allgemein immer. Ja, also mitten im Ort, Sportplatz. Ja. Und dann wirklich auch noch in der Hütte, wo die sich da treffen und stehen und sitzen. Nein, und ich will auch nicht. Nee, geht gar nicht. Also. Der Mika ist gerade gekommen. Jetzt. Zu Ende gefeiert, oder was? Ne? Ja, jetzt, wo wir die Hälfte rum haben. Nee. Ja. Nee, also die Nummer 16 kann ich einfach nicht empfehlen. Die habe ich da auch nicht raufgenommen. Wer sie trotzdem machen will, kann sie gerne tun. Ich rate die Fiefen ab. Ja, Teambesprechung, guck an, nach Geburtstag. Das neue Design der Homepage durchgesprochen. Dauerte ein bisschen länger. Hab's da umgesehen. Happy Birthday to... Nee, ich glaube, wir lassen das lieber. Ja, Mika, hör einfach durch. Wir haben vorhin schon einmal euch erwähnt. Wir haben schon einmal OC gesagt. Ja. Ich sollte als Bashing reichen. Ja, ich denke auch. Also wir wollen ja nicht übertreiben. Genau, dann habe ich noch eine Empfehlung. Das ist GC8XDRC. GC8 Xaver Dora Richard Cäsar. Das Unikat. Das ist tatsächlich mal ein Gadget-Cache. Und ich mag die Dinger eigentlich gar nicht. Aber der ist halt so gemacht, dass du ihn lösen kannst. Oder du liest den Hint, der ist mich direkt vor Ort untergebracht und damit habe ich, glaube ich, 6 Minuten gebraucht oder so. Da war ich durch mit der Geschichte. Ne? Von daher, es ist wirklich gut ausgearbeitet. Ich mag mit Drehen, dieser mit Drehen gewesen? Ja, genau. Genau. Okay. Ne? Da musst du halt ein bisschen was drehen in die richtige Richtung und so. Ich mag solche Dinger ja eigentlich eher wirklich nicht so, weil mich sowas einfach nervt. Es würden halt 3 Schalter reichen. Hier sind es, glaube ich, irgendwie 18 oder so. Aber mit dem Hint ist das Ding wirklich, ich war in 5 Minuten fertig. War auch ganz gut bei den Temperaturen, war es ganz angenehm. Deswegen kann ich den wirklich empfehlen, weil der auch sonst wirklich gut durchgearbeitet ist. Ich habe in meinem Blog auch persönlich unseren Time Tiger nochmal erwähnt, weil der hat nämlich nicht das gemacht, was der Owner möchte, nämlich alles zurückgedreht. Der war nämlich vor mir da. Ich konnte ihn quasi noch riechen. Doch mal anlecken. Genau. Grüße an dieser Stelle, hört er bestimmt. Ich gucke mir gerade dein Log an. In was für eine Sprache schreibst du da was drunter? Da steht auf irgendeiner thailändischen Sprache oder so, steht da einfach drunter, den kannst du auch ohne Hose machen. Ne, Google Translator sagt, auf so viele Hosen kann man verzichten. Ja, aber der ursprüngliche Translate war, den kannst du auch ohne Hose machen. Nepalesisch, ja. Ja, siehst du, ja. Ganz wenige Owner schreiben darauf mal nach. Es gibt so 2, 3, die habe ich schon mal zurückgeschrieben, dann in derselben Sprache. Zieh sie lieber an oder so, weißt du. Mach ich unter jedem Log drunter, seit Ewigkeiten. Oh, aber häufig gemacht wurde der noch nicht. Nee. Na, es ist auch ein bisschen abseits, ein bisschen abseits, du kannst mit dem Auto eigentlich fast direkt ranfahren. Da weiß ich auch nicht, wieso. Sind das die Neuen im Bereich Camp Rhein-Seelen? Weiß ich nicht, sind die das? Ist das Camp Rhein-Seelen? Die Neuen? Da gibt's Neue? Ja, nee. Weiß ich nicht, schreibt leider gerade. Naja, neu ist für ihn vermutlich, was so vor 10 Jahren gekommen ist. Nein, es ist ein anderer. Das ist nicht der, ich weiß, wen Gleiter meint. Gleiter war ja mal neulich da und hatte dann irgendwie, da waren noch 2 andere Gadgets, also sind insgesamt 5 neue im Camp Rhein-Seelen, ja. Die sind vom anderen Owner. Gott. Davon habe ich 3 erst gemacht, 2 noch nicht, weil die sind auch wieder so, der eine ist so schwierig, da stand ich vor, da weiß ich trotz Lösung immer noch nicht, wie es geht. Also von daher. Echt? Nee, den brauche ich dir ja nicht machen. Nee, genau, Gleiter, du hast recht. Nee, der ist es nicht. Der ist quasi auf der anderen Seite von Rhein-Seelen, über die große Straße rüber. Ja. Also da muss ich Rhein-Seelen wieder meiden, weil nicht mal du kannst mir dann helfen. Ja, bei den ersten 3 kann ich dir helfen. Aber ja, die 2, die in der Nähe von der Fontäne sind, da bin ich vorbeigefahren, bin ich noch nicht weiter. Oh, Scheiße, jetzt hat mir gerade eine Mücke in den Fuß gestochen. Oh, die sind eigentlich froh, dass er dir noch irgendwie ins Zahnfleisch gestochen hat. Ja, das macht den Kohl nicht mehr fett. Ja. Da kommt sie ja nicht rein. Der Knochen liegt ja offen da. Da kann sie ja gerne drauf rumpieksen. Mitten ins... Oh, das ist wieder scheiße. Aber ich habe so ein... Kann ich als Tipp geben, hier so ein elektrisches Ding. Das funktioniert tatsächlich. Dieses mit dem, wo man hinten drauf drückt? Ja, was Hitze erzeugt, das hältst du dir da auf diesen Mückenstich. Dann geht das so 3, 4, 5 Sekunden, wird heiß. Kurz bevor es echt weh tut, hört da auf. Nee, sowas habe ich nicht. Ich hab sowas, Feuerzeug heißt das. Ja, genau. Nee, ich hab so ein Teil, glaube ich, das habe ich bestellt mit einer Taschenlampe mal zusammen bei einem örtlichen Taschenlampenlieferanten, der auch ein Pfaffe ist quasi. Ja. Und da drückst du hinten drauf, dann kommt so ein kurzer Stromschlag. Und das führt dazu, dass du keinen Juckreiz mehr hast. Und das funktioniert? Ja, das geht gut. Also ich habe das hier, das wird heiß, dann piept er und sagt, so, jetzt heiß genug. Und damit By the way heißt das. Genau das Ding. Steht was von elektronische Schwellung. Ich habe noch natürliche Schwellung. Also das Ding funktioniert tatsächlich und also richtig gut. Also das sorgt wohl irgendwie dafür, dass die Eiweiße, die da drin sind, kaputt gehen und dann nicht mehr juckt. Ach, das ist quasi so ähnlich wie beim Unkraut, wenn das zerflammt. Ja, im Prinzip ja. Mhm. Und funktioniert wirklich gut. Also es ist auch nicht so unangenehm, kaum gut mit Leben. Leider hatte irgendwas hier mit dem Elektroschocker. 20.000 Volt. Ja, sowas ähnliches habe ich halt. Ne? Ja, das kannst du auch einfach in die Luft halten. Fliegen die alle runter. Ne? Das kann ich mir etwa vorstellen. Ich muss gleich wieder Fenster aufmachen, weil es ist so warm hier. Ne? Ja, ich habe auch die ganze Zeit Fenster zugehabt hier. Es ist nicht schön. Also nee, das stimmt. Auch ohne Hose ist es nicht angenehm. Nee. Und jetzt sind wir haben auch wieder. Ich bin auch wieder stolz, muss ich erinnern. Meins heißt übrigens, was ich habe, ja? Heißt Zap-It. Ich schaue das hier nochmal rein. Das ist tatsächlich so. Zap-It. Das ist eigentlich ganz gut. Also das können die Leute so krampfen. Jetzt kommen noch so heiße Tipps. Was ist da noch? By the way. Ja, das ist ja das, was ich habe. By the way haben wir auch zu Hause. Funktioniert bestens. Genau, das Ding benutze ich auch. Das ist richtig gut. Genau. Der Akku hält auch erstaunlich lange. Der Tipp von Kleider schreibt auch noch Wikipedia, Wiki Zwiebel. Ne? Zwiebel, das ist halt in Kleiders Alter ist das halt noch das modernste Mittel der Wahl. Er hat auch noch auf Papier die Rätselslösung mitgenommen. Die Zwiebel nimmst du dann, wenn du überhaupt noch mal irgendwelche Körperflüssigkeiten rausdrücken willst. Ja. Nee, dann haben wir es doch erfolgreich geschafft. Guck mal, wir haben es sogar geschafft, wir lassen die Ossis gewinnen. Genau. Dass die auch mal einen hellen Moment haben. Ne? Und die Aussitz darf mal etwas länger senden als wir. Ja, bevor die wieder geschlossen wird, wegen Corona. Ja, Mika, du warst heute nicht lange dabei. Du musst jetzt mit den paar Tipps, die du noch hören konntest, leben. Ja, aber du kannst ja die Konserve hören und darauf warten, wann wir dich erwähnt haben. Und ich das war nicht nur einmal. Ich habe übrigens gestern tatsächlich mal wieder geguckt, seit langem, weil interessierte mich ja doch. Nee, jetzt muss ich nochmal eben gucken, wie viel denn unsere letzte Folge hatte. Da ist ja immer ein Monat rum, dann verschwindet das auch wieder. Ich habe immer keine Lust, das neu einzustellen. Deswegen sehe ich immer nur, was im letzten Monat passiert ist. So muss ich es mal schnell anschmeißen, unser Potzi. Ich glaube, wir sind so bei 500 eingependelt und 16 davon sind immer live im Chat. Das ist echt eine große Menge. Aber ich finde, gestern wurde ja nochmal richtig viel geholt. Wieso das denn? Ich glaube, der Ritter ist KZH. Vielleicht zieht er jetzt dauernd. Ja, das kann sein. 523 habe ich gehabt, Hörer, für die letzte Folge. Ne? Das ist doch okay. Genau, Gleiter schreibt gerade nochmal, wir haben 20 Minuten wegen OC-Geburtstag bei Sendeminute 55 gesprochen. Also Mika, ne? 20 Minuten? Ja. Kunden waren das doch. Minuten. Doch. Hör auf, jetzt hört er die Folge da beim Kreis und da kommt nichts. Ja, aber dann weißt du, wo die ganzen Download-Links herkommen morgen. Ne? Ja, das stimmt. Na gut, so weit, so gut. Nein, Mika hat nicht gelästert, nein. Würde ich jetzt sagen. Wir sind doch ein souveränes. Grenzförmig. Genau, ein souveränes Nachrichtenmagazin hier. Wir würden das niemals irgendwie ins Boulevard. Ich muss mich mal seitlich drehen, meine Nase stößt uns gleich gegen den Monitor. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank an die Live-Zuhörer fürs Zuhören. Sind da noch ein paar dazugekommen zwischendurch? Ja, das stimmt. Dass ihr die 2 Stunden 40 hier wieder durchgehalten habt. Ja, und wir haben auch unsere Versprochenen, wir haben sie niedergemetzelt, ne? Also die 2 größten Blogger der Geocacher-Szene. Und das ist wirklich wortwörtlich, nicht aus unserem Mund. Ich kann auch mal nicht glauben, dass man sowas wirklich von sich gibt. Es gibt immer Menschen, die sagen, sie sind der Gottfaser auf Geocaching oder halt die größten Blogger der Szene. Ja. Okay, bei den beiden war sie ja zumindest, vermutlich war kurz vorher wieder Holland dran. Ja gut, das habe ich. Dann muss das so raus. Bei allen Audiogeschichten, die ich von denen höre, ob nun im Video oder auch so, habe ich immer das Gefühl, dass kurzfristig mal Holland in Not war. Ja. Nicht nur kurzfristig. Nein, das wären schon die größten Influencer und später werden wir mal stolz sein, dass wir sie gekannt haben. Was soll's, ne? Ich muss da gerade mal draufklicken, was hat er hier? Ja, ich im Chat kommt von Graf Zahl oder was, ne? Ach, fuck, jetzt kann ich das nicht gucken hier. Wieso das denn wieder nicht? Na, weil ich nicht angemeldet bin bei Instagram auf dem Rechner hier. Ach so. Ich muss mal reingucken. Zum Abspielen tippen. Ach so. Ja, aber der Unterschied ist, dass der das wenigstens noch witzig meint. Seine PR-Arbeit war jetzt schon immer eher ein Desaster. Ja, gut. Um jetzt nicht von sagen, wir reden vom Geheimpunkt. Ja, da liegt's rum und ist vielleicht witzig gemeint. Bei den anderen liegt's nicht rum, wird aktiv genutzt und wird sogar noch versucht zu verstecken, obwohl die Kamera läuft. Also ich, ja. Ist ja. Boulevard, war heute genug Boulevard, mehr wollen wir gar nicht. Genau, das Problem ist immer, wenn du Geocaching-Blogger bist, ne, und versuchst irgendwas zu verstecken und schaffst das nicht, dann bist du auf jeden Fall ein schlechter Owner. Ja, das stimmt, das stimmt. Das kommt noch dazu. Sind die überhaupt Owner? Ach doch, ja, ich glaube, sie haben im Wasser irgendwo welche versteckt. Ich habe die letzte, ja, ich habe die letzte auf Ignore geschmissen. In Wilhelmsburg mit dem Boot, da habe ich keinen Bock drauf. Da, ich glaube, da würde ich so aus Prinzip hingehen, mir einen eigenen Aufkleber zum Locken drucken und der Aufkleber muss so DIN A3 Größe haben, damit ich das ganze Logbuch einkleben. Ja, das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Und eine Pfeife reinlegen. Und ich mit Gras tarn. Kein Moos, sondern ist mal Gras. Ne? Naja, wir schwafeln schon wieder. Genau. Wir wollen jetzt auch nicht alle ewig hinhalten. Wir waren schon in der Verabschiedung und dann kam Mika nochmal an. Also wir wünschen euch einen schönen Abend. Habt noch eine schöne, heiße Woche. Es soll ja noch ein paar Tage warm bleiben. Ja. Vielen Dank für den Chat auch wieder, weil ich alleine, wenn ich den so scroll, sehe ich, wie viel da wieder geschrieben wurde. Ja, das ist Wahnsinn. Echt für mich immer noch so die Würze obendrauf. Ohne Chat finde ich irgendwie... Ja, und es wird mir was fehlen, ja. Ich befürchte, dass die Lausitzer das jetzt auch erkannt haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, in dem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Ja. Kommt gut durch den restlichen August und wir hören uns dann wieder Mitte September, denke ich mal. Oder Anfang, das werden wir noch absprechen. Da müssen wir gucken, weil wir am 15. September, falls Corona uns nicht überrollt, nämlich nach Frankreich fliegen. Müssen wir gucken. Gucken wir gleich nochmal grob. Ich wollte sagen, das gucken wir. Ich gucke nochmal hier in. Ja, genau. Wir gucken gleich nochmal rein. Ja, so machen wir es. Okay, in dem Sinne, macht's gut. Klar. Tschüss, ciao, ciao. Jo, tschüss.